Moin moin und hallo zu dem hoffentlich, nee, wirklich letzten Teil des PlayStation 2 Plauschangriffs. Ich bin der Gregor. Ich bin der Trant. Und ich bin Nummer 3 endlich mal und nicht immer in der Mitte, weil der Trant so faul ist, immer zum Schluss kommt. Ja, du wolltest nicht immer das Sandwich sein sozusagen, der Inhalt des Sandwiches. Ja, ich fühle mich nicht wohl zwischen euch beiden. Schwitzende Nerdleiber mit viel zu wenig Haaren an den falschen Stellen. Ich dachte immer viel zu viel Haaren an den falschen Stellen. Na, das auch. Also, es gibt ja unterschiedliche falsche Stellen. Thema. Wir werden wie Peter Jackson. Wir machen heute den Sack zu und machen das Mammutwerk PS2 zu Ende. Genau, irgendwann musst du dich auch loslassen, einfach. Ja, ne? Sonst würde Peter Jackson heute noch schrauben an Herr der Ringe. Und ja, der hat ja auch, weißt du, lange Hosen wieder angezogen und so und ist nicht mehr rumgerannt noch im Gras und alles. Es ist kein Hobbit mehr gewesen. Er musste was Neues machen. Er hat sich emotional davon getrennt. Ihr müsst aber euch mal die nächsten Wochen freihalten für Reshoots. Ja. Übrigens, hier kommt doch jetzt auch bald, oder? Der Hobbit. Ja. Na? Ja, ich glaube, endlich das Go ja gegeben. Doch bestimmt. Erst das Go gegeben. Okay. Es war ja lange Jahre Streitigkeiten, aber ich bin nicht wirklich der große Herr der Ringe-Fan. Ich glaube, Trant guckt die Filme ohne Ende immer. Ja, die Herr der Ringe-Filme schon, aber der Hobbit, ich muss zugeben, ich habe den Hobbit gar nicht gelesen. Habe ich auch nicht. Aber passt das nicht super, weil Herr der Ringe hat ja auch ewig gedauert, bis alle drei Teile nicht nur gemacht wurden, sondern auch dann im Kino liefen und jeder sie gesehen hatte und das ist fast so lang wahrscheinlich wie die Laufzeit der PS2, wobei die PS2 länger ist. Ich glaube, die Casts sind auch ungefähr so lang wie die Extended Editions mittlerweile. Ja, genau, nimm noch die Extended. Ja, die eigentliche Grundidee war gewesen, dass wir letzte Woche dann abschließen und dann sind wir von den 2 Zetteln, die ich übrig hatte mit Themen, zu den halben Zettel haben wir fertig geschafft, der aber auch der aufwendigste gewesen ist. Und deshalb werden wir heute in gut gefühlten 1,5 bis vielleicht 2 Stunden dann mit der PS2 endlich abschließen und endlich in der Hinsicht, dass wir dann das Thema vorbei haben, aber auch schade, weil PS2 ist eben ein sehr reiches und sehr, sehr gutes Thema, was man dann eben besprechen kann oder bequatschen kann. Es ist eben sehr, sehr viel Historie dahinter, wie wir gemerkt haben. Ja, da ist eine Menge Masse auch. Also so da wurde dann die Spielqualität teilweise auch schon, der Durchschnitt schon höher, war schon höher und die Spiele waren weniger schlecht als bei der Generation davor. Genau. Deswegen hat man noch mehr so ein bisschen, das habe ich auch mal gesehen, das war auch nicht so schlecht, aber man weiß es auch nicht mehr so ganz genau. Ja, spätestens ab der PS2, das haben wir, glaube ich, alle gemerkt, die dann wirklich sehr lange unterwegs sind bei den Videospielen. Du hattest ja früher sehr, sehr große Ausfälle nach oben, aber auch nach unten hin. Ne? Da hattest du auch mal deine Spiele, die so verdient die 4% in der Powerplay bekommen haben. Und hier hast du eben maximal mittelmäßige Spiele zum großen Teil. Ne? Und da wurde das Wertungsgefüge im Kopf ja auch schon verschoben, ne? Dass du alles, was in der Zeitschrift nicht unter 90% oder 86% bekommst, ist gleich Kacke. Ne? Ist es ja auch. Es gibt ja auch nur 4%, die alles bestimmen. Ja, Durchschnitt ist leider Stillstand mittlerweile, aber die PS2 hat eben viel dazu beigetragen, dass du qualitativ zumindest auf einem Niveau bist, wo du nicht das kalte Grausen bekommst, dass du 60 Euro für dieses Spiel ausgegeben hast, sondern nur vielleicht ein bisschen enttäuscht. Wobei, also ich glaube, der Qualitätsdurchschnitt war auf dem Nintendo 64 höher. Da gab es auch nur 5 Spiele. Aber ja, egal. Oh, ja, da gab es auch sehr Stadt, genau, Masse. Da habe ich also damals auf dem Doktor. Mach nur Spaß hier. Ja, ich war mir gerade nicht ganz sicher. Doch. Ja, N64 werden wir auch immer mal rankommen mit trauriger Musik und jetzt nicht in diesem Cast, aber. Aber das wird dein Podcast, Alter. Ja, Trant führt den dann. N64-Podcast. Ja? Trant macht den N64-Podcast und lädt uns alle ein. Ja, ohne Scheiß. Also wenn du nicht dabei bist, dann war ich auch nicht. Ja, und dann bieten wir einen Podcast an, den man nur hören kann, wenn man eine 4 MB Speicherweiterung in seinem iPod hat. Ansonsten hört man alles nur so kratzig. Ja, genau. Mit der halben Auflösung hört man es dann. Man hört nur Trant, zum Beispiel. Thank you. Ja, wie ich schon gesagt habe, ist ein Thema, wo ich mich nicht allzu lange darüber auslassen will, weil ich dafür eher einen separaten Cast geplant habe. Rollenspiele damals auf der PS2 hatte ich als alteingesessener Rollenspielfan ein bisschen das Gefühl, dass die qualitativ nachgelassen haben nach der PlayStation 1-Ära. Du hattest quantitativ sehr, sehr viel Zeug, was gekommen ist, und mein Regal ist auch proppevoll mit Rollenspielen. Aber ich hatte nie so richtig das Gefühl, dass das qualitativ sehr angeknüpft ist. Das ist aber auch eine persönliche Meinung, die dort vorherrscht. Ich denke mal, ihr als normale Spieler, die jetzt nicht unbedingt Rollenspiele in den Mittelpunkt gestellt habt, ihr habt natürlich auch gewisse Kontakte mit dem Genre gehabt, aber jetzt nicht so ausführlich, wie ich es dann gemacht habe. Und ich würde euch gerne mal fragen, also können gerne mal bei Trant beginnen, was würde dir spontan in Sachen PS2 und Rollenspiel, welches Spiel würde dir einfallen? Nicht so viele. Ja. Ich hab Berührungsängste mit dem Genre gehabt, weil mir das immer zu kompliziert vorkam oder zu wenig actionmäßig. Ich konnte damit nichts anfangen und eigentlich bin ich, ich liebe eigentlich Rollenspiele mittlerweile. Also vielleicht ein bisschen übertrieben, sonst könnte man denken, ich bin Experte und das bin ich bei weitem nicht. Aber ich mag halt, ich renne gern rum, ich level meine Charaktere gern auf, ich mag wie die Storys erzählt werden. Und die PS2 war dann auch die erste Konsole, wo ich mich an dieses Genre herangetraut habe. Das war bei mir, das darf ich gar nicht sagen, Final Fantasy 10. Mit dem 10. Du musst, habe ich das erste Final Fantasy gespielt. Ach du Scheiße, es gibt's wieder. Haue für genau den, so. Für den Tran, echt? War auch, ja, das 10. war mein erstes. 7. hat mich nie gecatcht. Ja. So. Und das 10. wow, habe ich durchgespielt. Ich habe mir sogar noch von euch ein Save geholt. Nicht von dir, sondern von Norbert, einem anderen Kumpel. Mhm. Aber ihr beide hattet es gespielt und dann habe ich mir ein Save geholt. Weil das war gegen ganz Ende komisch, man noch leveln musste. Ja. Auf dieser scheiß Wiese. Ja, ganz komisch. Also oh, ja, genau. 10 Stunden hätte ich leveln müssen. Einfach nur, weil meine Werte zu klein waren. Warum ich auch ausgerechnet das angefangen hat. Das Spiel hat mich nie angesprochen. Und trotzdem habe ich es... Ich war ein bisschen abgeneigt, als ich angefangen habe, weil schon allein das Charakterdesign so ein bisschen, weißt du, so der weinerliche Titus und so und alles so träumerische Kacke und das fängt sofort an mit irgendeinem aber Kram. Aber das habe ich alles nicht verstanden, weißt du. Ich wurde zugebombt mit seltsamen sphärischen... wenn ihr ein Bild sehen könnt, wie ja, dann fertig mit der Welt ist gerade. Ich habe halt nichts gerafft am Anfang, weißt du? Ich habe sogar auch, komm bitte, gestaltet den Einstieg für mich doch mal ein bisschen verständlicher. So. Mhm. Erklärt mir doch mal einfacher, was hier gerade von mir verlangt wird. Aber nein, sie schmeißt mich gerade in eine Welt rein, die so komisch ist, wo ich nichts peil mit Sinn und Vater. Und das, naja, wie gesagt, ich fand das Spiel echt geil. Mir hat die Story auch gut gefallen. Es war alles ein bisschen dick aufgetragen, aber... Ja. Diese emotionalen Szenen, die haben mich dann auch berührt und ich mochte das Spiel an sich. Ich bin da auch gern rumgerannt und habe meine Charaktere aufgelevelt und hatte da Spaß dran. Und das war, kann man fast schon sagen, so mein Einstieg mehr oder weniger in die Rollenspielwelt. Ist auch ein sehr guter Einstieg. Also du hast es natürlich auch gespielt, Simon. Welchen Effekt hatte es denn auf dich? Also wie hast du dir Final Fantasy X in Erinnerung behalten? Also mein erster Kontakt mit Final Fantasy war tatsächlich bei 7 sehr häufig, weil ich das Ding damals in so einem Laden gearbeitet habe und die Dinger verkauft habe. Verkauft ohne Ende. Verkauft ohne Ende. Immer nur hast du diese dicken Scheißpackungen. Na gut, also es ist halt scheiße, wenn du halt Tonnen davon irgendwie im Lager hast. Ja. Immer rüber und jeder hat das gekauft. Einfach, es gab Tage, wo kein anderes Spiel wegging. Du musstest es haben. Und irgendwie hat mir das so ein bisschen die Lust genommen. Ich hatte es mir immer ausgeliehen und gespielt und... Ja, es war schon cool und so. Wahrscheinlich hätte es mir auch gefallen, wenn ich mehr... Aber irgendwie ich habe halt andere Sachen dann gezockt. So, das hat mich nicht so gereizt nach der ersten Stunde. Und der 10er war dann so, weiß ich nicht, da hatte ich irgendwie auch Zeit und hatte auch Bock drauf. Und tatsächlich hatte ich auch erstmal keinen Bock drauf. Und dann habe ich es bei Giga Games, hat es halt dann der Michael, glaube ich, damals gezockt, mit dem ich halt dann den ganzen Tag rumsaß. Und der hat eigentlich... Kann ich mich sogar noch erinnern, dass ich das geguckt habe währenddessen, weil ich da eine der wenigen Zeiten, wo ich mal Giga eingeschaltet habe damals. Ja, das haben tatsächlich alle, also ein paar haben das gespielt. Ich glaube, der Eddie hat es auch gespielt, der Carsten Konzer hat es gespielt und Michael hat es halt für die Sendung so gespielt. Und da guckt man dann doch immer mal rüber und denkt, oh, okay, das Monster ist schon ganz geil. Mhm. Und irgendwann will man gar nichts mehr sehen, weil man denkt, okay, ich fange an. Und das hat mir dann richtig gefallen. Ich mag diese, eigentlich bin ich nicht so der Kitsch-Fan, aber da ist eh so diese zuckersüße, schöne Welt und alle und dann dieses Böse und es passt einfach, finde ich. Und die Charaktere sind auch so unmissverständlich. So. Die Riku ist halt das kleine Hüpfmädel, weißt du, die so überdreht ist. Und die Yuna ist die ordentliche, wie sie auch immer dasteht, mit ihren verschränkten Armen und dem ordentlichen Kleid und immer die Füße schön beieinander. Und das ist so die ordentliche Wilde. Dann gab es noch die verruchte Yuna. Lulu. Ja, klar, die mit den heißen. War echt schöne Charaktere. Lulu oder Auron fand ich auch immer ganz geil mit dem ja, genau. Schwert, mit der Schlinge im Arm und dann mit dem Riesenschwert. Das war schon ein sehr gutes Charakter. Ja, da ist jeder teilweise. Charakter ein Statement, da weiß ich, wo ich dran bin und kann ich mitarbeiten so. Die Faszination, die ich da noch ein bisschen raushöre für das damals der Effekt war nicht nur eben bei, ja, nicht nur bei normalen Spielern, sondern wirklich auch bei Rollenspielen darunter, weil Final Fantasy X war etwas, worauf du echt lange Zeit gewartet hast. Endlich ist der Sprung auf die PS2 gekommen. Du hattest in der Zeit, bis Final Fantasy X gekommen ist, ein recht dünnes Rollenspielangebot. Da sind die ersten Sachen rübergeschwappt auf die PS2. Du hattest aber sowas wie Ephemeral Fantasia, Reiselied zum Beispiel, oder Evergrace und Eternal Ring und wie das alles hieß. Das waren so die ersten wirklich sehr mittelmäßigen bis sehr schlechten Rollenspielversuche. Ein aus der Ego-Perspektive. Ja, ich kenne die. Genau, also, Kingsfield-mäßig. Ja, genau, Kingsfield. Das sind ja die Art von Spiele, die man kennt, weil damals kam ja erstmal auch nichts raus. So, und dann. Hast du dir mal eins mitgenommen und hast mal angeguckt, aber die waren qualitativ wirklich. Du hast gemerkt, in der Ende der PS2-Ära, die ganzen PS1-Ära, die Entwickler hatten erstmal aufgehört und dann angefangen zu entwickeln für die PS2. Aber bis die Rollenspiele endlich fertig sind, mussten eben ja andere Leute in die Bresche springen, um da ein bisschen das Genre aufrechtzuerhalten. Ja, und das war leider nur relativ mittelmaß. Und als dann, ich glaube, es müsste Ende 2001 gewesen sein, wenn ich mich nicht komplett irre, als Final Fantasy X dann gekommen ist, war es sozusagen, jetzt sind die Rollenspiele auf der PS2 angekommen, jetzt sind die Rollenspiele in der neuen Generation. Wer jetzt noch keins hat, ist aber auch wirklich spät dran, genau, sozusagen. Genau. Wer jetzt kein Rollenspiel hat. Eben, also Dreamcast konnte da nicht mehr in die Bresche springen, weil die hatten schon ein Jahr vorher schlapp gemacht. Du hattest höchstens sowas wie Skies of Arcadia, was technisch ganz gut war. Final Fantasy X war erstmal technisch geil und inhaltlich hat es auch sehr, sehr gut funktioniert, weil die neue Sachen probiert haben, wie dieses komische Sphärenbrett, womit du auflevelst. Ja, genau. Der Fokus auf so fand Geschichten. Fand ich auch ganz cool. Genau, die Oberwelt wurde weggestrichen, dass du den Fokus hast auf Gebiete, die ineinander verschachtelt sind, dass du solche Rätseleinlagen in den Dungeon hattest, fand ich ganz cool, ne? Dass du dann so wirklich Dungeons hattest, wo die so 15 Minuten kein Kampf oder sowas ist, wo du so Rätsel dann lösen musst und Sphären hin und her tragen, hey, und sowas. Stimmt, genau. Was war denn mit den Sphären? Die hat man dann in die Wand eingesetzt und dann haben die irgend so einen Schienen oder so eine Rinne beleuchtet? Genau, und dann hat sich irgendwas ist aufgegangen, wie so eine Art, es waren eben Puzzles, ein bisschen Zelda-mäßige Puzzles, die du in den Dungeons hattest. Das waren alles Elemente, die dazugekommen sind. Da oben drauf eine sehr, sehr schöne Präsentation, weil qualitativ sah das echt gut aus. Ja. Mittlerweile ist, glaube ich, es gibt genug Beispiele im Internet, wenn ich dann den Link dann dazu nochmal finde, gibt es die ominöse Lachszene aus Final Fantasy X, wo ich glaube... Ja, genau das, wo, glaube ich, Tidus Yuna versucht beizubringen, wie man herzhaft lacht. Das ist ganz scheiße. Und was ein emotionaler Moment eigentlich ist bei einer Story, die sehr auf Emotionalität und vor allem, ja, es ist ja eine Liebesgeschichte, die dort primär präsentiert wird, die auch sehr, sehr... Auch gleichzeitig der alte Vater-Sohn-Konflikt. Ja. Und Vater-Sohn-Konflikt, und das ist Fantasy, Fantasy ist natürlich, Fantasy. Klar. Naja, also Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht du hast absolut recht. Es hat gute Themen. Es hat immer so ein bisschen was von griechischen Tragödien und es ist so Oldschool-Sachen irgendwie. Eben, der Vater mit dem Sohn, der Nachfolger mit dem Vorgänger. Der Vater mit dem Sohn, du bist hier widerlich. Der Vater hast du mit gerade dem, gesagt. Nein, nicht das. Aber vielleicht in der Special Edition, man weiß es ja nicht. Oder ich hatte mir damals extra die japanische Version importiert, die englische Texte mit drauf hat, PS2 extra umbauen lassen, weil die dann mehr Content hatte. Aber das ist dann eher die... Ich habe dafür aber dieses... Oh Mann, wie heißt es? Another Story oder so. Es gab dazu, zum Ende von Final Fantasy X gab es noch so ein, wie nennt das, Epilog? Prolog? Ein Epilog gab es, Epilog. Und den habe ich mir angeguckt, weil ich total heiß war zu wissen, wie die Story jetzt wirklich ausgeht, so. Und tatsächlich ging sie ja nicht wirklich aus, sondern kam auf Final Fantasy X2. Ja, das ist, ey, jetzt, da muss ich auch nochmal gerade anknüpfen, sorry, weil du gerade sagst, das Spiel durchgespielt. Ich habe echt die Macke, dass ich Spiele nicht durchspiele, bis Was, hast du nicht durchgespielt? Nein, ich spiele bis kurz vor Ende. Stehst vom Endgegner? Mach ich echt fast generell. Ich bin kurz vor Sin oder so. Oh, habe ich jetzt was gespoilert? Nein, das ist ja eigentlich das sagen wir am Anfang. Und ich wusste genau, ich hatte damals einfach keinen Bock mehr, den Endkampf zu machen. Obwohl, es waren bestimmt nur noch 5 Minuten zu spielen. Auch nur noch 5 Minuten, kann ich dir aber sagen, warum? Wahrscheinlich bist du auch, wie ich, einfach nicht durchgekommen. Das war unter dem Level ging der nicht. Genau, es war eine sehr, sehr schwere Phase davor. Ich hab vorher gegrindet wie die Pest. Ich bin verrückt geworden. Das ist ja gerade bei mir auch gereizt, dass ich... Ja, aber das war nur noch 5 Minuten. Egal, das hat damit nichts zu tun, das ist eine Dummheit von mir. Ich grinde so lang und hab daran Spaß, ich hab das ganze Sphärobrett irgendwie ausgebaut bei jedem Charakter und wenn ich dann merke, oh, das Spiel geht dem Ende zu, dann fehlt mir plötzlich die Motivation. Das ist bei mir echt so eine Marke, dass mir die Story, so gut sie mir auch gefällt, nie so wichtig ist, dass ich die zu Ende sehen will. Da werde ich sauer. Ich finde selber zum Kotzen. Allein, ich hab jetzt, hast du Red Dead Redemption dann auch nicht? Nein. Auch vor, oh Mann. Das nicht, ich spiele kurz vor Ende. Ich bin jetzt gerade bei Two Worlds. Ich habe Two Worlds irgendwie auch kaputt gespielt, mehr oder weniger. Weißt du, ich habe wirklich alles versucht abzugrasen. Ich habe blöde Items geholt. Ich habe jede scheiß Sidequest. Spiel doch Farmville. Wer das Spiel kennt, da gibt es so eine Quest, da musst du 10 Pyramiden durchsuchen und musst die anhand, ist ganz schlimm. Ich hab's gemacht und trotzdem, ich bin jetzt kurz vor Ende und hab keinen Bock mehr. Und das ist bei vielen Spielen so, kurz vor Ende aufhören. Ja, aber gönn dir doch das Ende, das ist doch meistens... Ich kann's nicht, ich bin so dumm. Genau das Gegenteil, ich muss die Spiele zu Ende spielen, sonst laufen sie in meinem Kopf rum. Mass Effect 2, wieder so ein Beispiel, Alter, kurz vor Ende aufgehört. Ja, bei 1 auch, oder was? Dann kannst du doch 2 gar nicht spielen. Das hab ich ausnahmsweise durchgespielt, aber ich merke einfach... überhaupt mal was durchgespielt. Man merkt schon, die Gemüter kochen hoch hier. Es ist auch schlimm, aber ich ärgere mich auch, weißt du? So schlimm es ist, mir geht's teilweise ähnlich, weil ich so viele Rollenspiele spiele. Ich habe einen Haufen, der kurz beim Endgegner steht. Das geile Spiel geht dem Ende zu und ich spüre das und dann denke ich mir, ah fuck, jetzt hast du alles gesehen. Es ist total bescheuert, ich kann es nicht begründen. Ja, es ist wahrscheinlich schon so wie eine Beerdigung. Du behältst dir ein bisschen was offen sozusagen, weil wenn du, dann hast du wirklich diese Finalität, wenn du es durchgespielt hast. Du musst dich ja nicht dem New Game Plus oder was auch immer es sonst gibt dann ergeben, sondern du behältst dir noch ein bisschen vor, ich habe das mitgenommen fürs Spiel, was ich mitnehmen will. Ich könnte es, wenn ich wollte. Wenn ich wollte, dann ja, es wartet ja nur auf mich. Ja, weil da bestimmt noch mehr Beispiele ein, die ich einfach kurz vor Ende auf Eis gelegt habe. Finde ich dumm. Ja. Kurz zu Final Fantasy X nochmal zurückgehen. Was da nochmal erschwerend dazu kam, war, ich hatte damals erwartet, okay, das ist ein echt gutes Spiel, jetzt, das ist die Initialzündung, dass PlayStation 2 jetzt richtig dann reinhauen will. Im Nachhinein, in dem Kontext muss man sagen, Final Fantasy X hat wirklich auch Final Fantasy den Namen erstmals richtig verdient, weil da ist effektiv eine Ära zu Ende gegangen. Die Leute, die normalerweise für die Serie verantwortlich waren, sind dann von Squaresoft weggegangen. Square Enix hatte sich gegründet und so weiter. Mhm. Und was du danach bekommen hast, die neuen Final Fantasies, du hattest Online-Teile mit Final Fantasy 11 und 14 jetzt mittlerweile. Teil 12 war so ein Offline-MMO, was ich komplett anders gespielt habe. Teil 13 polarisiert ultra extrem. Und ich habe mir gerade Teil 13 gekauft. Das will ich mir auch nochmal anschauen. Da sage ich auch, es polarisiert sehr, sehr extrem. Die einen finden es geil, die anderen finden es super scheiße. Es gibt nichts mittendrin. Ja? Aber kurz wegen Final Fantasy 10, ist es nicht am Anfang auch ein bisschen kritisiert worden? Ja. Oder? Du musst sehen, also Final Fantasy 10... Ich glaube, jedes wurde kritisiert, oder? Natürlich, außer dem 7. vielleicht. Natürlich, die wurden alle kritisiert ohne Ende, speziell Hardcore-Fans. Bei dem 7. war halt auch der Hype so. Also da war dann wirklich so, wow, es sieht voll abgefahren aus, alles anders. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass da noch alle happy waren. So. Also der 10er hat auch ein bisschen polarisiert, weil er eben ein bisschen was anders gemacht hat, noch mehr anders als andere Spiele, wie dass es keine Oberwelt mehr gab und diese Rätselparts und natürlich den Fokus sehr, sehr auf Story dann gelegt mit den Liebesgeschichten und alles, was da drin ist, dass du nicht mehr wirklich diese Exploration oder sowas hattest. Du konntest natürlich sehr, sehr viele Sidequests und so weiter machen, du hattest aber nicht, dass du irgendwo ein Wäldchen findest auf der Oberweltkarte. Es gab ja keine Oberwelt mehr. Ja, stimmt. Bist ja dorthin gefunden und du konntest das ganze Spiel effektiv auch in 20 Stunden durchspielen, wenn du dich nur auf die Story fokussiert hast. Wenn nicht, konntest du das bis 200 oder 300 Stunden spielen. Okay, also war das aus der Sicht der Hardcore-Final Fantasy-Fans ein bisschen casualisiert? Am Anfang, ne? Weil du musst es erstmal rausfinden, wenn du es gespielt hast, damit du dann siehst, was überhaupt für ein gutes Fundament da drunter steckt. Ne? Mhm. Und oberflächlich ist es ein bisschen wirklich oberflächlicher, wenn du oben drauf guckst. Aber erst mit der Zeit, ich glaube, niemand wird jetzt mehr sagen, dass Final Fantasy X ein Casual-Spiel ist. Mhm. 13 orientiert sich ein bisschen in diese Final Fantasy X-Richtung, macht das aber noch wesentlich mehr auf Story und das ist vielleicht das, wo sich Leute auch dran stören. Aber deshalb ist ja Final Fantasy X ein echt super, super, super Ding. Also auch eins meiner Lieblings-Final-Fantasy-Spiele von allen, zusammen mit Teil 7 und Teil 6. Und ist für mich auch eigentlich mit das beste PS2-Rollenspiel. Na ja, es gab noch etliche Sachen, wo die natürlich auf der PS2 dann Fortsetzungen von alten PlayStation 1-Geschichten gemacht haben. Du hattest dort die Fortsetzung der Suikoden-Spiele, wer die noch kennt von der PlayStation 1, wo du 108 Charaktere rekrutieren musstest und da so eine große Geschichte um Krieg, Frieden und Verrat dann durchgespielt hast. Da gab es Teil 3, 4 und 5 davon, genauso wie Wild Arms von der PlayStation 1, was dann auch mehr so auf, da bist du in der Wüste unterwegs gewesen und hast alte Ruinen durchforscht. Gab es auch Teil 3, 4, 5 dort. Es gab Persona, die haben wir ja auch in der Sendung einmal groß gefeatured, was auch von der PlayStation 1 dann übergeschwappt ist. Da gibt's Erklär mir das nochmal kurz. Ist Persona dasselbe wie Shin Megami Tensei? Also, das ist ein Unterschied, ne? Also Shin Megami Tensei ist, stell dir vor, das ist das Universum. Ja? Warum ist, hast du gefragt? Weiß ich nicht, weil es mich interessiert. Ich sag dir die Kurzfassung. Ja? Ich versuche mich da zurückzuhalten, weil das sind Erklär Sachen. Erklär mir mal das mit Adam und Eva. Ja, also. Naja, also erstmal, da war der Baby Metroid, ja, und, ach, vergiss es, da haben sie... Shin Megami Tensei, um das ganz kurz auszuführen, Shin Megami Tensei ist das Universum, sozusagen die Grundlage für viele Spiele von dem Rollenspielhersteller Atlus. Geht da grundsätzlich darum, dass jemand den Teufel herausbeschwört hat über einen Computer. Er hat sich mit dem Computer in die Hölle reingehackt und dadurch den Teufel... auf den Laptop des Teufels. Ja. Die E-Mails des Todes hat er gehackt. Geil. Und sozusagen einen Teufel heraufbeschworen über den Computer, der dann das Tokio der modernen Welt oder die komplette Erde irgendwie in die Apokalypse gestürzt hat. Und ausgehend... Was hat der Teufel für ein Wallpaper? Ich würde es gerne wissen. Wahrscheinlich Michael Wendler. Echtes Kaminfeuer. Was? Michael Wendler. Ja. Oder Kaminfeuer, genau. Aber wo Leute drin brennen. Kannst du durchgreifen und es ist die Hölle, Alter, drin. Ah, es ist schlecht. Und du hast einen Posteingang im Outlook. Ja. Von Gott. Sei nicht so laut da unten. Ich komme über diese Ideen nicht mit. Ja, wir möchten hier schlafen. Ey, da kann man eine ganze Serie draus machen. Ja, voll, ey. Das Postfach des Teufels. Okay, Entschuldigung, zurück. Nee, die Grundidee ist, das ist so die Grundlage und innerhalb dieses Universums sozusagen gibt es viele verschiedene Reihen. Davon ist Persona eine spezielle Reihe. Das ist aber schon die Reihe, wo Schüler... Genau, Persona legt den Fokus darauf, dass immer diese Apokalypse findet in fast jedem Spiel statt. Na, aus welchem Grund auch immer. Mal ist es, dass der Teufelscomputer gehackt wurde. Mal sind es dann andere Geschichten, dass Dämonen über Tokio oder über die ganze Welt hereinbrechen. Und in Persona liegt das im Fokus, dass du dann eine Gruppe von Schülern dann spielst. Mhm. Na, und das ist dann. Und die haben auch coole Verwandlungs-Action auf dem Kasten? Ja, du, klar, Mann. Die haben nicht coole Verwandlungs-Action auf dem Kasten. Nein, du musst es ein bisschen sehen wie Pokémon in Tschernobyl ungefähr. Ah, okay. Du musst Monster einsammeln und fusionieren, die du dann gegen andere Dämonen in den Kampf schickst. Ich erinnere mich an den Dreh. Wo wir diese komischen Figuren zerschnitten haben. Ja, wo meine Dragon Ball Figuren, die ich mitgebracht habe und ihr dann seziert habt. Das ist aber ein Spiel, das könnte ich dir, glaube ich, echt ans Herz legen, Persona 4, weil es so in der Form ist, wirklich viel aufleveln, grinden, aufbauen, kleine Story-Elemente, die dazu kommen. Das könnte dir ganz gut gefallen, wenn du mit der Schülerthematik umgehst. Ja, ist tatsächlich auch was mir gefällt, weil wegen Monster sammeln und fusionieren, da fällt mir jetzt noch Jade Cocoon 2 ein. Oh, da habe ich sogar beide gespielt, von dem ersten weiß ich nichts mehr, aber das 2er habe ich vor nicht gar nicht allzu langer Zeit nochmal durchgespielt, das war vor 2-3 Jahren oder so. Das ist echt lustig. Da bist du auch so ein kleiner Junge in einem Dorf und durchforstest so random generated Dungeons halt, sammelst Monster, kannst die dann auch miteinander fusionieren irgendwie, dann kommt aber auch eine optisch neue Gestalt raus und die haben dann auch neue Fähigkeiten und das Geile war das Kampfsystem, wenn ich das gerade mal ausführen darf, dass du, die Kämpfe laufen so ab, dass die Monster auf drehbaren Plattformen um dich drumherum positioniert sind und du musst diese Plattform drehen und so stellst du immer neue Monsterfronten vorne dran. Das heißt, die Angriffsmonster sind dann vorne und die Heilmonster hinten. Du kannst aber dann auch die Heilmonster nach vorne holen und dann haben die neue Offensivtaktiken. Und so kannst du die Monster immer hin und her switchen, heilen. Also das Äquivalent des Laufbands im Sushi-Laden, nur als Kampfsystem. Ich weiß nicht. Also das war ein schönes Kampfsystem, wo du auch viel überlegen musstest. Dann gab es halt dann halt auch noch Defensivmonster, die eine Mauer hochziehen oder so. Da konnte man viel machen und viel sammeln, viel kreuzen. Das war echt ein ganz geiles Spiel. Hatte ich noch im Kopf, dass du das ja sehr extensiv gespielt hast. Ich habe das, eins der wenigen Sachen, die ich nicht wirklich angefangen habe, weil ich den ersten Teil von der PlayStation 1 kenne und das sehr mittelmäßig war damals. Also es hatte nicht dieses Kampfsystem dort gehabt und es hat sich wiederholt nach 4 Stunden alle komplett. Ja, das ist auch wirklich kein Spiel, was jedem Bock macht. Aber da sieht man halt, also da sehe ich halt wieder, dass Story bei mir eher so Priorität 3 ist. Aber Hauptsache so dieses Spielsystem und das Grind-Zeug, das funktioniert, dann bin ich glücklich. Er spricht da absolut nichts dagegen. No? Ja. Viele Sachen auf der PS2, wie solche kleinen Titel wie Jade Cocoon 2, das ist ja eher eins, was den Leuten nicht weniger bekannt ist. Die großen Serien hatten ihre Fortsetzungen gehabt. Was ich bei der PlayStation 2 am interessantesten fand, waren eben diese kleinen vereinzelten Titel, wo du eigentlich die nicht auf dem Radar hast und die wirklich fast schon als Geheimtipps oder irgendwie sonst was nennen würde. Ich würde gerne ein paar kurz hier reinwerfen, mal sehen, ob ihr die vielleicht kennt oder nicht und dann sonst weitergehen gleich. Shadow Hearts, habt ihr das mal gespielt? Shadow Hearts 1, 2 und 3? Das ist doch... Nee. Warte mal, ist das jetzt nicht das mit den Disney-Figuren? Auch? Nein, das ist Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Okay. Die 3 Sekunden über Kingdom Hearts. Kingdom Hearts ist scheiße. Ist doch eigentlich ganz nett, oder? Also, ist doch mal eine abgefahrene Idee. Nach dem Super Smash Bros. Melee Bash aus letzter Sendung. Ich sag euch auch warum. Kingdom Hearts wäre super, wenn das Spiel rausgeschnitten worden wäre. Aha. Weil diese Grundidee, diese Disney-Charaktere haben sie echt super umgesetzt und es ist schon eine schräge Idee, die mit Final Fantasy und Anime-Figuren dort zu verbinden. Also wer auf diesen Anime-Kram steht, das ist so echt lustig gemacht und auch sehr gut umgesetzt. Das Spiel selber ist Grütze. Ja? Also das Kampfsystem ist total nutzlos, ist total undynamisch. Du kannst kaum Taktik dort mit reinbringen. Die KI von Goofy und Mickey, die mit dir rumlaufen, ist total schrecklich. Okay. Also vielleicht ist sie auch nur authentisch. Wahrscheinlich, ja. Goofy und Mickey sind, Goofy und Donald, stimmt. Mickey ist ja der König, den man dort sucht. Goofy und Donald, die mit dir mitlaufen. Ich habe den ersten Teil. Ist das so ein alter, trüber, miesgelaunter König oder so? Nee, verschollen und den musst du suchen im ersten Teil. Und er ist, glaube ich, er ist Mickey, er ist weise. Er ist weise und Mickey-mäßig. Ich hasse Mickey Maus. So ein Klugscheißer ein bisschen immer noch. Niemand mag Mickey Maus, oder? keiner weiß auch, warum. Also warum, also das darauf basiert, das ganze Imperium, weil eigentlich Donald Duck und so war viel cooler. Ja, wir hatten kürzlich die Diskussion untereinander, weil ich glaube, fast jeder hier, ich denke mal, vielleicht war es bei euch nicht anders, lustige Taschenbücher damals habe ich sehr, sehr, sehr, sehr gerne gelesen. Ich auch. Und ich konnte sogar noch sagen, welcher der Titel war auf Band 122. Querfeldein über Stock und Stein. Ah, das habe ich auch bei meinem ersten Querfeldein über Stock und Stein kenne ich auch. Mit dem BMX-Rad vorne, wo die in die verlorene Welt gegangen sind. Nee, okay, danach. Das war mein zweites lustiges Taschenbuch. Aber das mit der BMX-Strecke, wo Tick, Trick und Track eine BMX-Strecke bauen. Super, ne? Super Geschichte. Haben Sie da ihre Freundinnen bekommen oder sowas? Also, ich kann mich wirklich nicht an die Comics erinnern, die ich gelesen habe. Wobei an Clever und Smart Comics ohne Ende. Oh, auch super. Geil. Aber das war eh immer derselbe Gag. Einfach immer und immer wieder. Deswegen fühlt sich da an. Da können wir auch so viel drüber labern. Ja. Ich habe noch ganz viel. Aber das ist, glaube ich, so der Underdog-Bonus, dass Donald halt irgendwie so ein bisschen der volksnah. Ja, natürlich. Der hat so seine Fehler. Der Anti-Held eben. Genau. Und der Dagobert Duck war so eine gemeine Sau. Und da ging es immer um, die haben ja oft dann auch so Popkulturreferenzen, würde man heute dazu sagen, gemacht. Also Sachen, die aktuell waren, haben sie dann eingebaut. Und das war irgendwie, fand ich das cool. Das war mir auch bei anderen Comic-Figuren ist mir das immer aufgefallen, dass ich Bugs Bunny nie mochte, dafür aber Daffy Duck. Und auch Wile E. Coyote war auch besser als der blöde Roadrunner. Ja, das ist echt so. Das sind immer diese nervigen Klugscheißer, diese Besserwisser, weißt du? Sag ich jetzt mal Bugs Bunny, Roadrunner und Konsorten. Eigentlich wünscht jeder dem Coyoten, dass er das Scheiß... dem Coyoten, er hat's dass verdient. Das Scheißing ja, endlich. So verdient. Weil der nervt immer so. Hier. Miep, miep. Ich würde ihn auch platt machen wollen mit einem riesigen Stein. Vor allem bescheißt er an allen Ecken und Enden. Ja, genau. Der malt ja einfach der Coyote da einen Durchgang auf den Stein und da läuft er einfach durch. Das darf nicht sein. Das ist wieder bar jeder Logik. Ja. Nee, in dem Zusammenhang, Kingdom Hearts ist wirklich das erste, zumindest kein wirklich sehr gutes Spiel. Gibt es ja mittlerweile mehrere Fortsetzungen von, aber ich werde einfach nicht warm mit der Serie. Auf Shadow Hearts kurz zurückzukommen. Wenn ich nicht gespielt habe, das ist eine Reihe von mehr Low-Budget-Spielen. in der es ja fast schon das erste Mal so Rollenspiel mit richtig so Splatter und Horror und solchen Elementen gemischt wurden. Du spielst in den 20er oder 30er Jahren, oder nee, im ersten Teil spielst du während des Ersten Weltkriegs und bist in ganz Europa unterwegs, und du musst dir Europa dann so vorstellen, wenn es voll wäre mit Menschenfressern, Dämonen und Hitler und allen möglichen Sachen. Aber ich glaube, Hitler jetzt nicht speziell selber, aber Nazis wahrscheinlich. Weil ich die ach komm, du kannst den Namen doch nennen, oder? Ja. Ja. Das war eine ganz, ganz andere Art von Spiel, weil einfach du diese Thematiken hast, und du musst ja den Hauptdarsteller, der hieß Juri, war irgendein Russe, der, glaube ich, von Mutanten dann irgendwie aufgezogen wurde, der auch übernatürliche Kräfte hatte, und das war so ein lüsterner Perversling. Ja, der hat versucht, immer alle Frauen anzugraben und mit denen ins Bett zu steigen und alle Geschichten. Also es war schon sehr, sehr lustig aufgebaut, Shadow Hearts 1. Shadow Hearts 2 hat es dann nochmal auf die Spitze getrieben, dass du einen schwulen Profi-Wrestler dann mit dabei hattest, wo es einen Bonus-Quest gab, damit er der beste schwule Profi-Wrestler aller Zeiten wird, und wurde da, glaube ich, dann initiiert von dem Chef mit einer Offscreen-Sex-Szene, glaube ich. Und du hast Leute durchsucht nach Gay-Porn-Heften. Betretene Stille. Jesus. Ich lass das mal so auf mich einprasseln. Ja, es klingt wesentlich merkwürdiger, als es sein sollte, aber es ist ein anderer Ansatz gewesen als viele andere Spiele, und kann ich heute noch empfehlen. Die sind echt wirklich schräg und abgedreht. Ich wollte schon sagen, wo er sagte, irgendwie Juri, das war ein russischer, hab schon wieder vergessen, der von Mutanten. Dann sag ich, da habe ich gedacht, Gregor sagt jetzt infiziert, angefressen. Und dann sagt er, aufgezogen wurde. Irgendwie sowas. Und dann kamen schon die anderen Hardfacts irgendwie. Ja, ich sag, die Hälfte der Facts war eher falsch, weil ich die vor 10 Jahren das letzte Mal durchgespielt habe, aber ungefähr der Schrägheitsgrad, müsst ihr so dann vorstellen. Und die kann ich heute auch immer noch jedem an den Tag legen, sind ein bisschen seltener geworden, sind echt ganz geil. Andere Sachen, die mir ganz gut gefallen haben, Radiator Stories, gab es hierzulande, glaube ich, nicht nur in den USA. Das war auch so ein Spiel, wo du ähnlich wie bei Suikoden viele Charaktere einsammeln musst, ist auch ganz cooles Zeug. Deine Schiene dran, Wizardry, Tales of the Forsaken Land. Aha. Wizardry, wie PC-Rollenspiele, dass du aus der Ego-Perspektive bist und durch Dungeons da durchgehst. Mhm. Und das ist ein Spiel, was richtig Hardcore-Schwierigkeitsgrad hat, wo du dann eine Stadt hast und dann in den Dungeon immer runtergehst und raufkommst. Und ja, wie bei Atrian Odyssey. Genau, es ist wie Atrian Odyssey ungefähr, ja, auf dem DS. Auch ganz, ganz geil, finde ich. Immer noch sehr super. Sehr, sehr schwierig und mit leicht japanischen Sensibilitäten umgesetzt. Aber die Japaner finden ja solche klassischen Ur-PC-Rollenspiele ganz geil. Mag ich auch. Und dieses Wizardry gibt es auch für ein Apple und ein Ei, was man sich holen kann als europäische Version. Kann hier, Gregor, so, du alter Rollenspielexperte. Ja. Erklär mir mal was zu der Kingsfield-Serie. Oder wie hängen denn diese Ego-Perspektiven-Rollenspiele? Hängen die irgendwie mit dem Westen zusammen? Haben sich die Japaner da mal was von Dungeon Master oder Konsorten abgeguckt? Oder wer war zuerst da? Und was ist Kingsfield überhaupt? Also, hast du das mal gesehen? Ja, genauso wie das Eternal mit den Ring. Fallen, oder? Ja, das wo ist du so, die Fallen legst. Verwechsel ich das gerade? Kingsfield ist auch aus ich der glaube auch teilweise auch. Ja, ich habe die wirklich nie so aktiv gespielt, die Kingsfield Spiele. Man hat da so Fallen ausgelegt für andere, die dann reingelatscht sind. Bis, so kenne ich das. Okay, es gab auch Dungeon Death Trap, glaube ich. Das könnten die auch gewesen sein. Kingsfield. Ich will nur kurz wissen, wo der Reiz herkommt. Oder zumindest Kingsfield 4 mit dem lustigen Intro. Ja. Das habe ich mal versucht anzuspielen. In einem tiefen, dunklen Wald. Es war einmal in der guten alten Zeit. In der guten alten Zeit, das war Dracula auf der PC Engine. Aber ich spiele es jetzt nochmal ein, dieses Intro, weil das ist schon ganz geil. Das deutsche Intro von Kingsfield 4 mit der besten Synchro ever. Mats ab. In einem tiefen, dunklen Wald liegt ein vergessenes Land. Man nennt sie nur noch die Ruinen, die heilige Stadt der Waldrasse. Von der Vorzeit der heiligen Stadt, versteckt in den Ruinen, liegt eine einzige Aussage. Der Beweis für ihre Existenz. Mögen diejenigen vom Unglück getroffen werden, die die Statue der Dunkelheit zerstören. Nach der Entfernung der Statue von der heiligen Stadt befallen Tod und Zerstörung die Bewohner des Landes. Bringe die Statue der Dunkelheit zu ihrem Platz zurück. Unter dunklen, düsteren Himmel führte Sir Salvor seine Männer auf eine Mission in die Ruine. Die Welt der Dunkelheit verschluckte die Kämpfer spurlos. Mats zurück. Also kurz, um deinen Punkt da aufzugreifen, Trant. Die Kingsfield-Spiele selber habe ich inhaltlich nicht so richtig im Kopf, aber ich weiß natürlich, um was es dann dort geht mit der Ego-Perspektive und herumlaufen. Der Ansatz dort ist es, ähnlich wie das jetzt mit diesem Wizardry gewesen ist, die Japaner waren sehr, sehr inspiriert früher von den alten klassischen Computerrollenspielen, von Ultima, von Wizardry, die es damals gegeben hat. Das waren ja diese auf dem PC, auf dem Computer, wo du aus der Ego-Perspektive durch Dungeons gelaufen bist, Sachen gesucht hast. Das hat einen sehr, sehr hohen Effekt oder sehr, sehr großen Einfluss auf die Japaner gehabt, die eben nicht nur dieses typische Dragon Quest, Final Fantasy von oben kleine Figuren sehen wollten, sondern auch eben so Ego-Perspektiven-Sachen. Das allererste Fantasy-Star funktioniert so, dass du Dungeons aus der Ego-Perspektive hast. Und speziell Wizardry, was ja mittlerweile nicht mehr wirklich hier im Westen aktiv ist oder wo viel mehr gemacht wurde, das wurde ja vor fast 10 Jahren dann eingestampft. In Japan gibt es eine sehr loyale Kundschaft, die auf solche Spiele steht. Und dann gibt es immer noch neue Wizardry-Spiele, die dort gemacht werden. Etrian Odyssey ist in dem Ansatz ein Spiel. Die Shin Megami Tensei-Geschichten, außer den Persona-Spielen, sind auch solche aus der Ego-Perspektive Dungeon-Crawler, dass du dort durchläufst. Und Kingsfield spielt dort in die Reihe rein. Ich glaube, Kingsfield, das sind die Leute, die nachher Demon's Souls gemacht haben danach, glaube ich. Ja, wobei, da wüsste ich gerne mal, wie das alles zusammenhängt. Das heißt ja immer, es wäre ein inoffizieller Kingsfield-Nachfolger. Aber wer da jetzt mit drin hängt in der Entwicklung? Ich weiß es auch nicht genau. Du musst sehen, in Japan gibt es eben wesentlich mehr, als es hier in Europa dann gemacht wird oder in den USA, noch eine Tradition für solche Ego-Perspektive rumlaufen und ob du es wie bei Kingsfield dann Fallen aufbaust oder ob du in Dungeons reingehst und irgendwelche Quests löst. Da gibt es eine ganz, ganz sehr Hardcore-Gemeinde, die das macht und dass es sich für die Japaner lohnt, auch solche Spiele herzustellen. Und das hast du heutzutage mit den Etrian Odyssey-Sachen für den DS oder eben mit Kingsfield auf der PS2 gehabt oder Wizardry auf der PS2. Gibt es auch einen Download-Titel für die PS3? Und warum die jetzt eine Fangemeinde haben, weißt du auch nicht, oder? Ich glaube, es ist dieser Traditionalismus, der da steht. Ne? Weil viel, also ich habe das Kingsfield mal versucht zu spielen. Ich habe es null gerafft, was daran jetzt geil sein soll. Es ist sehr langweilig. Es ist sehr langweilig. Man muss sich darauf einlassen. Man kann, glaube ich, entweder man findet den Funken oder findet ihn nicht. Mhm. Und Kingsfield ist, glaube ich, wenn du das Intro dann gesehen hast, ist das wahrscheinlich alles vorbei, was dir das an Unterhaltung bringen kann. Wizardry ist geil, was ich auch cool fand, Legaia Duel Saga 2, eine Mischung aus Beat'em-up und Rollenspiel, Fortsetzung von der PlayStation 1. Ebenso eine gute Fortsetzung, weil Valkyria Profile 2 mit nordischer Mythologie und Jump'n'Run-Elementen, cooles Zeug. Dual Hearts, nur auf den in den USA gewesene Mischung aus Zelda und Rollenspiel mit dem fliegenden Hund, wo du dann durch Dungeons gelaufen bist. Man hört, es wird immer schräger bei jedem Spiel dann aus. Zwei Sachen, über die ich gerne kurz ein bisschen reden würde, das ist auch der Abschluss dann für Rollenspiele, das sind meine beiden persönlichen Lieblingssachen auf der PS2, abgesehen von Final Fantasy X. Zum einen wäre das meiner Meinung nach beste Rollenspiel der letzten Generation und ich glaube in dieser Generation ist es auch noch nicht überholt worden, Dragon Quest 8. Habt ihr mal ein bisschen was davon gesehen von Dragon Quest 8? Alles, was ich hatte, war so ein kleines Plastikschwert, mit dem du so Wii-mäßig so fuchteln konntest. Und da gab es ein passendes Spiel dazu. Das war mit Konsole. Genau, ja. Also da war Konsole. An dem Fernseher schließen, am Empfänger, genau. Und das habe ich gespielt, wo so Tropfen und so ein Scheiß. Mhm. Du läufst einfach nur so einen blöden Weg lang und es kommen halt so blöde Gegner und die haust halt blöd kaputt. Genau, in der Vor-Wii-Ära, dass du dann wirklich Bewegungsstörungen hast. Ja, das, und das Schwert habe ich heute noch. Hattest du mal Berührungspunkte mit Dragon Quest oder Dragon Quest 8 speziell, Trans? Nee. Lass mich das da mal kurz reinschmeißen. Dragon Quest 8 war endlich mal, nachdem Dragon Quest als die japanische Urrollenspielreihe, die ist in Japan erfolgreicher als Final Fantasy selber, wurde, nachdem sie in den USA über Jahrzehnte lang nicht gut angekommen ist, haben sich die Leute bei Square Enix mal richtig Mühe gegeben und gesagt, wir machen jetzt mal ein richtig geiles Spiel. Wir hauen uns Leute rein, die geile Grafik machen, die eine geile Story machen, die den Inhalt so vernünftig aufbauen und Dragon Quest war immer vom Look her, weil da der Designer von Dragon Ball dran sitzt, Toriyama, der Akira Toriyama, hatte immer diesen Dragon Ball-mäßigen Look. Ne? Und den erstmals, mag ich gar nicht so. Magst du nicht? Nee. Ja, du wurdest ja auch gezwungen, lauter Dragon Ball-Spiele zu machen bei der Arbeit, oder nicht? Ja, deshalb magst du ihn. Man kann sich dran gewöhnen, aber diese krasse Anordnung aller Gesichtsteile unten im Kopf und oben so eine hohe Stirn, ich kann es nicht alles beschreiben. Das ist alles von Haare, Berge bis nach oben. Ja, genau, naja. Ja, du musst dir vorstellen, der Look natürlich ist bei vielen Leuten sehr beliebt. Ich finde ihn eigentlich auch ganz geil. Erstmals bei Dragon Quest 8 hat er wirklich einem Toriyama-Manga oder Anime entsprochen. Es sah aus wie so ein spielbarer Anime, auf jeden Fall. Und inhaltlich, die Dragon Quest-Spiele haben immer sehr klassisch-traditionelle Gameplay-Geschichten, aber auch wirklich Sachen, die funktionieren vom Kampfsystem her, aus der Ego-Perspektive, mit Sachen, Dungeons, die recht weitläufig sind, mit Endgegnern. Gut auch. Und da oben drauf, auf dieses Gameplay und Grafikfundament, eine tolle Story eingebaut, eine sehr, sehr riesige Welt. Das hat, glaube ich, eine der größten Spielewelten, die du zu Fuß erkunden kannst, die komplett ausmodelliert ist. Da könntest du tagelang herumlaufen und neue Sachen entdecken. Und das zu so einem Konstrukt aufgebaut, wo du, ohne dass es dir langweilig wird, mindestens 80, 90 Stunden spielen kannst. Ja, und das ist eins der Teile, wo ich mich super drauf gefreut habe, auch zur gleichen Zeit ungefähr rausgekommen wie Final Fantasy XII, das kam ein paar Monate später, und hat Final Fantasy XII sowas von in den Arsch getreten, weil es einfach geil war. Ja, es ist Rollenspiel pur, es ist klassisches Rollenspiel, es ist Grafik, die funktioniert, es ist Story, die funktioniert. Und ist für mich eins meiner absoluten Lieblingsrollenspiele und wirklich auch das Beste, was auf der PS2 gekommen ist. Sollte sich jeder, der es nicht gespielt hat und nur ansatzweise was mit Rollenspielen dann am Hut hat, soll sich mitnehmen und angucken. Ede habe ich zum Beispiel, also Kollege Etienne, habe ich es mal mitgegeben, weil der es nicht gespielt hat. Der spielt es jetzt ab und zu mal immer wieder extra eine PS2 sich ausgeliehen und findet es eigentlich auch ganz geil, so wie er es dann immer gesagt hat. Ach, ne? Ich würde gern so viele Sachen da nachholen, aber ey, dafür habe ich die Zeit halt nicht. Wenn man jetzt anfängt nachzuholen, dann... Hallo, es kommen so viele neue Spiele, die alle gezockt werden müssen. Selbst da kommt man nicht hinterher. Hier fragt sich ja eh immer jeder, wo Gregor die Zeit hernimmt. Da machst du den Fehler aber auch dran. Es genau, muss nichts Gregor gezockt werden. Ja. Nee, es muss aber nichts Neues gezockt werden. No? Also bevor ich dir dann sagen würde, spiel irgendein neues Rollenspiel, wenn du eins spielen willst, spiel Dragon Quest 8. Ja, ja. Weil das ist wirklich das, wenn du es unter normalen Gesichtspunkten nimmst, das wirklich beste Rollenspiel. Und um das jetzt abzuschließen, meine persönliche andere Lieblingsreihe auf der PS2, ich weiß nicht, da gibt es bestimmt viele, die Kacke finden, aber ich liebe Dark Cloud. Ja. Dark Cloud 1 das und Dark ist Cloud auch 2. Warte mal, ganz kurz, ist es dieses mit dem Hammer und dem dunklen Teint? So ein schwarzes Hautvieh? Nee, Dark Cloud? Nee. Okay, dann vergesst, was ich gesagt habe. Schneid's einfach raus. Nein. stell dir vor. Nee, das war Klonoa. Nee, Klonoa, so, okay. Klonoa war das. Nee, stell dir vor, Simon, du hast eine Gruppe Nazis, ja, und die beschwören einen großen Djinn herauf. Ein Flaschengeist. Ja. Ja? Nur, die haben das Pech, dass der Flaschengeist noch böser als die Nazis ist und der einfach die komplette Welt zerstört. Dumme Nazis. Ja? Und was dort passiert ist, dass dann die komplette Welt, die zerstört ist, alle Elemente haben sich auf einmal in Dungeons verteilt. Die Personen sind nicht tot, die Häuser sind nicht Man kaputt. Man hat da so Blasen eingesammelt oder so Sphären, wo Bauteile... Genau, genau. Es gehört zu dem Genre, weswegen es viele nicht mögen, von zufallsgenerierten Dungeon-Crawlern. Genau. Das wollte ich vorhin schon ansprechen. Wir waren ja eben schon mal bei zufallsgenerierten Dungeons. Ich weiß nämlich auch nicht, wie ich die beurteilen soll. Ich finde die, bei Dark Cloud fand ich sie auch kacke. Alter, das hat mir keinen Spaß gemacht, da rumzulaufen. Was mir sehr gut gefallen hat, war eben dieses Dorfbau-Feature, dass man eben Teile sammelt und dann baut man sich ein gemütliches Dorf zusammen. Ach, das Haus setze ich mal dahin. Mhm. Aber viel mehr weiß ich ja drüber nicht mehr. Mir haben die Kämpfe nicht so viel Spaß gemacht. Vom Style her hat es mir auch nicht so gefallen und dann eben die Dungeons. Na, okay, ja. Also die Dark Cloud-Dinger, wie du es ausgeführt hast, sind zufallsgenerierte Dungeon-Crawler, also dass du dann in den Dungeon rangehst und dann sind die Ebenen, die generiert werden durch einen Zufallsgenerator bestimmt. Es gibt also nicht vorgefertigte Ecken und Sackgassen, sondern primär hast du die Aufgabe, diesen Level zu lösen, Gegenstände zu finden und dann so weit in den Dungeon vorzudringen, bis du den Endgegner hast oder alle Gegenstände eingesammelt hast. Da oben drauf ein SimCity Bausimulator. Mhm. Du findest eben Elemente, die du dann in den Dungeons dann bekommen kannst und da baust du dir dein Dorf zusammen, um dann die Story weiterzutreiben, um zum nächsten Dorf zu kommen. War damals der erste Teil ein relativ frühes Rollenspiel, das war das Konzept auch nicht so weit ausgearbeitet. Deshalb würde ich es auch nennen, das würde ich keinem aktiv als cooles Spiel dann empfehlen, aber bei mir hat es einen Nerv getroffen, dass ich zweimal komplett durchgespielt habe, auf 100%. Krass. Ja, es gibt sogar noch einen Bonus-Dungeon, der 100 Level dann geht, nachdem das Spiel durchgespielt ist. Den habe ich, glaube ich, nicht ganz geschafft, aber ich habe den trotzdem in Angriff genommen. We'll be right back. Dark Cloud 2 oder Dark Chronicle heißt es hier dann in Europa, hat dann nochmal oben drauf gepackt das Konzept und hat da auch noch eine echt tolle Grafik und echt schöne Story dann mit dazu getan. Ich glaube, ich habe die Soundtracks zu Hause separat auf dem Computer nochmal drauf, habe ich mir irgendwie laut Last.fm-Counter das ist das, was ich am meisten gehört habe, die Dark Cloud Soundtracks und sonst nichts, weil ich das immer mitlaufen lasse. Also die Spiele haben einen richtig Nerv bei mir getroffen. Was war denn dieses Bastel-Feature da? Du meinst so nicht das Stadtfeature, sondern das da gab es doch so eine Werkstatt, man konnte Teile finden und die dann irgendwie. Ja, oder erzähle ich jetzt gerade. Ja, wir sind gleich fertig, Simon. Nein, ich kann euch nur halt überhaupt nicht folgen. Ich höre seit 10 Minuten euch Titel und Themen, die mir völlig fremd sind. Also ich würde sagen, dass es keine Subkultur in dieser Subkultur Gamer gibt wie die Rollenspielfans, weil ihr habt so viel Material und die Spiele dauern alle so lange, dass ihr, also jetzt du dran bist ja nicht so der Mega, aber du, Gregor, ihr gar nichts anderes mehr mitkriegt von der Welt da draußen. Damit meine ich auch die Spielewelt. Ihr kennt eure Rollenspiele sehr gut. Du kennst ja auch alles andere, okay, aber du bist ja auch noch schlimmer als alle anderen. Ja, nee, ich ihr habt einfach einen Schaden. Nee, ich kann dir aber auch sagen, den Effekt, den das auch hatte, ich habe noch nie ein Call of Duty gespielt. Ich habe alles nach Halo 1 nicht angefasst. PC hast du wahrscheinlich auch nie gespielt. Doch, natürlich. Ja, okay. Aber einige Sachen ignoriere ich einfach. Ich habe kein Interesse an Shootern oder so weiter. Hast du einen Sierra Adventure gespielt? Ja. Ich habe Space Quest 4 damals, aber Adventure ist ja das andere Genre, wo ich sehr, sehr umtriebig bin, zusammen mit Rollenspielen. Ja, nee, ich wollte ja auch... Du hast ja recht, aber irgendwie muss ich mir dann ja auch diese Zeit erkaufen, die ich dann in die Rollenspiele investiere. Ja, das stimmt schon. Nee, das ist ja das Problem, man hat ja wirklich, deswegen meide ich sowas wirklich immer, weil ich einfach so ein bisschen so ADS-mäßig auch drauf bin, dass ich halt schnell dann die Lust auch verliere, wenn was zu lange geht. Also Red Dead Redemption zum Beispiel war so ein Ding, wo mich gegen Ende dann fast die Lust einfach verlassen hat, weil es eben dann doch irgendwie ein bisschen zu lang war für meinen Geschmack. Und ich will dann halt das Ende sehen und ich klopp mich dann durch 5 Stunden irgendwie Sachen, die mir nicht mehr so gefallen. Das ist auch nachvollziehbar. Ich habe bei modernen Rollenspielen auch nicht mehr den Nerv, mich wirklich da 100 Stunden oder sowas dahinter zu klemmen. Einerseits, weil du... Das ist so viel Zeit. Eben, das also ich habe nichts... Wo soll man das denn herholen? Ich habe nichts dagegen. Das letzte, wo ich sehr, sehr viel Zeit investiert habe, war Fallout 3, glaube ich, wo ich dann echt 60, 70, 80 Stunden gespielt habe und es immer noch nicht durchgespielt hatte. Super, genau, habe ich auch kurz vor Ende aufgehört. Ich hab, warum? Die Story ging, da kommt noch ein Riesenroboter, Mann. Ja, sorry, aber ich hab da halt das. Optimus Prime. Das war da war das Level Cap mir im Weg. Also ich war Level 30, ich bin an Gegnern vorbeigerannt, ich habe nichts mehr eingesammelt und habe ich gedacht, nee, du hattest schon die Add-ons mit Level 30. Nein, es war noch vor den Add-ons. Level 20. Genau, ich war 20 und. Ja, aber schäbig, ich weiß. Das ging aber jedem so, dass sobald der Level Cap erreicht war, dann ist sofort die Motivation. Ja, genau, was willst du denn da noch machen? Du hast den ganzen Perk schon und du hast deinen Splatter Perk schon dazu geholt. Sobald es keinen Sinn mehr ergibt, überhaupt nur jemanden zu erschießen quasi, ist es dann halt so, dann laufe ich. Am liebsten würde ich dann Knopf drücken, Endsequenz abspielen. Okay, gucke ich mir noch an, ausnahmsweise. Okay, wenn es unbedingt sein muss. Aber ganz ehrlich, der letzte Level ist auch cool, weil da ist wirklich Optimus Prime, dieser Roboter, diese Mission. Nein, pass auf, du kriegst deine Mission ja irgendwann später gegen Ende aus so einem Raum, wo so ein Roboter steht. So ein riesiger Roboter, Optimus Prime. In der Brotherhood, oder? Und den benutzen oder? Die halt am Ende noch. Ja, genau, die Brüderschaft. Die Brüderschaft ist es, ja. Brotherhood of Steel, da bist du. Also ich dann bin drin. Da irgendwie ausgestiegen, als ich vorher. Den Vater an meiner Seite hatte, der dann... Da schon. Da erst. Obwohl, Trant, man muss sagen, die Story, wenn du sie unbedingt machen wollen würdest, könntest du auch in 15 Stunden oder sowas abschließen. Ja. Es ist ja zum Glück viel mehr bei Fallout, außer die Story. Das stimmt schon, aber mich treibt dann auch die Story. Also, ich weiß die ja auch nicht. Die war ja auch sehr gut. Das steht außer Frage. Gerade diese Vatergeschichte in der Mitte, die war schon geil. Und die ist ungefähr so in der Mitte, würde ich sagen. Bist du jetzt. Ja, genau. Bis du dann in die Stadt kommst, die auf dem Schiff ist, wie ist sie da nochmal unten in der Ecke? Alter, ich weiß nicht. Aber die war gut. Die war auch ganz geil. Roto City, aber ihr wisst, welche ich meine. Du meinst den Flugzeugträger, oder? Genau, ein Flugzeugträger. Oder der Flugzeugträger, genau, wo du dann innen drin auch die... Ach, Fallout war schon geil. Ja, Fallout ist geil. Ich habe New Vegas gestern bekommen. Ich spiele schon ein bisschen. Ja, ich habe noch nicht Winterpause. Ich habe bald mal 2 Wochen frei. Da wird es wahrscheinlich alles für New Vegas dann draufgehen. Ich habe den Fehler. Wir kommen gleich wieder zu PS2. Ja. Ich muss kurz erzählen, sonst werde ich das ja nie los. Ich habe auch den Fehler gemacht. Ich bin Level 4 und habe so einen Typen, voll assi, weißt du, auch mehrere unterschiedliche Fraktionen. Und die eine, ging ins Dorf von der anderen und hat die alle auf Kreuzen aufgehängt und die vergammeln da. Und boah, dann haben sie so Lotterielose den Leuten verteilt und halt einer hat quasi das Große losgezogen und durfte dann abhauen. Und die anderen haben sie halt dann noch gefoltert und umgebracht, was ich. Und dann gib ich da hin und dann habe ich quasi die Wahl, ja, was machst du denn jetzt? Sagst du dem, das ist scheiße? Oder sagst du so, kuschst du und sagst, ja, schon cool, was ihr da gemacht habt, Finger, Daumen hoch und gehst, haust ab. Natürlich haust du dem aufs Maul. Und dann habe ich mega krass gekämpft. Ich musste, glaube ich, 5-mal neu laden, bis ich die alle besiegt hatte, weil die viel zu stark für mich waren. Und dann habe ich mich cool gefühlt und habe dann erst gemerkt, dass ich ab jetzt jeden zum Feind habe von diesem einen, von der einen Fraktion und ich kann in bestimmte Orte nicht reingehen, weil so ein Trupp, so 6 Leute direkt so auf mich zulaufen und ich sehe die von Weitem und ich kann nicht abhauen, weil sobald ich die auf dem Bildschirm sehe, laufen sie ein bisschen schneller als ich, holen mich irgendwann ein, sagen, ah, auf dich haben wir gewartet und machen, und die sind so 200 Mal stärker als ich. Wolpers! Bis ich auf den Trick gekommen bin, mich zu verkleiden. Das hat endlich dann funktioniert. Ich habe schon gedacht, du musst angezogen. Neu anfangen. Nein, ich habe deren Kleider angezogen. Und dann dachten die halt, ich bin einer von ihnen. Aber auf den Trick bin ich gar nicht gekommen, weil ich viel zu blöd für. Fallout-Dinger sind schon geil. Ganz das geile Spiel. Da kommen so Situationen, wo du halt echt dann so, ja scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich habe schlechte Waffen, ich habe keine Energie. Überall kommen diese Typen, ich muss da oben aber hin. Was mache ich denn jetzt? Ja, und das ist das Geile an dem Spiel, dieses Ausprobieren. Herrlich. Ja. Ich habe wirklich Stunden gebraucht, weil ich immer wieder auf anderen Wegen versucht habe, da hinzukommen. Ja. Dann bin eine, ich... Ja, Entschuldigung. Nein. Ja. Nee, aber eine finde ich von aktuellen Sachen, eine der wenigen Ausnahmen Fallout, die dich auch wirklich packen kann. Mich hat es wesentlich mehr als Oblivion jetzt gepackt, muss ich sagen. Ja, mich auch. Weil auch das Universum einfach auch geil ist und das Setting auch noch nicht ausgelutscht ist, verglichen mit, du bist im Fantasy-Reich und der König will dich sehen. Oh. Ach ja, aber da würde ich jetzt fast gerne das Morrowind-Fass aufmachen, aber das ist ja... Ja, das Morrowind-Fass. Das war so toll. Das weiß ich ja. Morrowind ist auch dein... Ihr verklärt nur die Vergangenheit. Nein, das war wirklich super. Oh, das war so gut, ey. Da dürfen wir den Wolf auch nicht reinholen, sonst kommen wir nie zum Ende. Da wird nur Morrowind dann geschwafelt. Gott. Dann hier. Ja, lass uns die PS2-Sachen abschließen. Ja, Dings da. Dark Cloud hatte auch ein sehr extensives Waffenbau-Feature, wo du auch Waffen kombinieren konntest. Also da gab es. Ich habe es immer ganz gern verglichen mit so, das war so ein Nintendo-Level von Aufmerksamkeit und Inhalt und Content. Da gab es eben so, wie bei Nintendo-Spielen, echt tausende von Features, die auch gut miteinander gegriffen haben und gut funktioniert haben. Du hattest ein komplettes Golfspiel mit eingebaut, wenn du ein Level geschafft hast, im zweiten Teil zum Beispiel. Oder du konntest später bei Rogue Galaxy, was das inoffizielle nächste Dark Cloud gewesen ist, dort ein Pokémon-mäßiges Turnier mit Weltrauminsekten dann ausführen, wo du 50, 60 Stunden machen kannst. Aber da ist jede Menge Gedöns jetzt da drin gewesen. Weltrauminsekten, ja. Ja, ich weiß, es hört sich immer so abgedreht an im Nebensatz. Fliegender aber Hund, schwuler Wrestler, vom Mutanten aufgezogener Russe. Wir haben jetzt auf jeden Fall die schlimme Schiene gleich durch. Das fasst auf jeden Fall alles zusammen. Das in aller Ausführlichkeit, wenn der PS2-Cast mal dran ist. Wenn ihr das noch ausführlicher hören wollt. in 50 Minuten. Ich bin so schlimm. Nein, Strategiespiele. Strategiespiele. Wollen wir den Booty holen? Ah, nee, der ist ja studiert. Der hat ja auch alle nach 1994 nichts mehr gespielt. Eigentlich. Ist also gemein. Kann auch, stimmt. Aber nein, das ist auch gemein. Nee, er spielt sehr viel StarCraft. Genau, wir haben uns ja sehr groß über Strategie im eigenen Podcast unterhalten. Du warst zwar jetzt nicht dabei, Trans. Nee, aber ich habe mir ihn angehört. Ich fand ihn überraschend interessant. Ja, echt? Überraschend interessant, weil es ja, nicht unbedingt mein Genre ist. Ja, ja, aber dich muss man ja einfach oft überzeugen. Mhm. So wie mit den tollen Bildern von dir, die wir auf die Seite stellen. Ach so, ja. Weißt du, ja, da Trant, werden wir jetzt haben genau, mich überzeugt und stellen noch hässlichere hoch. Genau, Trant hat mich ja menschlich verprügelt. Ja, es waren Szenen. Ja, das kann man ja nochmal sagen. Also es ist vielleicht ein bisschen ungünstig gewesen, so einen Kommentar abzulassen. Nein, du brauchst dich nicht entschuldigen, du musst dazu stehen. Rechtfertige dich nicht. Das ist einfach jetzt der spontane Humor gewesen, weißt du? Also Gregor hat ja eigentlich auch Prügel verdient für das Bild. Also ich schon allein, als hier die Idee aufkam, oh, ich habe nur Fotos, die kann ich mitbringen, habe schon im Strahl gekotzt insgeheim. Und dann liegen die hast da. Hast du aber gedacht, dass ich das nicht hinkriege, Fotos zu machen? Ja, ich habe gehofft, du hast sie verschlammt in deiner Superordnung oder so. Ja, und dann liegen die auf einmal da auf dem Schrank. Und steht so eine Traube um diesen Fotoordner. Guck mal, der dran, wie er da aussah. Ja, das ist auch lustig. Da hätte ich am liebsten schon alle aus dem Fenster geschmissen. Ich habe ja dann auch das Fotoalbum in Safe getan. Genau. Hab leider vergessen abzuschließen. Nee, er war abgeschlossen. Ich hab's nur natürlich. Ach so, natürlich. Ich muss mir echt vorstellen, wir haben das Ding gesucht. Eigentlich hätte ich sagen sollen, nee, Gregor, du kriegst den Safe-Schlüssel jetzt nicht. Ja, wenn du was gesagt hättest vehement. Ja, Herr Richter, sie wollte es doch so. Hätte ja auch sein können, dass du die guten Bilder aus Japan online stellst, aber nein, du suchst dir das dümmste Bild raus. Also Moment, welche guten Bilder? Ja, ich da glaube waren auch bestimmt auch Bilder, wo nur Häuser drauf zu sehen waren. Das waren da, ja, das stimmt. Die will doch keiner sehen. Aber es gibt ein Bild von mir direkt, habe ich jetzt auch gesehen, direkt so in meinem Quadrat quasi, in meinem Wartequadrat, ganz klein, so mit so einer grauen Mütze, darfst du nicht vergessen. Okay, das ist der Beweis. Ja, endgültig. Eigentlich schon, genau. Das digitaler ich auch Beweis. Noch. Ja. Der Trant hat, glaube ich, von dir habe ich auch ein Bild gemacht, aber du bist ein bisschen verwackelt. Ja, genau. War dunkel, da konnten wir noch nicht fotografieren. Also wir konnten echt nicht fotografieren. Genau, die Leute müssen sich den PlayStation Cast Teil 3 angucken, weil dort werde ich den Großteil der interessanten Fotos reintun in der Bildergalerie. Beim vierten Teil, das da kommt guck dann. Da ich aber nochmal drüber. Trant, du guckst vorher nochmal drüber, bevor wir das reintun. Ach, am was Ende, soll das überhaupt? Ja, ich lösche einfach, was ich nicht will. Ich habe selber einen Account. Stimmt, du hast Adminrecht. Genau. Ja, so. Und dann von der 4 Stunden Arbeit, die ich investiert habe, sind dann 3 Fotos übrig. Du kannst ja zensieren. Über Trans- am Ende dieses Podcasts übrigens eine kleine Überraschung. Ne, da werden wir wackeln nochmal. War eben keine Tonstörung. Genau. Bleibt also dran, weil das wird glaube ich, nochmal ein richtiger Leckerbissen zum Abschluss der PS2. Dann, Strategiespiele ist natürlich die PS2 keine unbedingt die geeignete Plattform, weil bis dahin sind die ja wirklich in der zum größten Teil dann gewandert zu PC und anderen Gerätschaften. Fällt dir denn irgendetwas ein, was du strategiemäßig gespielt hast auf der PS2, Simon? Jetzt muss ich gerade. Final Fantasy Tactics war ja dann eher. Das gab es nicht auf der PS2. Genau, war PS1, gell? Ja. Full Spectrum Warrior habe ich gespielt, aber auf der Xbox leider. Ich habe ja nur gelesen, redet nicht in dem PS2-Cast genau. So viele bei Xbox spielt. Aber der Witz ist doch, ja, das gab's für ja beides auch gleich ist. Ja, wir reden natürlich über die PS2-Version, aber ich werde jetzt nicht so tun, als ob ich die gespielt habe. Weil das ja Quatsch ist. Die sind auch fast gleichwertig immer, bis auf leichte grafische Abstriche. Ja, es sah immer ein bisschen schlechter aus auf der PS2, was ja auch normal ist, war die ältere Konsole. Ist ja egal. Auf jeden Fall fand ich das ganz cool. Es war halt der Versuch, Häuserkampf im Irak, sag ich jetzt einfach mal, in typischen Mittelostländern, einfach den umzusetzen, so dass es wirkt wie ein Strategiespiel im Grunde. Oder? Erzähl ich jetzt Scheiße? Ich habe es leider nie gespielt. Das war doch aus 3-4 Leuten. Man konnte sowas, aber doch auch die Perspektive laufen, oder nicht? Nee, ja, also es war schon so, dass du hast die Leute angewählt, wie bei UFO oder so, nur halt rangezoomt. Okay. Also weißt du, wie bei einem normalen Rundstrategiespiel hast du halt schon so deine Felder gehabt, die hast du nicht gesehen, aber du konntest deine Charaktere anwählen und hast ihnen dann gesagt, du läufst jetzt darüber zu den Kisten, machst da Deckung und schiebst dann links raus, während der andere eine Granate wirft und dann woanders rumläuft. Du musstest dir das. Ich bin mir nicht mehr ganz, ist echt schon eine Weile her, ob man es einfreezen konnte, ob man Pause machen konnte oder nicht. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, man konnte Pause machen und dann in Ruhe seine Befehle quasi an die Leute geben. Und das hat halt natürlich jetzt immer so ein bisschen Holzhammer-Methode-mäßig funktioniert. So, entweder er war in Deckung oder er war so gut wie tot. Also so deine Soldaten so. Aber in der Deckung konnte dann auch gar nichts passieren, auch wenn das von der Optik her eigentlich hätte manche ihn erwischen können, aber er war halt in Deckung und so. Also es war ein bisschen halbgar alles, weil Straßenkampf natürlich sich auch nicht so runterbrechen lässt auf so Schachregeln. Ja, ja, ja. Das ist dann halt eher ein bisschen der Situation überlassen. Und in dem Fall haben sie halt daraus Strategie gemacht. Es hat aber, finde ich, sehr gut funktioniert, wurde aber irgendwann auch echt langweilig, weil es war eben immer dasselbe. Es war ja, ist ja klar, so auch so ein Militärstrategiebuch im Grunde als Spiel. Und irgendwann hast du alle Taktiken durch, die man so lernt. Und dann setzt du die ein bisschen ein. Und irgendwann ist halt kein Zufallsmodell mehr da, dass man sagt, jetzt wird es immer wieder spannend, sondern man hat alles schon gemacht. Aber war ein sehr interessanter Ansatz, finde ich. Weil eben dieses, wie aus UFO oder wie heißt denn das andere? Mit den Söldnern. Ach, das kennt ihr auch. Sieht auch ISO-Perspektive von oben. Jagged Alliance, genau. Also so ein bisschen in diese Richtung, da gibt's ja, oder Final Fantasy. Da haben die Leute damals immer Jacked Aliens gesagt. Jacked Aliens? Ja, wo ich sage, was für Außerirdische. Ja, ich habe das auch nie wirklich gespielt. So, ich habe das viel zu spät entdeckt, dass das ja so geil ist wie UFO und so. Mhm. Ja, und habe irgendwie immer gedacht, das sah für mir zu blöd aus mit den Figuren und so. Mhm. War mir nicht Comic genug. Mhm. Naja, egal. Wo waren wir? Ja, Full Spectrum Warrior. Und Kessen kann ich was dazu sagen. Kessen, bitte sehr. Eins der relativ frühen, was glaube ich auch als einer der wirklich ganz guten Titel dann dargestellt wurde auf der PS2. Ist Kessen nicht sowas wie Dynasty Warriors oder was? Genau. Aber es hatte diesen geilen Moment, dass du halt also vom Pferd aus quasi durchreiten konntest und deine Einheiten angestachelt hast oder das eben durch die Feindchen rein. War ja auch so ein, nicht, wie sagt man, so eine Art Tech-Demo auch für die PS2. Ja, genau, das wo die ersten Videos, meine Fresse, guck dir die Massenschlachten an, so viele Leute auf dem Feld. Das und alle sehen gleich aus. Ja. Ja, wobei, aber es waren viele. Wobei, war es da schon so, waren die gleichmäßig oder war es schon so, dass die unterschiedliche Animationen hatten, so zeitversetzt? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es gab ja mehrere Teile, ich glaube 3 Stück oder sowas auf der PS2 und ich denke mal, die haben mit jedem Teil, dann sind sie so schlau geworden, dass sie die Animationen leicht zeitversetzen, damit es nicht so aussieht, als ob alle im Gleichschritt. Ich habe jeden Teil bei Giga damals vorgestellt, weil ich der Einzige war, der sich für Kessen begeistern konnte, irgendwie, glaube ich. Aber so richtig könnte ich mich jetzt auch nicht mehr erinnern. Es geht ja eh immer um bei allen Strategiespielen aus Asien geht es um Liu Bei und Cao Cao. Ja, es gibt immer die gleiche Grundstory, irgendwelche, das ist der ganz große Feldzug von Nobunaga, der auch die gleiche Hintergrundstory wie bei Onimusha ist, glaube ich, dann auch dahinter immer mit Nobunaga. Ja, die nehmen immer dieselben auch so, auch die alten Schachspiele und so, von denen gehen auch alle auf diese Konflikte zurück. Die haben ja, glaube ich, 3 oder 4 große chinesische Sagen, die es gibt und darauf basiert dann als die eine, wie zum Beispiel da diese Nobunaga-Geschichte mit Krieg und Vergeltung und oder die Monkey King-Geschichte, die wir auch bei Slaves hatten. Wollte ich jetzt mal einen auf smart machen? Verdammt. Mach doch. Ja, nee, du hast ja gerade schon alles. Wir haben es ja auch in Game One gemacht. Wir haben es auch in Game One ganz groß in einem Klug geschissen gezeigt. Ja. Aber da werden sehr viele Spiele drumherum gemacht und das war eben eins aus dem Universum. Also wenn du sagen würdest, dass Kessen und Onimusha hängen schon irgendwie miteinander zusammen. Ja. Oder auch dieses Romance of Three Kingdoms und wie die alle früher gehießen haben. Europa hat dann halt die Nazis und die haben halt irgendwie andere Sachen. So jeder hat so seine... Ja, stimmt. Da gibt es ja auch hier Ring of Red, sehe ich gerade. Apropos, ich habe es ein bisschen gespielt. Ja, es ist so ein Weltkrieg. Also eigentlich hat ein geiles Intro gehabt, ne? Mit diesem Alterkriegen, wo sie diese alten Filmausschnitte genommen haben aus dem Weltkrieg und dann halt dicke Wanzer reingebaut haben. Oder Wanzer, genau, die heißen auch so, gell? Nee, Wanzer hießen die in Front Mission. So, okay. Also Walking Panzer, Wanzer, das waren die aus Front Mission, aber effektiv ist es der gleiche Grundgedanke. Aber könnten die da nicht genauso, ich überlege gerade, es kann sein, also Ring of Red. Geil gemacht, genau. Ja. Archivaufnahmen kommen, Alternate Universe Kram mit Archivaufnahmen ist immer ein sicherer Gewinn. Finde ich auch geil. Findet man immer geil. Das ist immer eine der großen Sachen, dieses Alternate Universe-Zeug, wo dann eben Zweiter Weltkrieg oder Erster Weltkrieg dann meist mit irgendwelchen Robotertechniken dann verfeinert wird. Sowas wie Front Mission, das ist der komplette Grundgedanke dahinter, oder Ring of Red aus dem gleichen Holz geschnitzt, wie ähnlich vielleicht Valkyria Profile heutzutage. Valkyria Chronicles meine ich. Ja, aber so richtige Mac-Strategie gibt es ja eigentlich. Aber das gibt es nicht mehr wirklich, aber ich meine so aus dem Schlag dieses alternative Universum oder alternatives Europa mit neuer Technik, die dazu kommt. Ring of Red war eben Erster Weltkrieg mit Robotern. Das fand ich aber auch echt gut, ey. Das habe ich auch lange gespielt. Und wieder ein Spiel, was ich nicht durchgezockt habe, sondern nur natürlich hast du es nicht durchgezockt. Das habe ich aber auch nicht durchgezockt, weil irgendwann wurde es einfach nicht. Das wurde es dann echt mal richtig schwer. Ich glaube, das war auch diesmal der Grund, dass ich nicht durchgezockt habe. Ach stimmt, schwer auch, Schwer und halt lange cool. Animationen. Sehr, sehr lange Animationen fand ich immer. Aber korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber das war doch auch teilweise so ein bisschen geschicklichkeitsmäßig. Du musstest doch bei diversen Special Attacks durchs eigene Zielfernrohr gucken. Die Distanz hat eine Rolle gespielt zum Ziel. Die Körperteile, die du anvisiert hast, du konntest Waffen abschießen, Gliedmaßen abschießen, beschädigen. Und du musstest halt auch im richtigen Moment drücken. So. Also das Zielfernrohr hat so ein bisschen geschwenkt und du musstest im richtigen Moment drücken, um einen sauberen Treffer zu landen. Es kam ein Geschicklichkeitselement auf jeden Fall mit dazu. Plus eben, dass alles sehr... Natürlich ist es Fantasy-Zeug, was dort gemacht wird, aber es hatte ein bisschen so ein wirklich Gefühl, dass es so einen leicht reellen Touch hat. Ich finde, du musstest ja teilweise deine Roboter aufladen mit den kleinen Infanterietruppen, die dann die dicken Kanonen da reingeballert haben. Und das hatte schon ein echt schönes Gefühl, was vor allem noch weiter ging als die Front-Mission-Sachen eben, wo du dann eben wirklich immer von alleine funktionierende Roboter hast, nicht wirklich den Menschen dahinter siehst, der da richtig ackern muss. Es war ja auch so, dass das, was ich eben beschrieben habe, waren ja nur die schon rundenbasierte Kampfsequenzen, aber es war ja auch noch verbunden in dieses, nicht Hexfeld, sondern so ein bisschen wie bei Wendelhardt, wo man halt seine Einheiten positioniert hat und musste auch das Terrain nutzen. Richtig. Und ey, ist ein geiles Ding gewesen. Oh, cool. Ich habe es zu Hause auch noch im Regal. Wo niemand den Fehler machen sollte, schaltet es nicht auf Deutsch. Ja, du kannst dort zwar auch auf Englisch und sowas schalten, aber die deutsche Übersetzung ist so Konami-typisch für PS2-Ära. So schrecklich, schrecklich schlimm. Ja, das killt ja jede Atmosphäre, wenn du es dann spielst. Aber ist auch ein echt cooles Ding gewesen. Ja, ansonsten PS2... Frontmission ist ja so ähnlich. Frontmission ist relativ ähnlich. Also die ganz große Zeit von Frontmission war auf der PlayStation 1. Frontmission 3 gab es hier damals auch in Europa. Ein sehr, sehr tolles Spiel, fand ich. Frontmission 3 war ein bisschen jetzt nicht so ganz auf Hardcore ausgelegt von der Schwierigkeitsgrad. Final Fantasy Tactics mit Robotern. Ne? Also rundenbasiert, abwechselnd. Deine Roboter ziehst die anderen Roboter, hast immer ein bisschen wie bei Battle Isle, dass dann du den Kampfbildschirm hast, wo die dann gegeneinander kämpfen. Die frühen Frontmission waren doch mehr so wie Advance Wars, könnte man jetzt fast sagen. Oder irre ich mich da? Nee, die waren alle immer schon isometrisch, aber es war effektiv. Ja, aber ich meinte so mit kleinen Cartoon-Dingern und so. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Das ist ein bisschen schwierig, weil den Großteil der Serie gibt es nur in Japan. Und die haben dort alle immer... Aber ich als alter Japaner kenne mich da natürlich aus. Als alter Japaner kennst du dich natürlich aus, was es geht. Sage ich das ja, um euch zu erhellen. Ja. Auf der PS2 Frontmission gab es zwei Teile, Frontmission 4 und Frontmission 5. Der 4er war leider relativ mittelmäßig, den habe ich nicht so gern gespielt, gab es auch nur in den USA. Der 5er zählt zu den besten Strategiespielen, die es überhaupt gibt aus Japan, also das hört man immer wieder. Gab es leider nur in Japan, jetzt, ich habe mir das aber jetzt zuletzt gekauft, ich bin großer Frontmission-Fan und Leute haben eine Fanübersetzung fertiggestellt, die sehr gut sein soll. Und ich habe mir das jetzt gekauft und ich werde mir das Patch runterladen und dementsprechend dann einbauen. Freue ich mich schon drauf, weil der Frontmission finde ich echt super. Und Teil 5, The Scars of War, glaube ich heißt der, gilt immer allgemein unter Strategen als eines der besten und da freue ich mich sehr drauf. Habe ich auch Bock drauf. Neue Evolved ist scheiße, oder was? Ich habe es zu Hause. Ich habe es mir geholt, einfach aus Loyalität der Serie gegenüber, aber es ist ein Mech-Rumlauf Echtzeit-Baller-Ding. Es ist nett, aber es ist kein Strategiespiel. Na gut. Okay, vor allen Dingen, wenn man sowas will, wartet man ja eigentlich auf MechWarrior, was ja bald kommt, oder Steel Battalion, wenn es denn dann wirklich kommt mit Kinect-Unterstützung. Was mich, okay, wir sind hier im PS2-Cast, aber Steel Battalion, das hattest du ja mal. Und ich hab das nie immer noch gespielt. Nur, es läuft nicht mehr, das ist das Allerschlimmste. Es läuft nicht mehr? Kaputt. Die Mission? Nein, ich hab das Ding wirklich, eigentlich weiß ich nicht, was da kaputt ist, weil ich hab's zusammengesetzt, ich wollte es mal ausgraben für weißt, wir wollten also das mit Leinwand so. Hätte ich ja echt gern mal gespielt. Ja, aber ich weiß auch nicht was, ganz ehrlich, wenn jemand eine Idee hat, vielleicht schreibt dann jemand den Gregor Also Steel Battalion kommt als Download-Titel für Kinect, oder? War das nicht so, oder das sowas richtige Spiel? Ja, ich weiß es aber nicht. Ich weiß auch nicht genau. Ich weiß nur, dass es kommen sollte. Ob es jetzt immer noch kommt, ob das nur Quatsch war, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich hatte immer das Gefühl, die größte Kunst bei Steel Battalion war, wie man das Ding wieder einpackt danach. Ja, das stimmt. Das war wirklich Anleitung im Netz. Ne? Ey, du musstest es, ja, da gab es ja diese dicken Kabel, die du auch da reinstecken musstest, so breite, lange Kabel, wo du immer Schiss hattest, du machst was kaputt, wenn du es zusammenbaust und dann musst du es noch verschrauben und dann hast du den Scheiß aufgebaut, wie bei mir jetzt, und dann läuft es nicht, weil er mitten in der Mission, also bevor die Mission lädt, kriegst du so ein Drahtgittermodell von deinem Mac angezeigt und das kannst du drehen und alles und da stürzt du mehr ab. Mhm. Und jedes Mal, ich habe sogar, du Gregor, hast mir, glaube ich, mal eine gebrannte Version davon besorgt. Ich habe das Original, wie gesagt, ich meine, es würde auch keinen Sinn machen, das Spiel raub zu kopieren ohne Controller. Und selbst damit ging es nicht. Also so, ich habe es mit allem probiert irgendwie. Ich habe es auf die Platte kopiert, der Xbox, und dann von da gestartet. Geht natürlich meistens eh nicht. Und ich habe alles versucht, geht nicht, kotzt mich an. Jetzt habe ich diesen Controller und weiß nicht, immerhin liegt es am Controller. Also das kriegen wir schon noch hin, weil das würde ich jetzt gerne auch mal sehen. Ich glaube, es geht nicht mehr. Weil das habe ich noch nie erlebt, dass was so abstürzt. Also, dass du nicht am Spiel liegt, sondern wenn der Controller angeschlossen ist, stürzt es an der Stelle ab, so. Wir gehen der Sache mal auf den Grund, dann machen wir ein schönes fettes ausgegraben oder sowas drumherum, wo wir auch alles drumherum so geil aufbauen. Wir wollten das ja, ich meine, du brauchst ja nicht mal Kulissen, weißt du, brauchst nur eine große Leinwand. Eben. Ja. Und baust dann dieses Ding vor dir auf und machst wirklich mal eine Mission, ja. Ich habe sogar noch meinen Safe Level 5 oder so, weil ich mich weiter nie getraut habe, weil man ja stirbt. Stimmt. Wenn du stirbst, löscht es deinen Spielstand. Genau. Und das ist wirklich geil, also irgendwann traust du dich nicht mehr. Glaube ich. Das ist schon eine geile Sache. Und vor allem, wenn du dich rausschleuderst, hast du halt überlebt, aber dein Mac ist kaputt und du hast kein Geld mehr. Und du musst oft, eigentlich war das genauso tot, ja. Mhm. Das müssen wir uns eigentlich mal aufheben für den Xbox 1 Podcast. Ja, merkt es mal. Ja, okay, Entschuldigung, wir hören jetzt auf, aber das. Nee, aber man sieht, auf der PS2 strategiemäßig gab es eine Handvoll Sachen. Leider nie sowas super Besonderes wie dann Steel Battalion. Hat es Geschichten wie, nette Geschichten wie Ring of Red, wie die Front Missions, wie Kessen. Es gab eine Handvoll Sachen. Sachen, die ins typische Final Fantasy Tactics Lager dann gegangen sind, auch wenn es kein richtiges Final Fantasy Tactics gab, wie Suikoden Tactics und ja, anderes Zeug drumherum. Die, das Gaia, wer das zum Beispiel kennt, oder das Gaia, wie die Leute sagen, das Gaia La Pucelle Tactics. Ah, La Pucelle Tactics. La Pucelle Tactics, Phantom Brave, Makai Kingdom, das sind. Oh, ich glaube, La Pucelle Tactics habe ich sogar mal vorstellen müssen bei Giga Games. Ja. Ich das ist so die, das sind Sachen, die sehr, sehr beliebt sind, also speziell das Gaia, weil das ist so der Grind, ja, das Grindfest unter den Strategiespielen. Na, du musst dir vorstellen, es ist wie Final Fantasy Tactics und du kannst deine Charaktere auf Level 10.000 aufleveln. Boah, das ist super. Ja, und da kamen Leute spielen das 400, 500 Stunden lang. Boah. Ja, mindestens. Und davon gibt es eine Handvoll, ja, 5, 6, 7 verschiedene Spiele. Das Gaia 1, das Gaia 2, La Pucelle Tactics, wie die alle heißen, von NIS, Nippon Ichi America. Die Spiele umgesetzt haben, die haben auch so einen speziellen Nerv getroffen. Das ist auch so eine Subkultur der Strategiespiele auf der PS2, die aber auch eine sehr kleine, aber dafür auch sehr loyale Klientel hat. Wer wirklich Bock hat, 500, 600 Stunden in ein Spiel zu investieren, kann sich gerne mal das Gaia wahrscheinlich holen. Ja, besser so, also besser irgendwie ein unendliches Ziel als zu früh Schluss. Ja. Ich finde es übrigens schade, dass ich war großer Fan damals, auch wenn die Spiele scheiße waren, von Warhammer für PS1, im Schatten der gehörnten Ratte. Shadow of the Haunted Rat. Shadow of the Haunted Rat. Und ich hätte mir eigentlich gern mal irgendwie eine Fortsetzung halt, einfach eine schönere Version, die nicht so hässlich kacke und schlecht funktioniert und ruckelt und, ach oh Gott. Ja, hätte ich gern mal gehabt, gab's leider nie. Heutige Warhammer-Sachen sind irgendwie nicht mehr selbe, finde ich. Ja, ich hab jetzt Dawn of War 2 oder 1 nicht gesehen. Die haben soll ja ganz Fans, geil sein, aber es ist nicht, ist nicht ganz das Gleiche, denke ich mal. Nee, es ist einfach früher, da weiß ich nicht, da hattest du deine kleinen Armeen irgendwie und nicht eine Einheit. Ach, ich weiß auch nicht, ja. Ist halt eine andere Zeit. Ja. Wir haben sonst über Strategiesachen ja sowieso ausführlich im Strategiecast geredet. Kurz mal reinschmeißen. Ungewöhnliche Sachen auf der PS2, die natürlich primär dann aus Japan kommen, weil die dann strategiemäßig sehr doch die PS2 eher beglückt haben als jetzt die westlichen Entwickler. Growlancer Generations auf der PS2 gibt es als US-Version. So eine Art Real-Time Final Fantasy Tactics ein bisschen, was du von oben siehst auf einer Map. Du musst dir vorstellen, dass du dann Charakter hast. Das hast du aber geschickt gemacht. Jetzt hast du Rollenspiele und Taktik und Strategie quasi in der nächsten Kategorie nochmal irgendwie verpackt. Sehr gut. Ich wollte es nur einmal kurz reinschmeißen. Also nein, erzähl mir. Es wurde von den Japanern der Real-Time-Aspekt gerne mit anderen Genres verbunden. Und Growlancer ist so ein Strategiespiel, was Real-Time-Elemente drin hat, dass du in Echtzeit Sachen dort siehst. Genauso wie zum Beispiel Grimm Grimoire. Das habe ich vorhin gesehen und dachte mir nur, das ist doch kein Titel wirklich. Das ist ein Titel. Grimoire ist ja ein Buch eigentlich. Ne? Das ist der Begriff für Buch, glaube ich, aus dem Französischen. Oder ja, von den Gebrüdern Grimm. Gebrüdern Grimm, genau. Das Gebrüder Grimoire. Nee, und es ist ein Side-Scroller-Echtzeitstrategiespiel. Ich habe zu Hause im Regal, ich habe aber nicht länger als die ersten 5 Minuten ausgehalten. Mit uns, Gregor. Ja. Es ist zu früh. Mein Lieblingsstrategiespiel der letzten Jahre war dann Sakura Wars auf der PS2. Habe ich groß vorgestellt. Lass mich raten, das sind Schulmädchen, die gegeneinander battlen, weil da denke ich nämlich immer an hier die Sakura Wars Street Fighter. Das ist Badget Insanity Japano-Gedöns, habe ich doch daraus gemacht. Ja, du weißt ja, eine Gruppe filigraner Musical-Tänzerinnen, die sich zusammen in dampfbetriebenen Riesenrobotern mit Dämonen herumplagen im New York der 30er Jahre. Ah, ich erinnere mich. Ne? Und du gehst zwischendurch auf romantische Dates mit ihnen, ja, wenn du mal nicht kämpfst. Halb Dating-Sim, halb Rollenspiel. Sakura Wars kann ich auch jedem ans Herz legen, finde ich super. Sehr schräg, aber auch sehr cool. Gut, das soll gab's denn eigentlich westliche Strategiespiele für die PS2 oder gab's für die PS1 gab's ja dann auch. Gab es da nicht Command & Conquer für die PS1? Also so für die PS2 gab es nicht, oder? Auf der PS2 gab es, ja keinen Command & Conquer auf der PS2, sicher? Oder? Wüsste ich jetzt auch nicht. Ich wüsste es auch nicht. Also ich glaube, die haben da spätestens gemerkt bei der PS2, bei der PS1 wurde ja noch alles umgesetzt, weil das, lass uns das mal PS1 probieren. PS1 hat sich auch noch Command & Conquer. Weil Maus und Tastatur konntest du ja anschließen. Okay, Moment, ihr habt doch recht, weil Red Alert quasi kam, für die PS1. Genau, schon. Genau. Ja. PS1, das bedeutet, dass Teil 3 kam ja viel zu spät, deswegen war genau, für genau. Die PS2 auf der PS1 hattest du noch diese ganzen Experimente, das haben wir auch im Strategiecast ausgeführt. Ja, aber es gab auch einfach kein Command Conquer mehr. Genau, genau. Es gab kein Command Conquer in der Ära und auch keine Klone, sowas wie KKND oder sowas, ja, die dann rauskommen sollen. Ja, doch, ich könnte, ja, KKND war auch auf der PlayStation 1. Ja. Das ist krass, wie das ja wirklich so ein Loch ist. Auf ja, der stimmt. PS2 gab es scheinbar echt nicht so viel Weststrategie. Genau, ich hatte immer das Gefühl, die haben gemerkt, wegen der Maus-Kombo. Genau, irgendwie. Genau, das lohnt sich einfach nicht mehr, dann wir verkaufen nicht genug, dass wir das auf eine Maus, auf eine hier Joypad-Steuerung umsetzen. Erst jetzt wieder mit Halo Wars, wo das ja wieder ins Aufleben gekommen ist, dass du Echtzeitstrategie auf der Konsole probieren kannst. Aber PS2 hat da wirklich ein Loch, was das angeht. Deshalb viel, viel japanisches, viel rundenbasiertes Zeug mit kleinen Echtzeitelementen, die da eventuell drin sind. Aber gut, aber dazu zu den Strategiespielen auf der PS2. Ein anderes Genre, was ich immer ganz geil finde, was auf der PS2 auch sehr unterrepräsentiert war, aber eine Handvoll Perlen gehabt hat, die Adventures, die Grafik-Adventures. Und über eins, Simon, da hatten wir uns auch separat nochmal unterhalten öfter, und haben es in die Sendung auch mit reingetan. Das war mir auch ein persönliches Anliegen, wo das PSP-Remake gekommen ist. Finde ich immer noch heute super, echt, echt tolles Spiel, Shadow of Memories auf der PlayStation 2. Ja. Ja. Oh, und jetzt bin ich? Ja, bitte. Danke, Gregor. Also am Anfang denkt man bei Shadow of Memories, das sieht aber irgendwie ein bisschen doof aus. Es war schon damals nicht wirklich so das hübscheste PS2-Spiel. Darum habe ich es nicht gespielt. Genau, und es ist auch, es wird auch nicht besser, sondern es ist eine kleine Welt. Ja. Achso, willst du mir einen mitbringen? Nein, du kannst mir gerne einen mitbringen. Ja, nee, Shadow of Memories höre ich mir gerne noch an. Nicht als Zuhörer. Darum, trotzdem. Na gut, okay, dann nicht. Ich bin Shadow of Memories Kaffee. Okay. Ja. Ich aber auch. Okay, Shadow of Memories. Ja, dann rede ich gleich noch ein bisschen. Shadow of Es ist wie gesagt ein Spiel, wo man dessen Liebe man sich erkämpfen muss, weil es ist wirklich auf den ersten Blick vielleicht nicht viel, aber schnell merkt man halt, also wenn man auf Story interessiert ist, merkt man halt ganz schnell, dass das ein Spiel ist, was schon einen zum Nachdenken vielleicht anregt und vor allen Dingen für damalige Verhältnisse eigentlich eine sehr komplexe Story hatte, die, wenn man sie aber mal genau aufdröselt im Nachhinein, eigentlich doch simpel ist und sehr gestreckt wird und basiert er auch auf Grundideen von Faust, oder? Mhm, ja. Erklär die doch mal von Stephen King. Ich weiß immer nur Eike Kusch. Ja, Eike Kusch hieß Eierland, der Held. Im oder Deutsch. Wie das Dorf hieß und Zeitreisen. Nein, Lebensbaum. Lebensbaum. Wie komme ich auf Eierland? Eike Kusch, Lebensbaum. Ist doch klar, das ist ja wie... Aber ich weiß nicht, gibt es da Bösewichte? Ja, klar, gibt's da irgendwie, der Homunculus. Das große Spaghetti-Monster oder eine Maschine? Ein erschaffenes Wesen, das die Macht hat über Raum und Zeit und über Leben und Tod und was weiß ich. Aber halt eigentlich mehr ein künstlich geschaffener Lebensform ist, die halt selbst nicht so recht weiß, was sie ist. Man erfährt es jetzt auch nicht so direkt. Man erfährt es nicht wirklich direkt. Aber man erfährt, wie es dann gekommen ist. So. Genau, dieser Homunculus, eben ein, ich glaube, wenn du den Begriff recherchierst oder bei Wikipedia mal anguckst, steht dafür für einen künstlich geschaffenen Menschen. Nicht jetzt Android, nicht Roboter, aber Homunculus durch Alchemie. Ein Mensch, der dann zum Leben gekommen ist. Wie man damals halt gedacht hat, wie man Menschen erschaffen kann. Genau, und du musst dir den Homunculus da vorstellen, er wirkt im Spiel immer so wie so eine Art Gottfigur. Denkt eigentlich erst ist der Tod so. Der personifizierte Tod, der dir dann nochmal eine Chance irgendwie gibt. Also du stirbst direkt am Anfang des Spiels als Eike Kusch, wirst vom Auto überfahren. Was ja eh schon mal geil ist. Was gut ist, das Spiel beginnt mit deinem Tod. Ja, erst dann geht's richtig los. Aber die meisten raffen das ja auch gar nicht. Die meisten sind dann im Café, also von Spielern und haben den Anfang gar nicht gerafft und so. Also teilweise ist es echt... Ich hab's auch immer von, du verstehst es natürlich erst nach und nach, wenn du das Spiel dann weitermachst, weil es hat dieses coole, verwirrende Element, ne? Ja, es ist so ein bisschen wie Memento oder so, also so ein bisschen so dieses das Stilelement, dass eben Sachen aufgebrochen werden und häppchenweise erzählt werden. So, aber und nach dem Tod spielt man den lebenden Eike Kusch oder den Geister Eike Kusch Eike Kusch der Vergangenheit? Nein, du landest dann im Nimbus, in der Zwischenwelt und da ist nur eine Tür und da sitzt halt der Homunculus, lacht dich aus und meint so, bist tot, ganz schön doof, tot, komm, weißt was, komm, hier, guten Tag, kriegst noch ein Leben, kriegst noch mal eine Chance. Ich schicke dich in die Vergangenheit und du kannst quasi deinen eigenen Tod verhindern. Genau. Und dann musst du das machen. Und das hört dann natürlich nicht auf. Ja, und es wird dann immer komplexer, weil du musst dir vorstellen, da gibt es eben einen unsichtbaren Killer sozusagen. Ne? Der Typ, der dich am Anfang umbringt, wenn es da nicht geschafft hat, der probiert es natürlich dann immer weiter. Und du musst dann immer überlegen, oh, okay, jetzt habe ich dort meinen Tod verhindert. Wie muss ich das denn danach machen? Oh, ich gehe zu einem Platz, wo viele Leute dann dort sind. Ja, genau, das ist, glaube ich, der erste Rätsel genau. schon. Genau, das erste ist Tod. Genau, und das erste ist, okay, wenn du auf dem Platz dort bist, der Penner springt von dem Baum runter und meuchelt dich dann. Stimmt, es wechselt auch immer. Also man kann nur mit einem, also das Rätsel hat mehrere Punkte, Facetten, die man, und Elemente, genau. Ja. Eine reicht nicht, eine Sache lösen. Eben, und das baut sich dann so weiter auf, dass du, damit du diese verhindern kannst, damit du dann stirbst, kommen mehrere Zeitperioden dann in. Und deswegen gefällt es uns vielleicht auch so gut, weil wir beide große Fans sind von Zeitsprüngen. Genau, also beide große Sprünge in die Zukunft, beide Day of the Tentacle Fans und Zeitsprünge. Du bist ja großer Fan von das Rollenspiel. Moment, wie Chrono Trigger. Also genau. Ihr meint eher meint ihr nicht alternative Zeitlinien? Nee, es ist die Vergangenheit. Du erfährst quasi über die Vergangenheit. Also eigentlich geht es um Figuren in dieser fiktiven deutschen Stadt Lebensbaum. Ja. Und du kannst quasi die Gegenwart beeinflussen, indem du in der Vergangenheit den Eltern was erzählst oder so. Grob ist so die Idee. Oder was cool. In der Vergangenheit veränderst, sodass in der Zukunft anders ist. Ja. Und so verhinderst du halt durch ganz banale Sachen, die dann große Auswirkungen haben, verhinderst du halt am Ende deinen Tod immer. Also darum geht es dir eigentlich. Und später geht es dann aber auch natürlich darum, was ist hier überhaupt los und wer ist der Homunculus und das wird am Ende, dann wird das so wie in einem Film, halt wird es so immer epischer und immer zentrierter und dann geht es nur noch um ein paar Personen und am Ende ist halt irgendwie dann das Ende halt. Also ich will es jetzt auch nicht spoilern. Ja, ich genau, wir dürfen dort auch nicht spoilern. Ich fand das eben sehr, sehr schön, dass du trotz dieser ganzen abstrusen Elemente und dass es sehr verwirrend am Anfang sein kann, dass du auf einmal, alles hat einen Grund, was dort passiert. Ob du jetzt 20 Jahre in die Vergangenheit reist oder 400 Jahre in die Vergangenheit, wie sich das auftritt und was dann der Sinn der Sache ist, das ist alles schon ganz geil gemacht. Ja, und es ist sehr, sehr, sehr cool. Ich hatte auch das Gefühl, es gab auch viele unterschiedliche Enden oder zumindest mehrere. Ich kann mich nämlich erinnern, dass ich mehrfach durchgespielt habe, um zu wissen, was, um die Geschichte halt besser hinzudrehen. Mhm, ja. Und das ist eins von diesen Spielen, wo du auch Bock hast, es nochmal anders zu versuchen. Einfach weil dir die Charaktere irgendwie nahe gehen oder weil du halt Bock hast, es richtiger zu machen als beim Mal davor. So. Genau. Wobei du ja nur den Level jeweils laden musst. Ja, ist das absolut. Also ich finde immer noch, heutzutage ist das eines so der Konsolen-Adventure, das man sich auf jeden Fall geben sollte. Gibt es nicht nur für die PS2. Für die PSP ist es zum Beispiel für die PSP als Remake, für den PC gibt es eine Version, ich habe die zu Hause für die Xbox One. Ja, also wenn man das irgendwo für 5 Euro irgendwo kriegt, absolut. Auf jeden Fall mitnehmen, weil das spielt man in 3, 4, 5 Stunden durch und das ist wirklich wert. Also man hat danach jetzt nicht Faust gelesen, man weiß zumindest ungefähr ein bisschen, um was es in Faust geht, so die zentralen Fragen so vielleicht. Ja, es ist einfach mal ein ungewöhnliches, schönes, kleines Adventure, was man dann auch mitnehmen kann, von dem ich mir auch wesentlich mehr gewünscht hätte. Also experimentierfreudige Sachen gibt es selten. Es ist eigentlich ganz cool, wenn sich Asiaten an europäischen Sachen orientieren und dann was ihre Interpretation davon liefern. Das ist halt eher heutzutage eher anders, oder? Also ja. So ich richtig die Einflüsse sind gar nicht mehr. Da könnte man eh mal einen kompletten Podcast draus machen, weil du jetzt auch gerade so viele Rollenspiel-Stories aufgezählt hast, wo wir uns hier kaputt kichern, aber sowas kriegst du ja aus dem Westen nicht. Und eigentlich, wenn man sich da drauf mal einlässt, dann das ist so schätzenswert einfach, diese völlig abgefahrenen Blödsinn-Stories, die haben ja alle oft Hand und Fuß oder ihren eigenen Reiz. Ich finde das echt geil. Die sind ja stringent und geschlossen und funktionieren. Ja. Das ist ja das Faszinierende, dass sie, so dumm sie auch sind, ob dann irgendwelche Gay-Porno-Hefte im Inventar von Gegnern. Das ergibt dann, du hast die Geschichte erzählt. Dann passt es irgendwie dann trotzdem meistens. Also man nimmt denen auch ja jede Art von Absurdität ab. Da, wo es dann nicht funktioniert, das sind dann auch die Spiele, die halt nicht so zünden, aber meistens kriegen sie es hin. Ja. Das soll sowieso nochmal Gegenstand von den Animes und so. Also absolut. Die ja, genau. Auch einfach Welten, die so geil sind. Genau, ich raff nix und so, was soll der Schwachsinn? Aber irgendwann ergibt alles mehr und mehr Sinn du saugst dich richtig rein, das habe ich noch nie gesehen. Was ist denn das? Es hat einen schönen Einfallsreichtum, von Grundsituationen zu gehen, weil das gleiche, wie du was bei den Rollenspielen hast, westliche Rollenspiele, König blablabla aus Königreich blablablub, sagt, du musst den Stein des blublublub finden. Und meistens nur ein tolles Schwert. Die US Army oder die Special Task Force oder der Geheime Agent den bösen Diktator oder... Ja. Also, werden wir aber sowieso machen, speziell im Hinblick auf Grafik-Adventures aus Japan, weil Shadow of Memories mag eins der wenigen auf der PS2 gewesen sein, mittlerweile auf dem DS und der PSP hast du eine richtig große, eine große Auswahl, die auch übersetzt wurde. Wie zum Beispiel, es gibt einen inoffiziellen Nachfolger von Shadow of Memories für den DS. Oh. Time Hollow heißt das. Ich gehe kurz Kaffee. Geh kurz mal einen Kaffee holen. Riechst du mir mit, danke. Ja. Cool. Inoffiziellen Nachfolger. Ganz viel Zucker. Ich kann es dir gerne nochmal auch ausleihen, Simon. Habe ich zu Hause, habe ich auch durchgespielt vor anderthalb Jährchen, wo es rausgekommen ist, von dem gleichen Typen, der Shadow of Memories gemacht hat. Wo es darum geht, dass du einen Stift bekommst, womit du Zeitportale zeichnen kannst. Ja, du kannst dann hingehen, du bist in so einer Location, du siehst die 2D-Grafik von dieser Location und sagst, in der Vergangenheit ist hier was passiert. Ich mache ein Zeitportal und kann kurzzeitig da durchgucken, ein bisschen beeinflussen an bestimmten Stellen. Ah, okay, also... Ja. Und da, doch, ich verstehe. Die Grundidee ist ja ähnlich wie bei Shadow of Memories, dass du jemanden hast, der in deine Vergangenheit zurück ist. Du bist so ein Teenager dort, das ist alles ein bisschen mehr auf jugendlich dann dort getrimmt. Das ist auch das Einzige, was ich dem Spiel so nachtragen würde, dass du den typischen Anime-Jugendliche-Schülerkram dort drin hast. Aber es geht dann darum, dass du ein Schüler bist und auf einmal jemand, du weißt nicht, wer es ist, durch die Zeit irgendwie reist und dann Dinge in deinem Leben verändert. Auf einmal sind auf einmal deine Eltern tot, ne? Und du weißt nicht, woher das kommt und so weiter. Und dann findest du diesen Stift und kannst selber Sachen beeinflussen und musst durch die Zeit, durch so kleine Beeinflussungen den Mörder durch die Zeit jagen und sehen, woran es liegt, was verändert wurde, was gemacht wurde. Und das ist in dem, ja, von dem Shadow of Memories Typen gibt es für Nintendo DS. Ist nicht ganz so gut wie Shadow of Memories, aber kann man sich wirklich auch gerne mal geben. Kann ich dir gerne mal ausleihen. Kannst du dir mal angucken. Das klingt wie was ich gerne mal spielen würde, weil ja, gibt es halt echt viel zu selten und alles mit Zeit ist immer gut. Alles also, mit Zeit ist immer super. Da gibt es wirklich ganz wenige auch Filme und Sachen, die dann schlecht geworden sind. Das ist einfach ein Thema, was super interessant ist, allein dadurch, so wie Zombies halt. Ja. Das Thema an sich ist schon interessant, muss der Film dann schon gar nicht mehr so gut sein. Ja. Natürlich, es neigt natürlich viel dann auf Klischee hinzugehen, wenn es um Zeitreise geht und dies und das. Aber ach so, der Hot Tub Time Machine zum Beispiel. Wirklich so zum Thema Paradoxon ist danach eigentlich alles auch gesagt und so. Und es ist wirklich ein schlimmer Zeitreisefilm manchmal. Ja, aber ich weiß auch nicht, was es an diesem Genre und der Grundidee ist, aber die fasziniert mich jedes Mal. Ja, es ist einfach so. Ist ja klar irgendwie auch. Anderes Ding auf der PS2, was auch auf der Xbox, glaube ich, dann auch gespielt habe und du ja nochmal im Kontext von Heavy Rain dann nochmal näher ausgeführt hast innerhalb der Sendung und anderswo, ist Fahrenheit gewesen oder auch bekannt als Indigo Prophecy. Ja. Würde ich ja auch eigentlich als eines der Grafik-Adventures dann bezeichnen, ne? Oder? Im Grunde schon. Ja, das allein, du hast völlig recht. Also allein dadurch, dass es halt auch mehr wie ein Film war und die Grafik das Wichtigste ist und es ein Adventure war und man aber sonst nicht viel machen musste. Ich finde Fahrenheit einer der besten Anfänge von dem Spiel überhaupt. Ja, das war auch echt, wie heißt der nochmal? David Cage. Ja. Ist wirklich eine smarte Sau, möchte man fast sagen, weil er wirklich den Anfang, wenn er das denn jetzt genau so gesagt hat, dass sie es machen sollen, seine Entwicklerjungs, aber der Anfang ist schon so sehr, dass er wunderbar als Demo funktioniert und man denkt, ey, danach, das geht bestimmt noch viel geiler in dem Stil weiter, aber in Wirklichkeit, da beschweren sich auch alle drüber und deswegen waren ja auch irgendwie teilweise die Verkäufer wohl auch nicht so gut und die Kritiken waren erst gut, dann nicht mehr so gut. Uke hasst dieses Spiel und hasst David Cage. der hasst aber auch jetzt Heavy Rain, also der kann wirklich gar nichts damit anfangen. So. Ja, und ich streite mich immer mit ihm, weil ich der Meinung bin, auch Fahrenheit hatte coole Momente. Es wurde nur irgendwann, musste man sein Gehirn wirklich an der Kasse abgeben, weil es einfach dumm wurde. So, dann hast du gemerkt, okay, die hatten ja schon viel geklaut im Spiel. Und dann hast du gemerkt, okay, jetzt klauen sie gerade von Matrix, jetzt klauen sie noch die Idee. Und am Ende wurde es halt wirklich Baller. Anders kann man es nicht beschreiben. Das war so wie japanische, asiatische Spiele, nur halt ohne, dass sie halt glaubwürdig sind. So, ne? Sind einfach, du kannst halt nicht anfangen mit Thriller, muss man dazu sagen. Es war halt ein Spiel, das sehr filmisch war. Und man spielte mehrere. Okkulter Thriller war es effektiv eigentlich. So fängt's an, genau. Ja. Und am Ende hast du aber irgendwie was. Also ich weiß gar nicht mehr, was jetzt am Ende die Auflösung ist, aber du kannst am Ende natürlich fliegen und bist super krass und schwebst in der Luft rum, genauso wie halt in Matrix am Ende so. Also es ist, du wirst halt zum Supertypen oder bist schon einer so Superman-mäßig, dass du es nur nicht gemerkt hast. Es wird am Ende wirklich immer bescheuerter. Das ist aber du hast Zeitsprünge auch. Also es wird, also gedachte, ne? Du hast Flashbacks, oder? Flashbacks und so, genau. Das meine ich. Aber sie machen eine Menge. Also sie versuchen wirklich eine Menge, so dich immer aufmerksam zu halten, und es ist halt viel QTE dazwischen, was viele abfuckt, was auch leider nicht immer funktioniert hat, und dann diese Simon Says-mäßige Visualisierung. Du hast so diese vier Farben von diesem Spiel, und irgendwie hat mich das schon von Anfang an abgefuckt. So, dann macht's besser. Ja, hast du schöner. Um Fahrenheit? Es geht, nee, um Fahrenheit. Ich wollte gerade nochmal nachfragen, ob ihr wirklich über Fahrenheit redet, wenn du mir was erzählst von Schwebe, Zeitsprung, also ja, du überhaupt nicht. Also die erst fängt an mit diesen Ritualmorden oder dieser Szene auf dem Klo sozusagen, die, und dann die ich auch wirklich immer noch super finde, genau. Und auch wo dieses Echtzeitelement mit dazu kommt und alles, wirklich, ihr habt völlig recht. Das war so geil, dass man merkt, die Polizei kommt, und nee, weil wie was, du merkst halt nur, jemand will rein oder so, und du musst schnell alle die Spuren verwischen. Es war so, was dazu kommt, natürlich primär als Adventure gedacht, aber als Adventure nicht, wo du jetzt den Gegenstand finden musst und dort einsetzen musst, dass du weiterkommst, sondern mehr Grundsituation, wo du ein gewisses Time-Limit hast, um das zu erfolgen. Du hast so 24, wie die TV-Serie, diesen Split gehabt, wo parallel Sachen passieren. Und das war, glaube ich, auch wirklich neu. Das war auch wirklich neu, das war auch wirklich cool. Das war aber das Gameplay-Element. Über Omikron gab es das auch schon, glaube ich. Gab es das auch? Ja. Omikron habe ich leider nie wirklich gespielt. Doch, also, das habe ich auch sehr lange gespielt. Also Fahrenheit hat mich deswegen abgeschreckt, weil ich nicht wusste, was für ein Spiel es sein will. Weißt das, du, wusste ich, das wusste ich auch nicht. Das weiß ich ja, nicht. Ja, hätte bis man das Ende. Jetzt gleich von Anfang an als Adventure deklariert, dann wäre ich wahrscheinlich darauf eingestellt gewesen. So dachte ich, es wäre ein Third-Person-Action-Adventure, wo man eben frei rumläuft. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Action-Sequenzen, aber eben auch Rätsel löst und Gespräche führt. Und dann war das aber so eine... Diese Steuerung war ja schon immer ganz eigenartig, ne? Ja, also das haben sie auch in Heavy Rain strange. Die war auch strange. Genau, also, und da habe ich schon gedacht, was will das Spiel gerade von mir, und was, Tasten drücken hat nicht funktioniert? Was, weil schon, es hat schon, auch nicht, schon ausgestiegen. Das war auch das Problem, es hat auch nicht richtig funktioniert. Es war einfach zu harsch eingestellt von den Entwicklern. Also es war fast so wie Dragon's Lair, wo dann eben genau in der richtigen Sekunde genau das Richtige gedrückt und, werden muss. Und vor allem auch ultra lang dann. Ich hatte immer das Gefühl, dass du so 5-6 Minuten QTEs dann machen musst, wo hier die Szene im Büro, wo du dir alles dann entgegenfliegt. Ja, ey, das. Oder auch die Jagd durch die Stadt, wo erst die Autos kommen, du haust links und rechts den Autos ab und dann kommt dieser Helikopter, du schwingst dich ran, dann musst du die ganze Zeit L und R drücken. Ja, und bist du irgendwann schon richtig krampfig, ja. Und es geht wirklich lange. Das ist so eine 5-Minuten, 8-Minuten Sequenz, wo du die ganze Zeit drückst, fand ich super anstrengend. Also soll ja so sein. Ist ja auch okay, aber teilweise war es nervig. Also viele Leute steigen da schon aus, wenn sie dreimal sterben an der Stelle. Nö, kein Bock mehr. Warum soll ich den Anfang nochmal machen? Und das ist eigentlich dumm. Ja, so und bei mir, genau. Ja, ja, und das ist voll dumm. Man will doch, dass man dass die Leute das Spiel auch durchspielen oder weiterspielen. Weil eigentlich die Ansätze waren ja wirklich ganz geil. Erstmal wirklich der super Anfang mit, dass du dann eben in dieser Diner-Toilette dort bist und blutüberströmte Hände hast, okkulte Vision vorgesehen, da liegt eine Leiche neben dir und parallel geht ein Polizist in das Diner rein. Du weißt, oh fuck, ich muss jetzt was machen. Und von dort aus diese beiden Gameplay-Elemente, die eben diese ultralangen QTEs, die wirklich auch sehr harsch waren, und dann, dass die Story einen gewissen Verlauf genommen hat, den ich eigentlich nicht schlecht fand, weil es gab... irgendwo also von riesigen Zecken, glaube ich. Ich glaube, es waren Riesenzecken. Was? Aber virtuell aussehende, ja, Videospiel-Riesenzecken wieder kamen irgendwann in dein Büro und haben dich angegriffen. Aber das finde ich ja jetzt wieder interessant. Das war genau, das war Matrix eben. Das war random. Na gut, okay. Was? Das war genau wie bei Matrix, wie die Büroszene, wo dir der Mund zugenäht ist oder sowas. Genau, ja, aber also wirklich wie so das Rad der Irrsinnigkeit wird gedreht und dann der nächste Level ist folgendes. Also ich fand es ein bisschen random. Die haben einfach nicht gewusst, wann sie die Zügel festhalten müssen dort. Ja, aber es hatte auch geile Momente. Also ich meine, mal im Ernst, da war zum Beispiel, du wurdest gesucht von der Polizei, ja? Mhm. Und dann ist da aber ein kleines Kind am See und spielt am See, gefrorener See, und fällt rein. Ja. Und gleichzeitig laufen aber auch da Polizisten entlang und du, weißt du, und du musst ihn retten, also du willst natürlich den Jungen retten, weil eigentlich bist du ja ein Guter, du hast dich halt vorher mit deinem Bruder getroffen da an der Stelle, deswegen bist du überhaupt da, zufällig, siehst du das? Der Priester, der und, Bruder. Ich glaube, man kann den Jungen gar nicht quasi untergehen lassen, oder? Also ich meine, du kannst nicht dich wegdrehen. Du kannst ihn nicht wegdrehen, irgendwas, aber du kannst sterben, glaube ich, wenn aber, du nicht aufpasst. Ja, aber du musst hinrennen und dann musst du ihn holen und dann hochziehen und beatmen und das alles möglichst schnell, bevor die Polizei kommt, weil die schlendert da ja lang. Und dann kommt sie aber und dann musst du dich noch irgendwie, musst du schnell noch entkommen oder ja, so. Ja, genau, weil ansonsten das ist so, ich vorbei. Weiß es nicht mehr, aber es konnte an vielen Momenten konnte es abzweigen und hat ein anderes Ende genommen. So wie diese Lesegeschichten, weißt du, Blätter, wenn du das und das machen willst, geh zu Feld 138 und dann hast du geguckt, was da ist. So. Also natürlich jetzt kein ultra großer Variation, die dort gewesen sind. Aber im speziellen Punkt, ich hatte immer das Gefühl gehabt, ich mache jetzt auch wirklich eine wichtige Entscheidung, die ich dort treffe. Ich habe zum Beispiel auch die erste Sexszene verpasst, die dort drin ist, was ich auch ein bisschen... Das ist ja wie im echten Leben. Ja. Ja. Nein, irgendwas in die Richtung, das war zu... Entschuldigung. Ja, nee, aber es war zu erwarten. Jeder andere da sitzen können. Ja, natürlich. Das weißt du ja. Ja, ich weiß. Wir haben alle unsere erste Sexszene verpasst, weil wir die virtuelle gesucht haben. Tut mir leid, ich habe keine Zeit. Oh, Moment. das waren einige Sachen, wenn da ein bisschen mehr Aufwand reingegangen wäre oder wirklich sich dann zurückzuhalten gegen Ende hin, weil ich fand diese kleinen Matrix-Momente, wenn du dann die Polizei zum ersten Mal stellst und dass du so neomäßig dann abgeht, der Fight, fand ich schon geil. Das war auch geil. Weil du bis dahin war es ja so ein grundiertes Adventure. Das wäre zum Beispiel etwas, wo wir bei Shenmue drüber gesprochen haben, ne? Du hast zwei Spiele gehabt, die effektiv wirklich trotz leichter Supernatural-Elemente dann immer sehr grundiert und sehr auf dem Boden geblieben sind. Und dann hast du auf einmal Elemente, die ins Okkulte und Übernatürliche dann hingehen. Und so wie sich das angedacht hat, glaube ich, Shenmue 3 wäre dann wirklich dann hingewiesen, dass Ryu vielleicht wirklich dann Feuerbälle oder sowas verschieben kann. Oder zu einem Drachen heranwächst. Genau, ja. Und wo du sagst, einfach weil du das Fundament so aufgebaut hast, weil du so grundiert bist und das, dann hat das einen wesentlich größeren Effekt, als ob das dann dir mit der Keule dann rangeschmissen und alle schmeißen Feuerbälle. Na, und Fahrenheit hat leider sehr, sehr übertrieben gegen Ende mit. Einfach mal ein paar Twists weniger, das ist das, was ich auch Kojima gerne mal sagen würde. Genau, ein paar Twists weniger, das ist das Ding. Die wollten es dann noch anders und noch anders und noch anders und da hat es mich verloren. Ich habe es gerne durchgespielt, aber es war wirklich irgendwann, war es mir egal, so was da passiert. Die Emotionalität ist da leider verschwunden irgendwann mal. Aber man hat immerhin keine Strip Tease-Szene, aber eine Tanzszene mit der Lesbe, weiblichen, ich glaube, war es eine Lesbe? Ich glaube, das war die Lesbe, oder nicht? Ich dachte, es wäre auch die, Moment, du hast ja diesen farbigen Typen gespielt, der Polizist, genau, Kumpel, ja. war ein Team, ja. Typ und Frau, genau, der war der Basketballspieler und sie war sie die Lesbe? Ich weiß es nicht mehr, ist sie nicht mit dem Schwarzen dann zusammengekommen in der Story? Ja genau, deswegen, die hatten doch auch eine Sexszene. Aber es gab auch die Lesbe war ja die andere, wo man dachte, dass sie eine Lesbe ist, aber sie war es ja gar nicht, weil, egal. Sie war in Wirklichkeit ein außerirdisches Pflanzengewächs. Weil sie danach doch mit dir in die Pflanzen gewächst. Ich glaube, du hast sie dann umgepolt, weil sie danach mit dir in die Kiste gesprungen ist. Ja, natürlich. Natürlich, das passiert mir ständig. Ja. Du weißt ja, jede Lesbe hat nur nicht den richtigen Mann getroffen. Ja, David Cage hat uns das gelernt. Genau. Da muss er erstmal der Schama ran. Alles, was ich darüber weiß, weiß ich von David Cage spielen. Nee, aber, oh Gott, dann bist du echt arm. Oh Gott. Oh Mann. also ein Spiel. Ja. Also man kann, den Anfang sollte man mal gespielt haben, aber ja, man muss es nicht zu Ende gespielt haben. Aber es ist schon interessant zu sehen, wann zum ersten Mal sowas aufkam, so dieses Cineastische. Und viele Erfahrungswerte, die David Cage eben wirklich in Heavy Rain dann mitgenommen hat und anders verbaut und sogar cleverer und klüger verbaut hat eben. Ich muss allerdings sagen, nach all dem, was ich jetzt so höre von Leuten immer, dass Leute, denen Fahrenheit nicht gefallen hat, nicht mal im Ansatz gefallen hat, die brauchen sich keine Heavy Rain angucken. Nee, das ist exakt dasselbe. Nicht. Ja. Ja, ist schade eigentlich, weil es ist wirklich cool. Also Heavy Rain ist wirklich ein abgefahrenes Spiel. Ich finde immer noch leider nicht durch. Ich bin wirklich immer noch der Meinung, das ist so ein Spiel, da wird man auch noch in 5 Jahren, wird man wissen, dass es das mal gab. Also wir lernen ja gerade, dass es Spiele gab, die waren damals sau cool und heute kann man sich gerade noch so dran erinnern, dass die mal gab. Und das, Heavy Rain werde ich, glaube ich, lange dran denken, weil es gibt wenig Spiele, die so sind. Heavy Rain wird eins davon sein, wenn es dann wie irgendwann Fahrenheit heißt, so auch. Genau, wo du sagst, hey, kannst du mir ein paar Spiele für die PS3 empfehlen? Haben wir gerade eine geholt. Hey, das sind die Sachen, die du dir mal angucken musst, weil die sind anders, die sind cool. Aber nicht die Move Edition. Vertraut mir, die ist fürchterlich. Könnt ihr euch sparen. Ist wahrscheinlich total ungenau, kann ich mir vorstellen, oder? Nee, einfach, man denkt, es ist einfacher, weil ja klar, du rennst, dann machst du wahrscheinlich so Rennbewegungen und dann springst du. Aber da fängt es ja schon an, wie macht man Springen am besten mit diesen Hörnchen? Und irgendwie wird es dann immer zu, was wollen die jetzt von mir? So? Und dann, du raffst gar nicht, dass hier die Bewegung, du versuchst eine Bewegung zu imitieren, die eine Bewegung imitiert. Aber beide Sachen sind nicht dasselbe, weißt du, Tür öffnen geht halt anders als das, was die dir da angeben. Und das ist das Problem, weil warum will ich eine Tür öffnen auch? Ja. Und nicht einfach nur nach vorne oder so. Weißt du, was das Schlimme ist an der Move Edition? Na? Weil damit sie die Move Edition machen, haben dann hier David Cage und seine Entwickler den DLC-Content gestrichen. Ja, sehr gute Idee. Ja? Super gewesen. Sony will lieber eine Edition haben, konzentriert eure Arbeit mal darauf und macht keinen DLC-Content, weil... Ich fand die Idee aber auch toll. Also ich meine, die Idee, das mit Move, bietet sich ja wirklich an, aber daraus haben sie echt nichts gemacht. Sie haben es wirklich so umgesetzt, wie man es von Wii gewohnt ist. Also das muss man echt sagen, ist nicht gut gewesen. Naja gut. Ja, aber schade, whatever. Schade. Ja, Adventure-mäßig sind das, glaube ich, die beiden großen Dinger, Shadow of Memories und Fahrenheit auf der PS2. Es gibt eine Kleinigkeit, ich habe zu Hause noch Glass Rose rumliegen, was ein japanisches Grafiker... Die Glasrose irgendwie. Ein bisschen romantischer Typ, deswegen wundere mich das. Ja, natürlich, ja, das weiß ich. Glass Rose ist ein Spiel von den Leuten, die Hotel Dusk und Another Code und sowas gemacht haben, später auf der Wii. Eins der frühen PS2-Spiele, kannst du mit Maus sogar schauen, wenn du die anschließt, habe ich aber noch nicht ausprobiert, habe ich zu Hause rumliegen. Und natürlich Spiele wie Sakura Wars, was wir als Strategie nochmal vorgestellt hatten, hat auch Adventure-Elemente drin, Grafik-Adventure, dieses Dating-Sim-Zeug, was mit reinkommt. Aber im Grunde war es das fast auch schon für die Adventures auf der PS2. Warte, nein. Fällt dir da noch was ein? Oh, nee, mir fällt was ein, was wir vergessen haben für PlayStation 1. Discworld, leider. Discworld. Ich guck gerade, ich habe gerade jetzt hier Going Postal geguckt, dieses letzte Buch, was verfilmt wurde jetzt. Und bin deswegen wieder so ein bisschen auf dem Terry Pratchett-Trip. Und ja. Discworld haben wir echt gar nicht drüber geredet, verdammt. Ja, damals. Wir müssen auch. Ich weiß, ist egal. Ja, aber wir machen sowieso auch nochmal den Cast alles außer LucasArts. Ne? Ja, genau, andere was? Adventures. Also, weil gerade Discworld 1, wenn man überlegt, ey, mit wirklich Eric Idle und so, also super, die Besten der Besten synchronisieren so ein geiles Spiel eigentlich. Fand ich auch super schwer damals auf der PlayStation 1 übrigens. Kann man übrigens mal sagen, für die es noch nicht mitgekriegt haben, es gibt ganz, ganz, ganz viele Terry Pratchett-Filme, naja, TV-Ereignisse, möchte man sagen, also keine wirklichen Hollywood-Sachen. Und zu all den Bekannten, so die Farben der Magie und so, zu all den bekannten Büchern gibt es jetzt mittlerweile Filme. Und ich habe die mir schon alle anguckt und die sind alle eigentlich watchable. Die sind alle nicht super, aber ich fand die eigentlich ganz angenehm zu gucken. Also besser als manche Futurama-Filme, als sie eben da ja, fünf Filme gemacht haben. Mit Terry Pratchett kann man eh nicht viel falsch machen, sowieso, was den Inhalt angeht. Es ist aber auch nie, es ist ja nie wirklich auch Hollywood, so weder von den Actors noch von der Story und allem, aber es hat was sehr, wie so ein Weihnachten, zu Weihnachten kann man die super gucken, jetzt hat so was Heimeliges. Wollte ich nur mal an, du bist gar nicht so der Terry Pratchett-Typ, oder? Nein. Trant hat bis zum Ende gelesen, aber nicht das Ende danach. Also erstmal mit der Mitte durch war und im Grind. Ja, da habe ich meinen Spaß da rausgeholt aus der Story. Was gibt's denn noch für Spiele? Anderes Genre, was auf der... jetzt ein Spiel für Trant. Ja, aber es auch, dann habe ich eins für Trant, was ich glaube, er auch gespielt hat. Ich wollte auf Musikspiele hingehen. Amplitude. So, ja, da kann ich auch gleich was zu sagen. Das ist nämlich bei weitem nicht besser als das erste, als Frequency. Nee, Frequency war der zweite. Nein, umgekehrt. Amplitude war der zweite. Wie du das auch sagst. Das hat mich damals so genervt, als Amplitude rauskam und dann haben irgendwie viele Leute gesagt, boah, das ist ja viel besser als Frequency und ich denke mir, seid ihr bescheuert? Das stimmt doch gar nicht. Und ich kann ich auch begründen, es war nicht so, also man kann ja mal kurz sagen, was es geht, du drückst einfach nur Tasten im richtigen Rhythmus. Und aktivierst damit verschiedene Spuren, die genau, für bestimmte Musik. Genau, also es ist ähnlich wie Guitar Hero, nur da gab es halt Guitar Hero noch nicht und das ist auch von denselben Leuten, das ist ja, so kann man sagen, aber ohne Gitarre, sondern elektronisch. Mit Joypad und überwiegend elektronische Musik. Gab auch jetzt rockige Musik, aber ja. Ja genau, es gab eine E-Gitarrenspur zum Beispiel. Also geil finde ich ja, dass man eben Spuren aktiviert. Das gibt es ja seitdem. Habe ich das, vielleicht ist es bei DJ Hero so. Es ist ein bisschen bei DJ Hero so. Aber weißt du, das finde ich saugeil. Dieses, ich habe mir immer gewünscht, dass es Clubs gibt später mal, wo Leute mit einer coolen Hightech-Version von so einem Spiel Musik machen. Und das so nach der Masse richten, weißt du, so, du hast so drei Schläuche stehen für drei Musik und dann sucht er sie den linken Schlauch und die Menge jubelt, weil genau das ist ja genau der Rhythmus, den sie wollten und dann, also weißt du, dass du siehst, wie der DJ wirklich die einzelnen Spuren zusammenmixt, weil das ist ja Frequency und Amplitude. Also eigentlich schon, ich liebe diese Serie. Entschuldigung, red du weiter. Also ich wollte es nur kurz erklären, weil du hast halt im ersten Teil waren es glaube ich 9 Spuren angeordnet wie eine Röhre, durch die du durchfliegst, wie bei Tempest 2000 zum Beispiel. Und auf jeder dieser Seitenwand dieser Röhre waren Plättchen, die musstest du wegdrücken. Und hast du innerhalb eines Sektors alle Plättchen getroffen, dann wurde diese Spur aktiviert und hast die Spur gehört und lief eine gewisse Zeit und so hat sich das Lied aufgebaut. Also schon ähnlich wie Guitar Hero. Man konnte es im Grunde, weil du kannst ja nicht alles gleichzeitig aktivieren, konnte man sich so selbst zusammensuchen, welche Spuren man zuerst aktiviert. Will ich erst den Gesang nur? Nee, du konntest dies nicht unbedingt, natürlich konntest du das, das war ja auch gerade das Geile, aber du musstest halt die richtige Spur suchen, um eben das Lied möglichst komplett anzuschalten. Also weißt du, oh, zu welcher Spur springe ich jetzt, um jetzt dann auch die darauffolgende mitzunehmen? Wegen Kombos auch, du musstest ja ohne Fehler da alle arbeiten. Es war schon so ein bisschen taktisch angehaucht auch. Und nur kurz, um jetzt den Bogen zur Amplitude zu schließen, in der Röhre konntest du einmal komplett drumherum 360 Grad durchschalten, alle Spuren. Und bei Amplitude war es eine scheiß Rinne, die ein Ende hatte. Das heißt, du hast rechts angefangen und bist nach ganz links rübergegangen. Und was noch blöd war, du hast von oben auf diese gebogene Rinne drauf geguckt und nicht, Alter, das kannst du jetzt überhaupt nicht. Warum muss man eigentlich aufmalen? Ja, aber das Blöde war, wenn du ganz rechts auf dieser Rinne warst bei Amplitude, dann hast du ganz links die Spur nicht mehr gesehen. Einfach durch die Perspektive. Ja, du musstest das Lied irgendwann auswendig können. Ja. Und in der Röhre hast du jederzeit den Überblick gehabt über alle Spuren und wusstest, wo die Plättchen auf dich zukommen. So, mehr wollte ich gar nicht sagen. Du hast völlig recht, ich mag den Schlauch aber auch lieber als die Rinne. Aber ey, es geht nichts über dieses geile Gefühl, wenn du so den dritte, vierte Spur hintereinander geschafft hast und das haut dann auch immer mit so einem visuellen Wusch, haut es dann immer auch der Beat, okay, ich kümmere mich drum. Der Beat geht schon voraus und macht einfach sein Ding so und du kannst dich ums nächste kümmern und das Lied wird immer geiler. Also es gibt wenig Spiele, die so eine musikalische Euphorie in mir erzeugen, weil du hast ja bei Guitar Hero dann doch immer nur dein Lied und dein Beat und da hast du halt wirklich alle Spuren und es gibt so Sachen viel zu wenig. Und es sind auch geile Musikstücke, also die würde ich mir allesamt auf einem Sampler. Also mir hat es super gut gefallen. Ja. Es war wie bei Guitar Freaks damals oder Guitar Hero heute, dass wenn du dann halt irgendwann mal so einen Run hattest und hast alles weggedrückt und fandst dich voll super, dann warst du schon so in Trance und hast nicht mehr überlegt, sondern instinktiv alles weggedrückt und das hat Bock gemacht so. Mhm. Ja, man sieht auch absolut dann daran eben, dass sich das Guitar Hero nachher aus diesen Ideen entwickelt hat, aber natürlich in wesentlich simplifizierterer Version. Ich glaube, es gibt auch dadurch, dass jetzt eben diese peripheriebasierten Musikspiele da sind, auch kaum mehr so ein Spiel eben wie Amplitude oder Frequency. Es gibt ja das Guitar Hero für PSP, was ja ein bisschen in diese Richtung hingeht, glaube ich, ne? Weil dort kannst du ja keine Gitarre anschließen an der PSP, sondern musst das über das Gamepad dann basiert machen. Aber in der Form gab es die Spiele nicht und die haben auch heute noch eine große Ferngemeinde. Also wenn ich jemanden dann mit jemandem spreche, der von Amplitude oder Frequency gespielt hat, die sprechen auch in den höchsten Tönen dann immer davon. Mhm. Ja, ey, das war irgendwann auch so, du hast ja halt mit L1, R1 und R2 meistens gespielt und so die drei, es gab ja dann drei Punkte nur abzugrasen und das war dann irgendwie so, du hast das halt dann schon so, man kennt das ja, wenn man irgendwas so oft gespielt hat, dass man es in den Fingern schon hat und dass dann so der Automatismus einsetzt und du hast irgendeine krasse Sache geschafft und denkst du, oh Mann, ich weiß gerade gar nicht, wie ich weiß gar nicht, aber ich hab's geschafft und ich mach weiter, ich bin ein Roboter. Und dann baut man den Fehler meistens, wenn man das realisiert, oh fuck, das war ja voll krass, Ende. Ja, aber, du verstehst nicht, warum du es geschafft hast. Ich werde es demnächst nochmal spielen. Ich habe jetzt gerade so Bock bekommen auf Frequency. Ich habe sogar zwei. Ich habe von Pepper noch. Da steht sogar nur drauf Peppers Frequency. Ja, Entschuldigung. Habe ich ihm nie zurückgegeben. Können wir ja tauschen gegen PS2 Stand. Gab es da nicht einen Mehrspielermodus? Da würde Pepper wahrscheinlich uns alle vernichten im Spiel. Ja, Pepper war wie in allem auch da mega krass. Der hat bei mir die Sachen mir gezeigt und dann, also der ist einfach in allem krass. Ja, ich mag Pepper nicht so. Ja, deswegen er ist sehr unbeliebt hier. Gerade gestern habe ich mit Eddie drüber geredet, dass der Pepper, ich meine, ihr da draußen kennt ihn jetzt nicht so, aber wir kennen ihn alle schon sehr lange und intensiv und immer wenn man denkt, ey, ich kann irgendwas Krasses, der Pepper kann zu allem, ist der eine Etage höher, ist der eine Stufe höher aber und weiß mehr als du. Hier auf Orbital fürs iPhone, da habe ich ihn weggeboxt. 726 Punkte und da kommt er einfach nicht ran. Ja, vielleicht hast du auch noch 5 Minuten gespielt und du 5 Jahre lang. Ja, ich habe auch auf einer Strecke in Trials habe ich ihn nach Wochen habe ich ihn geschlagen. Das ist aber auch alles. Er kann nicht überall mithalten. Nee, bei manchen Spielen wie Geometry Wars 2, wo du immer seinen Score dann davor hängen hast, das ist ja demotivierend. Voll demotivierend. Die Milliarden schaffe ich doch. Ich schmeiß ihn noch bald aus der Freundesliste. Ey. In dem Zusammenhang mit Amplitude und Frequency natürlich Guitar Hero hat sich danach effektiv draus entwickelt und heute ist es natürlich als Musikspielgenre groß, aber fast schon sehr, sehr extrem ausgelutscht, was du an Musik- und Rhythmus-Games dann hast. Aber zur PS2-Zeit, mich hat es damals auch weggeblasen jemand, der Privatgitarre spielt und einfach, du hörst immer das Argument ganz gerne, wieso soll ich mit einer Plastikgitarre spielen, wenn ich dann wirklich Gitarre spielen kann. Aber was viele Leute nicht verstehen ist, dass Guitar Hero ist kein Gitarrensimulator, sondern es ist ein Luftgitarrensimulator. Mhm. Ja, es ist ein Rockstar-Simulator. Ne? Du kannst mit einer Handvoll einfachen Handgriffen, die ein bisschen nah dran sind, ungefähr wie sich Gitarre spielen anfühlen würde. Und ich spiele das, wenn ich spiele, mittlerweile nur noch auf Expert, weil ich dann so dieses Nah-dran-Gefühl dann gern habe. Aber du musst nicht so viel Aufwand reinstecken und hast trotzdem Sound, du hast das Gefühl, du produzierst selber diese Musik. Ja, du kannst die Gitarre auch rumwirbeln dabei, genau, weil es einigermaßen geht. Und du kannst die Gesten alle dort rausgehen lassen. Das ist schon cool, wenn dann da, irgendwann kommt auch der gleiche Automatismus, das ist das Richtige, auch wie beim richtigen Gitarrespielen, dann diese Muscle Memory, dass du dann in den Fingern einfach die von alleine auf die Saiten dann draufgehen können. Das hast du dort in der reduzierten Form, aber wenn du dann auch alles triffst, was dort ankommt und Pull-Ons und Hammer-Offs und noch dann den Slide noch dazu packst und alles, das ist schon ganz geil. Mich hat das von Anfang an geflasht. Ey, generell hätte ich immer noch heute gerne Rockband anstatt Guitar Hero. Ich hätte generell auch echt Bock auf Guitar Hero und ich habe ja auch das Guitar Freaks ein bisschen gespielt, aber ich mag Gitarren allgemein nicht, wie man die bedient, weißt du, wie man die Finger auf den Hals legen muss, die Saiten drücken und in dem Fall sind es eben Tasten, da verkrampft sich mir alles und ich würde es auch gern aus Bock auf Expert spielen können, aber da tönt mich schon die orange Taste ab, weil ich kann es halt nicht. Die mag ich bin so dumm dafür. Ich habe von mir aus Rhythmusgefühl, aber meine Finger machen es nicht mit und ich habe immer so das Gefühl, ich tue denen etwas Schlechtes, wenn ich das spiele. Na, ich höre das bei vielen Leuten hier, dass dann eben so bis hart oder sowas ist okay, wo dann die vier Tasten sind, aber sobald man umgreifen muss, was ja im richtigen Gitarrenspiel ja essentiell ist, ohne Umgreifen schaffst du dann das nicht. Und ich musste das bei Guitar Hero auch nochmal ein bisschen neu anders erlernen, weil es ist anders als bei der richtigen Gitarre. Du greifst ja ein bisschen ähnlich zwar, wie es dann ist, von den Abfolgen und von den Note-Charts, wie die es so schön nennen, weil, ja, wenn du auf der Gitarre dann hoch dich arbeitest, gehst du ja das komplette Griffbrett runter. Dort bei Guitar Hero musst du ja immer wieder, wenn dann irgendeine Abfolge ist, die von tief auf ganz hoch geht, immer von vorne anfangen und ansetzen, was sich auch ein bisschen anders anfühlt. Das musst du alles neu lernen. Aber wenn du einmal das im Gehirn dann drin hast, dann glaube ich, das ist die Blockade, über die man rüberkommen muss, dann funktioniert auch, dann kann auch jeder Expert spielen, finde ich. Na, du musst dann wirklich diese Blockade bei dir abbauen im Kopf und auch nicht immer das Gefühl haben, verkrampfen zu müssen. Mhm. Locker zu bleiben, dass du mal, ich bin immer noch dann total beeindruckt und gedemütigt gleichzeitig, wenn ich im Online die Videos sehe von so kleinen Zehnjährigen, die mit dem Rücken zum Fernseher Guitar Hero auf Expert spielen. Und nebenbei noch Cuben, ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Ja. Und solche Geschichten, aber es ist irgendwas, was es bockt immer noch, finde ich. Und ich spiele Rockband heute noch gerne. Ich pack's immer mal rein. Ich habe neben meinen Gitarren auch eine Rockband-Gitarre zu Hause stehen, wenn ich mal Bock habe, dann packe ich und spiele meine Lieblingstracks. Also das macht Bock. Es ist cool. Und auf Partys kannst du ein bisschen angeben, wenn es dann dort aufgebaut ist. Das stimmt. Wenn du es dann einigermaßen kannst. Obwohl ich dann auch immer verliere, muss ich sagen, auf Partys. Ja, weil ich spiele auf Expert und auf Expert kannst du wesentlich leichter Punkte verdaddeln als jemand, der auf Mittel und Normal spielt. Das heißt, ich spiele mir dann einen Wolf ab, verpasse hier vier Noten und habe automatisch 5 Millionen Punkte weniger als alle, die auf Normal spielen. Und schon. Und darauf kommt es auf Partys natürlich an, dass man den höchsten Score hat. Genau. Ja, du musst ja auch irgendwie vernünftig angeben können. Aber weil du meinst, das ist nicht gut für die Hand, kann ich wirklich nur bestätigen. Habe ich ja auch schon erzählt. Sehnscheidenentzündung, wochenlang Schmerzen galore, möchte ich fast sagen. Also die erste ist immer die schlimmste, glaube ich. Danach hat man das eher ab und zu mal und dann tut es nicht mehr so weh. Aber ey, Alter, das war nicht schön. Und alles wegen diesem scheiß Guitar Hero noch. Guitar Freaks. Ja, was ja nur drei Knöpfe war, aber noch wesentlich. Ich glaube, es hatte auch schon vier. Hat es auch schon mehr gehabt? Also ich... Ja. Vielleicht hast du recht, ich meine, das ist schon eine Weile her und das war ja auch vor Guitar Hero, aber echt nur drei? Das könnte aber vielleicht echt sein. Das kann echt sein, ja, weil deswegen habe ich es wahrscheinlich auch gespielt. Ja. Abgesehen von den ganzen Guitar Hero und Amplitude und so weiter Klonen, die gekommen sind, hast du eine Handvoll Fortsetzungen, Musikspiele auf der PS2 oder Umsetzung von Dreamcast wie Space Channel 5 Teil 2 oder Parappa the Rapper 2, wo ich den ersten Teil immer noch ein bisschen besser finde auf der PlayStation. Meinst du jetzt Unjama Lemmy? Unjama Lemmy ist so ein Spin-off auf der PlayStation. Das ist das richtige Parappa the Rapper 2. Parappa the Rapper 2, doch, ja klar, gab's ja auch, ja stimmt. Ja, wo es dann Habe ich nicht mehr gespielt. Ja, ist ganz nett, ist auch schön abgedreht, auch der Soundtrack und alles sehr cool, habe ich auch öfters glaube ich, bei Game One mal benutzt für irgendwelche abgedrehten Sachen, weil die so lustig sind. Aber nicht ganz so gut wie der erste Teil. Gibt es für die PS2 nur exklusiv, auch der letzte offizielle Parappa-Teil. SingStar, glaube ich, müssen wir auch nicht so weit ins... Ach nee, komm, lass gut sein. Ja. Guitaru Man habe ich aber auch gespielt. Ja, genau, Guitaru Man, da müssen wir drüber reden. Guitaru Man ist was, da muss ich euch bitten, weil ich habe es verpasst damals. Aber ich höre auch nicht, ich spiele das jetzt nochmal, wirklich. Das ist, was meinst du? Ich fand das nicht so gut, aber ich weiß nicht, kann auch wieder daran liegen, dass ich mich nicht so reingestresst habe. Aber es war doch so, dass irgendwie Symbole auf die Mitte des Bildschirms zugeflogen sind, oder? Und man konnte mit dem Analogstick irgendwie auch Töne... Ich habe nur den Hintergrundmusik für deine Erklärung gemacht. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Ich drücke die Knöpfe, während dran redet. Ich weiß es nicht, ich habe es eben nie gespielt. Ich weiß nur, dass viele Leute es geil finden, es auch eine PSP-Version davon gibt. Ich könnte das ganze Lied jetzt hier mitsummen. Ihr kennt es gar nicht, gell? Nee, ich kenne es nicht. Mann, aber das hat, kannst du dich nicht erinnern? Der Moment, wo Guitar Man in seiner Naturform als kleiner, dummer, debiler Junge mit der Assassin, die ihn killen will, die aber auch in der Grundform einfach nur ein nettes Mädchen ist, dass sie zusammen dann nach Kämpfen an so einem Baum sitzen, an so einem Feuer und er ihr so das eigentliche Liebesthema vorspielt. Doch, weißt du? Ich erinnere mich, ja. Das fängt so, der Budi kann das komplett nachspielen auf der Gitarre. Wir haben ihn damals so genervt, dass er das lernen soll. Lern es jetzt. Ja, und er kann das auch. Es ist... Guitar Man ist, aber du hast eigentlich noch bei der Erklärung, ey. Nee, ich weiß ja auch nichts mehr davon. Du kannst da ruhig reingrätschen. Nein, aber was du erklärt hast, stimmt so. Du hast diesen Pfad, wie dieser heiße genau, Draht. Genau, den musst du folgen, ja. So ja, genau, das. So wie der heiße Draht. Mhm. Nur, dass man eben drücken muss und gedrückt halten muss und dann eben so loslassen, drücken, loslassen und so rhythmusmäßig. Und gleichzeitig mit lenken, ja. Genau, also immer, wenn man gedrückt hat, musste man lenken und. Das hat schon ein bisschen, das war schon sehr abstrakt, aber im Grunde so ein E-Gitarren-Jaulen hat man ganz gut nachvollziehen können, wie das dann visualisiert wurde. Also es hat eigentlich funktioniert. Und dann gab es noch so Breakbeats-Verteidigungsecken. In jedem Lied gab es so 2 oder 3 oder 4. Das war ja das Geile, es war ja auch mehr wie ein Kampf. Man hat ja gegen den anderen gekämpft und hat ihm Energie abgezogen. Und wenn man sich dann gut verteidigt hat, hatte man halt einen Vorteil, wenn man ihm vorher Energie abgezogen hat. Und das Verteidigen war dann so mit Dreieck, X-Kreis, Kasten, rechtzeitig rhythmisch drücken. So ein bisschen wie Donkey Konga oder so. Mhm. Eigentlich sogar genau wie Donkey Konga. Und das war aber cool, weil eben entweder man war saugut, hat direkt ihm viel abgezogen, 1A verteidigt, nochmal viel abgezogen und dann waren wir schon im Finale. Mhm. Oder es ging halt hin und her und hin und her und keiner konnte dem anderen was abziehen. Und dann war es auch spannend. Also das war tatsächlich, ein Match konnte lang gehen, aber auch nicht so lang. So habe ich es, glaube ich, in Erinnerung. Aber dir brauche ich schaue in deinen Augen nach Wissen Bestätigung, aber es war nicht. Ich kann leider da nicht vermitteln, weil ich es bisher nicht gespielt habe. Aber ich meine, das Wichtigste ist ja die Musik bei so Spielen eigentlich. Und die Story ist natürlich eigentlich unwichtig, aber da finde ich sie halt so schön dumm, dass sie mir schon wieder gefällt. Also kannst du ja nichts mehr erinnern. Doch, natürlich, an den irgendwie Bienen schon, Elvis. Aber ich glaube, da war ich damals zu engstirnig, um das irgendwie zu raffen. Ich habe ja vorhin gesagt, sowas finde ich mittlerweile cool, aber... Ich glaube, damals war es mir einfach zu bescheuert. Zu kiddyhaft vor 4, 5 Jahren. Ja, aber das ist so romantisch, jetzt mal wirklich. Weißt du, weil ich erzähl's kurz mal, nur für dich jetzt, Gregor. Du hast ja auch lange über Rollenspiele erzählt. Mhm. Ja. Bitte. Kurz, kannst auch gehen zwischendurch. nein, aber du bist halt der Guitar-Man, das merkst du halt. Du bist eigentlich ein Loser. Mhm. Und dann merkst du halt, ey, krass, ich bin ja der Guitar-Man und mein Hund ist irgendwie auch ein Roboterhund. Ich weiß es nicht mehr, aber halt ein super cooler Hund auf jeden Fall. Und ich bin halt der krasseste Gitarrenspieler im Universum, kann mit der Gitarre halt alles Mögliche machen. Dann greifen zufällig auch gerade Aliens an, die kann ich dann abwehren. Mhm. Und so geht's dann weiter. Und dann ist ja diese Tussi, die gegen mich kämpft, ich weiß nicht warum. Und dann lernt man sich dann in der Menschenform quasi kennen und er spielt ihr dieses romantische Lied. Und wenn man es richtig spielt, rücken sie so näher zusammen. Und später dann, wirklich ganz am Ende, musst du nochmal gegen sie kämpfen. So, der Oberbösewicht hetzt sie nochmal gegen dich. Und sie ist quasi auch, sie ist so gebrainwashed, weißt du, und will dich halt killen mit ihrer Musik. Und dann spielst du halt die E-Gitarren-Version von diesem Liebeslied, weißt du. Und, oh Mann. Und das ist wie wenn du hier so akustisch so sie so slappst, um sie wieder, weißt du, bei Bewusstsein zu bringen. Und das ist wirklich so... Das ist ganz geil. Das ist super an. Ey, du überzeugst sie dann so, dass... Und sie erinnert sich, dass du der Junge bist, mit dem sie da an dem Feuer saß. Ohne Scheiß. Das ist wirklich kindisch, sich darüber... das so geil zu finden, aber das hat uns damals, also das haben Budi, Eddie, Nils und ich, haben wir so zusammen durchgespielt und haben diese Songs immer wieder gespielt und die Geschichte fanden wir tatsächlich auch cool, obwohl es so scheißige, kitschige Müll ist, aber am Ende, ey, wer da nicht ein bisschen weint, so, der hat kein Herz. So. Das ist gerade ein gutes Verkaufsgespräch, ich glaube, jetzt müssen wir spielen. Auf jeden Fall, ich meine, Musikspiel mit einer tollen Story. Voll schön. Ja, also schon eine kitschige Japan-Story, egal. Aber die ist lustig und vor allen Dingen, und auch die Charaktere, also wie gesagt, dieser, der Elvis im Bienenkostüm mit der kleinen Tröte, das ist super. Also das sind, guckt es euch auf YouTube an, das lohnt sich. Die Musik ist echt okay. Also es gab auch nicht so gute Songs, teilweise sehr kranker Scheiß, aber ein paar Songs haben es richtig drauf. Ich spiele beide Versionen mal ein von diesem Gitarrenlied, also dem emotionalen. Es gibt die ruhige, die emotionale und es gibt halt die knallharte Endkampf. Oh yeah, freue ich mich schon drauf. So wie du das ausgeführt hast, ist aber auch eine ganz gute Überleitung, dass wir jetzt zum letzten Part kommen. Wir haben eigentlich alle großen Genres und halbwegs kleineren Genres einmal durchgenommen jetzt hier. Es gibt viele Sachen, die ich nicht vernünftig klassifizieren konnte, wo ich mal durch die Bibliothek geguckt habe, aber ich glaube, da hättet ihr noch Bock, speziell darüber nochmal zu quatschen. Hatten wir ein bisschen anerwähnt vorhin und ich glaube, es passt in diesem Schrägheitskontext gerade von Guitar Rooming ganz gut rein. Natürlich Katamari Damacy ist, glaube ich, einer der großen Titel, der, wo ich nie wirklich warm mit geworden bin. Ich auch aber nicht. Ich glaube, speziell du und Budi, hier Simon, ihr hattet ja. Euren großen Spaß damit. Auf jeden Fall. Das war so das Spiel, was mit, also wir haben das sehr lange gespielt damals bei Game One, als wir angefangen haben, weil das für den Piloten auch gedacht war als Beitrag. Wir sind auch damals in so Bällen, in diesen Luftbällen über Wiesen gerollt und haben das versucht, so bester Game One-Manier schon damals irgendwie darzustellen und haben so Sachen aufgesammelt quasi mit diesen Bällen. Ich fand das Spiel irgendwie immer sehr geil. Das ist auch eins von diesen Connector-Spielen, so, die man auch Leuten zeigen kann, die vielleicht wissen wollen, ja, was gibt's denn da so, ach, was ohne Story, einfach nur lustig, wo ich schnell mit warm werde und dann ist Katamari auf jeden Fall so ein Versuch wert. Ein bisschen das Spiel. Und sammelt halt kleine Sachen auf und wird dann größer und sammelt größere Sachen auf und alles ist natürlich in Level unterteilt, aber es gibt auch Level, wo man ganz klein anfängt und wirklich am Ende halt riesig ist und wirklich Kontinente, möchte ich jetzt fast sagen, aufsammelt. Also so wirklich Stücke aus der Erde rausreißt. Na gut, dein Vater ist der Vater des Universums. Ja, das ja, sowas. Die Story ist, und du bist also, ein kleiner Prinz und es macht keinen Sinn. Es will keinen Sinn machen. Versuch's nicht zusammenzufassen, weil das ist wirklich random. Es ist wie Helge Schneider als Geschichte. Moment, weil, das ist eigentlich eher Nobi Nobi Boy für die PS3. Ja, das auch. Okay, Nobi Nobi Boy. Das ist, Helge Schneider spielt Nobi Nobi Boy. Da sieht Katamari nochmal alt dagegen aus. Die deutsche Synchro wahrscheinlich von Helge Schneider. Ey, das wäre mal, würde ich gerne sehen. Helge Schneider, der irgendwas spielt. Ja. Nobi Nobi Boy, das Spiel, ich hasse es. Es ist auch sehr dumm. Also. Das ist nicht gut. Ich habe dafür Geld bezahlt und fühle mich betrogen. Richtig betrogen. Das muss ich auch nochmal kurz sagen, ich hatte mir das irgendwann aus Langeweile runtergeladen, weil ich einfach den Namen so lustig finde und das Würmchen so geil aussieht. Also es ist einfach nur so eine Scheißwurst mit so einem lustigen Grinsegesicht vorne dran. Und dann habe ich das damals irgendwann so bis 4 Uhr morgens gespielt und danach fühlst du dich so schlecht. Ja. So, was habe ich getan? Nein, gib mir diese verplemperten 8 Stunden meines Lebens zurück. Ich habe mir die ganze Zeit wie so diesen Wurm langgezogen. Ja. Oh nein, warum bin ich nicht früher ins Bett gegangen? Ich hätte schön träumen können. Stattdessen ziehe ich den Wurm lang. Egal. Ja, so wie mit der Pubertät, weißt aber du, wenn so ist man erwachsen wird. Ich hätte die ganze Zeit, ich ziehe den Wurm lang, die ganze Nacht. Ja, also ja, Spiele sind eigentlich die Pest, also das, die sollte man eigentlich auch gar nicht unterstützen. So ekelhafte Suchtspiele, die offensichtlich Hardcore-Zeitverschwendung sind. Dieses Spiel ist Hardcore-Zeitverschwendung. Ich habe so viel Zeit, ich fühle mich danach so schmutzig. Ja, ich kriege es nicht runter. Unter der Dusche. Eine andere Sache, die ähnlich abgedreht war, wie jetzt Katamari, aber komplett in den anderen Ansatz dann ging, ist natürlich, glaube ich, ein bisschen mehr von GameCube bekannt, aber Killer 7. Habt ihr das mal? Da schwärmt ja der Wolf so von. Ja, ich verstehe schon, warum der Wolf ist ja auch großer David Lynch-Fan und so, ja. Und der braucht Sachen nicht erklärt kriegen, da reicht es, wenn dann einer macht und dann ist Kunst und Blut und Gewalt. Und genau. Ja, es ist schon, der Wolf hat ja auch irgendwo schon recht, aber ich finde, es ist sehr einfach zu sagen, Kunst und abgefahren und Comic-Flair und extremes Cell-Shading oder so und schon ist es gleich Kunst, aber alle, die es spielen, sagen, es wäre halt so. Und ich habe es gespielt, aber auch in der Mitte aufgehört. So, mir war das ein bisschen auch zu konfus. Ich bin auch nicht wirklich warm damit geworden. Ich mag konfuse Sachen eigentlich, ja. Also so den Ansatz. Schon weil sehr, es sind wir wahrscheinlich zu banausig für. Es ist schon zu schräg. Ich meine, der Entwickler dort, Suda51, hat ja auch seinen Künstlernamen dort, der mittlerweile mit Kojima sogar zusammenarbeitet an einem neuen Projekt, wo ich sehr gespannt bin. Ja, hat nachher ja No More Heroes rausgebracht. Und der kann definitiv was. Und der hat auch der denkt sich was und hat eine Aussage und so. Und nur, es muss ja auch nicht immer die richtige Sprache sein, die man versteht. So, es war in dem Fall nicht. Wobei No More Heroes ja schon eher auch deine Trant, auch schon das eher war so geil, deine ja. Richtung. Mhm. Ja, Killer 7 ist ja irgendwie ähnlich. Killer 7, ein schräges, storymäßig kann man es auch irgendwie schwer zusammenfassen. Du bist ein Serienkiller oder du bist glaube ich, die verschiedenen. Du bist die verschiedenen Persönlichkeiten. Ja. So wie. Wie heißt er mit John? Nee, John Cusack, doch. Malkovich? Nein, ich meine, stimmt, aber nein, ich meine diesen, warum fällt mir denn nichts 14, ein? 14, die 08, sind bei diesem Hotel und es 14, ist. 1408. Nee, das ist was anderes. Room 49. Identity heißt ja so. Es ist Identity. Ja. Ich meine das, wo auch. So, am, ja. Jetzt habe ich ihn gespoilert fast. Ja, was? Aber er auch. Ist egal. Also da geht's um Ähnliches. Und du denkst auch so irgendwann, hä, was? Wer ist denn das jetzt? Und wer ist das? Und so. Das sind halt verschiedene Persönlichkeiten. Ja, ich hatte auch, ich hatte nur Identity, kannst du sparen, ist nicht so gut. Jo. Ja, ich habe nach dem Anfang habe ich schon relativ schnell abgeschaltet, weil mir das doch zu schräg war und vom Spiel her auch sehr merkwürdig. Du bist auf einmal in Ego-Perspektive und schießt irgendwelche Sachen ab, die du nicht richtig abschießen kannst. Und irgendwie so, ich habe es nicht richtig kapiert, muss ich sagen. Ja, genau, es ist auch, es ist wirklich schwer spielbar. Also es ist eine Sache, ey, da gibt's klar, da wird es Leute geben, die würden uns am liebsten jetzt genauso wie im Spiel einfach zerschießen, weil wir halt offenbar nicht gerafft haben, dass das ein total künstlerischer Ansatz ist. Ja, es ist wahrscheinlich, du erkennst Kunst nicht, wenn sie dir ans Schienbein kackt. Vielleicht, weiß nicht. Also ich habe zum Beispiel gespielt in einem hell erleuchteten Raum mit Leuten um mich herum, in der Vorbereitung auf die Sendung damals bei Giga und fand es einfach irgendwie, hat es mich nicht so gekriegt. Aber also vielleicht ist es besser, wenn man es daheim allein spielt und irgendwie mit Sound und wirklich sich öffnet. Weiß nicht, vielleicht wäre es heutzutage besser. Heute hätte man es besser transportieren können vielleicht. Wahrscheinlich. Und ich meine, No More Heroes ist ja ein bisschen mainstreamiger, also leicht mainstreamiger. Und es funktioniert ja auch wesentlich besser deswegen. Deshalb glaube ich einfach, dass da der Ansatz ist. Es gibt auf DS noch ein Adventure von dem Typen von Suda51, das heißt der Flower, Sun and Rain, um ein Hotel mit Dimensionen in der Toilette oder ich weiß es nicht mehr. Ich habe da auch nach 15 Minuten aufgehört, weil es mir einfach zu abgedreht war. Ja, aber es ist schon so, Suda 51, das ist dann schon so ein Typ wie in Filmen, so ein japanischer Werbespot-Regisseur, der voll famous ist in seinem Land und schon so völlig abgedreht ist. So. Kawaii! Ich brauche mehr Eis. ist ja egal, aber so wer sich schon umbenennt in Suda 51, finde ich schon ein Statement, finde ich schon cool eigentlich. Ich habe hier noch eine Handvoll Sachen reingeworfen, verschiedene. Da steht noch einiges. Habt ihr irgendetwas, worüber ihr reden wolltet ich oder nicht? Ich will nicht über Fantavision reden. Nee, brauchen wir auch nicht. Scheiße. Okay. Launch-Gut. Okay. Launch Bullshit-Titel. Zone of the Enders ist garantiert ein Trans-Spiel. Nee, nicht unbedingt. Fand ich geil. Ja, das ist bestimmt auch geil. Da ärgere ich mich auch, dass ich nicht gespielt habe. Ich habe es durchgespielt. Ich habe es recht Wie sie, was also, ich denn jetzt? Also jeder hat sich zwei, drei, vier Level. Nee, Level waren es ja auch aber nicht. Das ist doch genau dein Ding. Doch. So Roboter, die fliegen und ja. Und, also so krasse Laser abfeuern, die man lange sieht, nicht das, so ein Schuss. Das sondern hat so mir auch sehr gut gefallen, aber das war es auch schon. Also ich glaube irgendwie, dass... Du hast nur den ersten Teil aber gespielt. Ja? Mir war das auch nicht räumlich genug. Also ich glaube, die Umgebung, in der das stattgefunden hat, in dieser runden Kolonie, das war alles so, das war schon fast virtuell. Weißt du hast recht, das war nicht wirklich, zu surreal. Genau, es war zu surreal und da bin ich nicht wirklich reingezogen drin. Mhm. Aber ich fand jetzt generell so Roboterschlachten und absolute Bewegungsfreiheit im Raum fand ich geil. Was ich. Ich weiß, warte, darf ich sagen? Was? Ja, was Battle denn? Engine Aguila? Nee, noch nicht. Ah, shit. Zone of the Enders fand ich geil, da gab es einen Pausenmodus. Da konntest du das HUD ausblenden und mit dem rechten Analogstick um deinen Roboter drumherum kreisen und dann waren die Effekte und die Laserstrahlen und die Partikeleffekte, die waren alle frei im schwebenden Raum, sodass du das... Und das war ja viel. Da war man ja kann immer sagen, es war so die spielgewordene Bullet Time, die es damals noch nicht gab. Da konntest du mit der Kamera halt drumherum fahren und da habe ich gedacht, verdammt, warum... Ich habe die ganze Zeit davor gesessen, habe die Kamera um diesen Roboter drumherum gedreht und hab mir das angeguckt, weil ich das so geil fand. Man kann auf jeden Fall sagen, ich meine, du, wenn man es vorher nicht besser wüsste, aber es ist ein Hideo Kojima-Spiel, Zone of the Enders. Und ich glaube, alle von uns haben es wahrscheinlich gekauft, weil es dort die Metal Gear Solid 2-Demo dazu beigab. Habe ich mir extra deswegen importiert aus den USA. Argument, ja. Genau, und das ist so ein Spiel, was viele Leute mal eingelegt haben, ob es funktioniert oder nicht. Ich fand den ersten Teil von Zone of the Enders auch nett, habe ich gern gespielt. Ich mochte diese Mecha-Kämpfe im Weltraum. Ja. Kann man alles nachvollziehen, dass es sich ein bisschen unkörperlich angefühlt hat und ein bisschen wirklich schon virtuell, dass du sagen kannst. Wenn dir das vom Ansatz her gefallen hat, probier den zweiten Teil aus, wenn du den irgendwo noch herbekommen kannst. Der setzt auf allem nochmal etliche Stufen drauf, sieht grafisch besser aus, hat bessere Kämpfe. Davon könnte man doch auch mal ein HD-Remake machen. Sollte man. Das fände ich sehr, sehr geil. Das war ja auch ein ziemlich frühes PS2-Spiel, wo also es war eins von den wenigen Spielen, wo man gemerkt hat, oh, die PS2 kann ja doch was, weil die ja so Anlaufschwierigkeiten hatte und das hätte von mir aus auch später kommen können. Genau, da hätte es vielleicht auch nicht so platt man ausgesehen. Also probier den zweiten Teil, der sieht auf jeden Fall nicht platt aus und mich hat es ein bisschen gefreut. Ich meine, du kennst ja die Metal Gear Solid Spiele nicht wirklich, ne? Aber es gibt ja bei Metal Gear Solid 4, Simon, den einen Kampf, wo die zwei Metal Gears dann gegeneinander kämpfen. Und da hat man schon gesehen, so das ist so würde Zone of the Enders in HD aussehen. Das stimmt. Und das war schon geil. Das war auch geil, ja. Also, das war schon echt super. Also, ich sag ja, HD Remake mindestens und dann auf dem Erfolg aufbauen. Nee, habt ihr noch irgendwas anderes? Ja, ich sehe alles. Erzählt? Also Fantavision haben wir abgehakt. Gut. Ja. Ace Combat muss man nicht unbedingt. Würde ich aber gerne noch mal erzählen, dass das zu PS1-Zeit hatte ich sogar diesen Doppelsteuerstick. Den Flugstick hattest du von Namco? Den Doppelflugstick. Was echt schade ist, weil damals hatte ich noch Bock, sowas zu kaufen so und dann für die PS2 konnte man den, glaube ich, noch nicht mal mehr benutzen. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht konnte man ihn doch benutzen, aber mit der die Ace Combat waren dann irgendwie, haben mich nicht mehr so gereizt. Also ich hatte ihn wegen Ace Combat 1 und 2, glaube ich, für die PS1 gekauft und da habe ich den auch gerne benutzt. Fand ich total geil. Zwei Sticks, hallo. Ja. Also brauchen wir nicht weiter drüber reden, warum das geil ist. Aber die Ace Combat Serie ist irgendwie, die Zeit ist einfach abgelaufen für für diese Open World Flugspiele. Möchte gern Arcade, aber doch nicht wirklich. Und der Dogfight war nicht mehr so interessant, fand ich dann dort da drin. Ja, das war, als man noch die 3D-Welten so ein bisschen erforschen konnte, da war das noch wirklich, da hat es Spaß gemacht, aber mittlerweile, weiß ich nicht, braucht man das fast nicht mehr. Nee, ich glaube, seit Ace Combat 6 gab es ja nachher für die Xbox oder reizt mich auch überall null mittlerweile, Hawks also, und Tom Clancy. Wenn es reizt, so, dann sind es schon gute Spiele, glaube ich. Also ich meine, die sehen ja auch geil aus und die haben ja alles, was man will, nur... Irgendwie ist der Reiz nicht mehr da, sowas noch zu spielen. Ich glaube, ich brauche sowas alle 10 oder 15 Jahre einmal, dass man sowas... Dann hat man wieder die genügend Toleranz dann aufgebaut, dass man wieder Bock hat, sowas zu spielen. Ja, so ist es bei mir mit Lightgun-Shootern so. Ich habe jetzt vor kurzem mit Move Time Crisis irgendwie diesen neuen... also den alten und den neuen quasi im Paket durchgespielt. Und jetzt reicht es mir auch erstmal wieder für 5 Jahre. Mehr brauche ich nicht. Okay, was haben wir noch? Gun. Da könnte ich lange drüber reden. Aber das sparen wir uns, weil das ist ja auch Quatsch. Aber damals war das mein Lieblings-Western-Spiel. Wobei direkt bei dir auf dem Zettel darunter mein Lieblings-Western-Spiel steht. Red Dead Redemption, Revolver. Ja, man kriegt es durcheinander durch Redemption mittlerweile. Ja, genau. Es ist schlimm. Wobei ja Red Dead Redemption so ist wie Gun. Genau. Und Red Dead Revolver so ist wie ein Arcade-Spiel. Genau, das musstest du mir auch erst erklären, weil dann habe ich mir auch erst mal Red Dead Revolver irgendwie auf YouTube angeschaut und habe gecheckt, Moment mal, das ist das, ja was das ganz ist, das anderes. Das ist komplett anders, ja. Gun war ja, glaube ich, von Neversoft eigentlich? War über Activision auf jeden Fall. Das habe ich nie nur kurz angefangen, Gun. Ich hatte Red Dead Revolver damals nicht gespielt. Das habe ich nicht lange gespielt, bis ich den dicksten Hengst hatte irgendwie, den schnellsten oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie man. Ich kann mich auch noch erinnern, das war ja auch eine der Grundideen damals, als kurz bevor Game One angefangen hat, so in den Konzepten da drin. Da hatte ich mich mit dir und Budi dann unterhalten, von wegen langen Ritt über die Prärie. Ey, das ist lustig, ja. Das kann ich kurz mal erzählen, das ist ein Mega-Insider. Und zwar haben wir damals 2 oder 3 Videos neben diesem Mario-Video noch gemacht, um das bei MTV vorzustellen, um zu sagen, ey, so stellen wir uns einen Beitrag vor in Auszügen. Und da hatten wir die, haben wir beide schon benutzt in den Sendungen tatsächlich, trotzdem noch. Also das eine war in 4, die Atombombenexplosion am Ende, wo so die Explosionswolke auf dich langsam zukommt. Und dazu hatten wir so harte Metal-Musik oder das so. Das war auch nicht schlecht, das hat gut funktioniert, ja. Genau, das war irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, welches Lied es war, war irgendwas Bekanntes. Und das hat schon relativ gut funktioniert. Das andere war zu Spencer Hill, hier wie irgendwie Olive Onions, oder? Weiß man nicht, Olive Onions Mucke, so dieses Western, also Western-Thema, ja. Wobei das jetzt eher Nobody ist. Dieses genau, okay, ja. Und dann sind wir bei Gun so vom Wasser gelatscht aufs Pferd und dann durch so ein Dorf geritten und losgeritten in die Prärie. Und das hatten wir damit mit der Musik unterlegt. Das haben wir irgendwann auch auf gemonde.de verwurstet, glaube ich. Und das war halt, weil wir in dem Moment haben wir halt 4 gespielt und Gun und fanden das halt saugeil und haben das halt dann eingebaut. Und deswegen habe ich eine ganz enge Bindung zu diesem Spiel. Das hat damals für mich Western Flair super transportiert. Es war halt Open-World-Western, so gut wie es. Naja, es ging schon besser damals, aber es war okay. Ist ein bisschen in die Bresche gesprungen, so gut Red Dead Revolver auch gewesen ist. War ja natürlich von Rockstar, aber viele hatten vielleicht erwartet, dass da schon das Open-World-Western-Spiel kommt. Ja. Und das ist Red Dead Revolver ja effektiv nicht gewesen. Das haben die erst mit Red Dead Redemption danach gemacht. Genau, aber Red Dead Revolver, finde ich, war geil und dreckig. Es fing schon damit an, schon so wie gut. Halt heute. Damals war das neu, aber heute fangen ja alle Spiele so an. Du warst halt so der Sohn von dem Revolverhelden und der hat dir so Schießen beigebracht und es war halt so, ey, okay, cool, ich bin mit meinem Vater, weißt du, auf der Prärie irgendwie und da ist mein Häuschen und die Mutter oben kocht und ich krieg Schießen beigebracht und dann Überfall und mega brutal, deine Eltern werden ermordet und so und dann siehst du halt dich quasi später halt, ja, also 20 Jahre später, wie du so wie halt Clint Eastwood durchs Land streifst und halt so quasi wie Missionen machst, also so die Level, wie in einem Arcade-Game, so Level und es war ein Setting und da gab es ein Intro und da gibt es ein Ende und das, dann ging es nahtlos weiter, aber es war eigentlich wie ein Arcade-Game immer, ja, mit schön, Endgegnern und allem. Parallelen zu Red Dead Redemption gerade alle auffallen, ne? Das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. Dreckig, das war so Sergio Leone-Style, so richtig dreckiger, matschiger, die sahen alle hässlich aus wie die Nacht, alle Leute, so auch du selbst und es war wirklich geil, also es hatte, finde ich, einen besseren Western-Flair, also diesen dreckigen Western-Flair, ist halt wie amerikanische Western und Dinge, es ist der direkte Vergleich zu den Filmen auch, ja. Red Dead Redemption ist halt so der klassische Italo-Western. Ja, es ist viel Django und sowas dort mit drin, finde ich. Also ich meine halt, das ist dieses sauberere Wilde Westen-Style, ja. Und wie gesagt, dieses ganz dreckige, wo sie auch alle hässlich und eklig sind und ständig auf den Boden spucken und nur vergewaltigen und erschießen. Es war nicht ganz Deadwood, aber es war sehr in die Richtung, fand ich. Ja, genau. Ja? Also halt, was rauskommt, wenn Rockstar was macht. So. Also ich glaube, das war doch auch damals Rockstar. Das war Rockstar, oder? genau. Ja, eigentlich komisch, dass sie so krass ihren Style geändert haben, dann innerhalb der Serie. Mhm. Aber war natürlich, ist ja klar, dass sich GTA-mäßig mehr verkauft als sowas. Mhm. Aber wirklich immer noch ein unterschätztes Spiel, auch wenn es heute optisch wahrscheinlich einfach nicht mehr so sieht wie damals. Ja. Es sieht immer noch ganz gut aus. Hat, glaube ich, auch, du hast es ja nochmal in die Top 5 der Ladescreens oder sowas mit reingetan. Ja, klar, weil du eben erst den Jungen hattest, den kleinen Jungen im Ladebalken, wie er so mit den Fingern die Fingertricks übt, also du die Revolvertricks. Mhm. Und dann später war es dann halt der echte Red und du hattest irgendwie direkt eine Connection, weil du halt gesehen hast, okay, das ist der Erwachsene und hier macht er jetzt seine Jetzt mal hat er eine richtige Waffe. Fand ich damals alles super. Das ist alles eine gute Sache. Mich hat es gewundert eben, dass dann auch Red Dead Redemption wirklich in die GTA-Richtung gegangen ist. Ich habe das erst sehr kurz vor Release dann wirklich realisiert, weil ich kannte eben Red Dead Revolver und ich dachte, oh, da habe ich Bock drauf, wenn das nächste jetzt so kommt. Ich finde Red Dead Redemption auch ganz geil. Ne? Finde ich auch, gefällt mir auch besser als ein GTA 4 jetzt hier von Rockstar. Ne? Weil es ist für mich auch echt gut umgesetzt, wie sie es gemacht haben. Echt ein schönes Open-World-Spiel mal wieder nach langer Zeit. Ja, ich finde, ich habe in GTA 4 wirklich mehr Zeug drumherum gerne und lieber gemacht und auch die Charaktere lieber getroffen und Comedy-Clubs und all das viel lieber gemacht als das, was man dann in Redemption machen kann. Red Dead. Aber ich meine, es ist ein geiles Spiel. Auf jeden Fall. Ich war nie böse in Red Dead Redemption, muss ich sagen. Ich habe immer. Nee, ich war auch immer gut. So. Ja. Weiß auch nicht, wie viel kann man, wenn man böse ist, auch schon machen? Du wirst halt gejagt, er schießt die wieder. Was willst du da machen? Willst du denn vor allem, du kannst das Pferd ja nicht so einfach wechseln. Bist umlackieren. Du kannst das Pferd nicht umlackieren. Ich gehe aus Versehen in die Kirche, klau die Kollekte, obwohl ich das gar nicht wollte und schon erschießt mich eine Gruppe wütender Mexikaner. Und danach habe ich das nie mehr gemacht. Aber Red Dead Revolver, ein cooles Ding. Muss man sich angucken, ob man heutzutage noch mit der Grafik umgehen kann. Ich empfehle ja die Xbox-Version, weil die einfach ein bisschen flüssiger lief und schöner war. Tut mir ja leid. Wer eine alte Xbox hat, greift dann lieber dazu. Ja, braucht man sich auch nicht schämen, um das zu sagen. Ja, nee, wir sind ja verschrien als Xbox-Nerds und Fans. Ist ja gar nicht so eigentlich, aber es ist dann natürlich Wasser auf die Mühlen. Genau, es hängt immer davon ab, wo wir gerade den Fokus dann reintun. Dann haben wir vor allem drei PS3-Spiele wieder in der Saison, da sind wir PS3-Fanboys. Ist ja klar, ist ja logisch. Stimmt. Was haben wir noch? Battle Engine Aquila, das hat der Aquila Trant doch mal ausgegraben. Weißt du, Trant, obwohl, nee, das mache ich nicht, aber... Nein, das machst du auch doch, nicht. Doch, mach das, ich weiß genau, was du meinst, mach das. Ernsthaft, ja, gut, man kann eine halbe Sekunde davon sehen im Making of, wo auf Hawk geht's. Mehr gibt's auch nicht zu sehen. Auf Hawk geht's. So. Wie er so in der Moderation keinen Bock mehr hat, weil es so schlecht war. Okay, aber da ich das ja damals überhaupt nicht hier auf die Reihe bekommen habe, das irgendwie vorzustellen, kann ich das ja jetzt mal kurz machen. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das war, aber von irgendeinem komischen Britenstudio, da war ich sogar mal vor Ort damals und hab mir da so eine... Da habe ich auch gedacht, was wollt ihr hier erzählen von Battle Engine Aquila, weißt du so? Den Namen schon. Um auch gleich mal ein Statement zu setzen, das Intro war das Schlechteste, was ich hier gesehen habe. So die Figuren, die Charaktere, wie die aussahen, wie die gelabert haben, wie die charakterisiert waren, das war so sauschlecht, das gibt's gar nicht. Aber ich kann ja auch gleich auf die guten Sachen zu sprechen kommen. Das ist ein Spiel, wo du einen Kampfroboter steuerst, der sowohl übers Land laufen kann, ähnlich wie eine Spinne, aber auch in Flugmodus gehen kann. Mhm. Und da gibt's dann auch wieder den Flugmodus und den Schwebemodus, glaube ich. So, und damit hast du, das ist die Battle Engine. Und da musst du in einer relativ überschaubaren Open World, das sind meistens Inseln, wo sich die Kämpfe abspielen, musst du eben musst du deine Truppen unterstützen und feindliche Armeen zurückschlagen. Es ist die Welt ist überflutet, der Planet besteht, die Oberfläche besteht zu 99% aus Wasser und die Menschheit kloppt sich um die restlichen Landstriche, die echt mini sind. Und du hast ein Radar, wo du angezeigt bekommst, wo die feindlichen Truppen überall auf der Insel landen oder auch, ob die jetzt mit Flugzeugträgern auf dem Meer sind oder mit Fliegern angreifen oder eben Panzer und Infanterie auf die Insel schicken. Und du hast auch blaue Punkte, die deine Truppen anzeigen. Und so kannst du dich dann an diesem Radar orientieren und mit der Battle Engine dahin fliegen, wo es gerade brennt. Und das hat wie schon Dynasty Warriors so ein bisschen, so. Genau. Es ist geht immer viel die Post ab auf dem Schlachtfeld und du musst dann halt selbst entscheiden, wo gehe ich jetzt zuerst hin. Du kriegst natürlich auch mal Funksachen so von wegen, oh Achtung, aus Norden kommen Flieger angeflogen und so. Das ist ja auch das Geile, dass deine Battle Engine alles kann. Also Panzer machst du am besten am Boden fertig. Also kommt drauf an, weil am Boden, wenn du läufst, im Laufmodus hast du auch andere Waffen. Da hast du zum Beispiel so eine fette Energiekugel, die halt ein bisschen Aufladezeit braucht, aber dafür richtig viel wegpustet. Im Gegensatz hast du dann im Flugmodus andere Waffen, zum Beispiel Homing Missiles oder so. Da konnte man auch schon ein bisschen variieren und und das Ding konnte eben nicht nur laufen, sondern auch fliegen. Das heißt, wenn du eine Fliegerstaffel angegriffen hast, dann ging es auf einmal über der Insel ab, so ein Dogfight, weißt du, und dann hast du da auch große Flugzeugträger zerstört. Das war auch geil. Das sind nicht immer kleine Jäger gewesen, sondern da gab es auch manchmal richtige Carrier, die angerückt sind und das fand ich schon damals schön räumlich, dass du auf diesen fliegenden Flugzeugträgerschiffen landen konntest mit deiner Battle Engine. Du konntest da drauf rumlaufen, weil die Flugenergie war ja auch begrenzt, weißt du, irgendwann bist du abgestürzt und so, du musstest immer mal zwischenlanden und du konntest halt auch auf den feindlichen Schiffen zwischenlanden und dann bist du da kurz mitgeflogen und hast auch ein schönes Panorama über die Landschaft gehabt. Das war schon ganz geil. Und hin und wieder musste man auch mal wieder zurückfliegen und seine Munitionsvorräte auffüllen auf schwebenden Auftankplattformen. Also mir hat diese Räumlichkeit ganz gut gefallen. Vor allem für damalige Zeit. PS2 war ja jetzt nicht unbedingt die Open-World-Konsole. Aber was da so auf dem Bildschirm abging, so viele Einheiten, auch kleine Infanteriemännchen, große Fahrzeuge, räumliche Flugdingsbums, also es hat sich räumlich angefühlt und das ist echt ein geiles Spiel, auch vom Umfang her gut, von der Herausforderung gut und das hätte ich, das sieht man dem echt überhaupt nicht an, dass es ein gutes Spiel ist. Deshalb überhaupt nicht. Also, ein Spruch für die Rückseite. Ja, ja. Man sieht. Ich glaube, deshalb, das Einzige, was ich vom Battle Engine Aquila speziell noch weiß, dass ich das da von Berge im Grabbeltisch beim Saturn gesehen habe davon. Aber wirklich sehr, sehr viele. Also, es hat sich bestimmt auch nur 200 Mal verkauft auf dem ganzen Erdball. Aber es ist, hat echt Bock gemacht. Auch man kann dem Spiel eigentlich kaum was ankreiden. Ich sag ja, Umfang. Grafik war okay, Steuerung war auch super, also am Boden eben wie ein Ego-Shooter mit Strafen und allem hin und her und in der Luft auch ganz simpel, so dass man sich da jetzt nicht auf irgendeine komplexe Physik einstellen muss, sondern, ach so, geht ja so, ich bin sofort drin, ich weiß, wie man fliegt, weißt du, also geil. Ah, immerhin ein cooler kleiner Geheimtipp, den man, glaube ich, jetzt noch billiger bekommt als wahrscheinlich. Ja. Die müssen einem Geld draufgeben. Ich glaube auch, minus 5 Euro. Wenn ihr noch was sagen wollt, Destroy All Humans. Destroy All Humans, auch mehr die Xbox. Okay, lass mich kurz noch mal eine Frage in den Raum werfen. Nee, das habe ich auf der PS2 gespielt. Ja. Das haben wir jetzt auf dem Zettel. Bei Destroy All Humans, es ist ja so ein B-Movie-Spiel. Ja. Und es gab auch auf der PS2 ein anderes B-Movie-persiflierendes Spiel, was so ein bisschen war wie Destroy All Monsters oder Madness oder. Nee. Earth Defense. Ah, nee, du meinst. Nicht Earth Defense Force, Force, sondern das von Sony, von irgendeinem Sony-Inhouse-Studio, nicht Santa Monica, Ja. Hieß das nicht sogar B-Movie? Ich glaube, das hieß sogar B-Movie. Da war irgendwas, ich hab irgendwas im Kopf, das ist aus dieser Reihe, wo wir mal drüber gesagt haben, sowas wie Primal, dass du gar nicht mehr im Kopf hast von den Sony produzierten Sachen. Es war später, also diese Primal Getaway Exklusivsachen, die kamen vorher. Irgendwann gab es dann so ein cooles Monster-Clash-Spiel, wo du halt ein Monster auswählen konntest und verschiedene Missionen erfüllen. Entweder musstest du andere Monster kaputt hauen in der Stadt oder du hast auch gegen das Militär gekloppt, glaube ich. Ja, davon habe ich zum Beispiel ganz viele immer gespielt. Und das diese Godzilla-Sachen, da gab es einiges auch. Das hatte nämlich ein ähnlich lustigen Humor wie Destroy All Humans, so, wo die alten Monsterfilme eben auf die Schippe genommen wurden. Und ich weiß nicht mehr, wie es heißt. War auch gut spielbar. Die Monster hat natürlich alle verschiedene Spezialattacken. Ich glaube, da gab es natürlich einen Gorilla. Dann gab's War of the Monsters. Kennt ihr es noch? Nee, absolut nicht. Nee, ich glaube jetzt auch nicht. War of the Monsters. Ich mache das mal kurz an hier. Von Chill Out Games. Ja, zeig mal kurz. Chill Out Games. Da gab es auch eine Gottesanbeterin und irgendein. Macht euch mal locker. Ja. Was sehe ich denn dort? Ist das Slimer? Ach, guck mal hier. Zwei Spieler-Modus. Ja, also Third-Person-Monster-Prügelei mit Schießerei. Ja. Das war echt nicht schlecht. Ist mir gänzlich unbekannt, muss ich sagen. Die Musik hat sich schon mal cool an. Vor allem flüssig, überraschend flüssig. Ich denke es mir auch gerade, es ist wirklich PS2. Trotz Splitscreen, ne? Wahnsinn. Ja, viel kaschieren auch die Lichteffekte hier, dass du nicht sehen kannst, ob das simplere Modelle sind oder nicht. Du konntest auch viel machen. Du konntest Panzer auch, glaube ich, aufnehmen und werfen. Und die sind dann natürlich an der Birne des anderen Monsters explodiert und haben extra Schaden verursacht. Oder ich glaub, ja, so waren auch diese ganzen... Also im Grunde sieht es schon aus wie diese Godzilla-Spiele alle. Ja. Die hatten alle ähnlichen Style. Aber hier, Strohmann hat was in die Hand genommen und wirft es dann. Es war schon ganz geil. Aber cool, da habe ich jetzt Frieden gefunden. Da hast du dich nicht falsch erinnert, Trant. Ja. Auf jeden Fall, War of the Monsters. Aber ja, zu Destroy All Humans, auch eins, der, glaube ich, zu der frühen Game One-Zeit ja noch, weil es da aktuell gewesen ist, auch aktiv in der Sendung behandelt. Das erste Kostüm, was wir je hatten, glaube ich, in der Sendung auch. Genau, da hast du recht. Das war der erste Dreh. Im Grunde ist das die Geburtsstunde von Game One, so wie man es heute kennt, gewesen. Oh Gott, weil wir da zum ersten Mal, wir haben zum ersten Mal gedacht, ich habe, wir haben keinen Bock auf... Auf irgendwie jetzt Simon und Budi geben O-Töne ab, so, warum gibt es Alien nicht mal einen O-Ton? Und dann, ja, der Rest ist Geschichte. Und dann der Rest ist Geschichte. Schlechte Geschichte. Oh, ja. Ich spiele hier nochmal den Beitrag an über die Kostüme, der nochmal auf GameOne.de dann gelandet ist. Oh mein Gott. Daran, dass wir inzwischen 10% Rabatt beim örtlichen Kostümverleih bekommen, sind eigentlich die Außerirdischen schuld. Ehrlich, denn mit den Aliens nahm alles seinen Anfang. Destroy All Humans war, glaube ich, unser erster O-Ton, bei dem wir einfach gesagt haben, komm, scheiß drauf, ich habe keinen Bock, mich da jetzt hinzusetzen und über ein Alien-Spiel zu reden. Lass uns doch einfach wenigstens mal das Alien auf den Sessel holen und ihn erklären lassen, wie das so war. Oh, scheiße, auf der Erde gestrandet zu sein. Also bei der letzten Invasion, da war ich so gut drauf, das wurde schon fast irgendwann langweilig. Diesmal gab es schon ein bisschen mehr zu machen, Digga. Und ich dachte mir nur, Gott, sieht das kacke aus. Bei heißem Studiolicht in einem Gummianzug sitzen, super Plan. Also es war fürchterlich, absolut fürchterlich, möchte ich nie wieder machen, aber es hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Ja, lass uns einfach nicht darüber reden. Aber deswegen auch ganz interessantes Spiel. Hat auch Spaß gemacht, aber nicht lange. Geil war, mit dem UFO dann die Stadt zu verglasen. Das war einfach geil. Also, weil irgendwie, das war dann halt so wie dieses Monsterspiel. Dir kann halt keiner was eigentlich und du machst einfach nur alles kaputt. Ja. Fand ich sehr schön. Ja, hatte schöne Ansätze gehabt. Auch die Kühe mit dem Transportstrahl. Ja, das war nett. 70er. So ein Master-Text-mäßiges 70er. Alien-Fans genau, ja. Greifen zu. Genau. Hey, Alle anderen spielen Probe. 68%. Da beschweren sich immer alle, wir würden keine Wertungen abgeben hier. Ja. Bevor wir gleich zum gründenden Abschluss kommen, wer hätte es gedacht, wir haben es geschafft? Ich verteile hier gerade mal Tagebuchzettel. Alter, sind das viele? Wie, darf jeder einen vorlesen oder was? Ich kann ja, nein, das ist viel zu viel. Nee, mach du lieber ein paar selektierte Sätze, Simon. Ich habe doch keine Ahnung, ich habe hier 10 Zettel und ich weiß nicht, was da draufsteht. Wie soll ich auf jeden Fall meinen Reihenfolge bringen, oder? Also auf jeden Fall eine Nacht in Aki... Der Titel, Moment, der Titel... Ja, nochmal für die Leute, worum es hier geht, bevor du dann anfängst. Simon hat es ja vorhin schon vor einigen Casts schon dann anerwähnt. Er hat damals, als er in Japan die PS2 sich holen wollte, Tagebuch geführt. Und nach vielem Graben und Suchen und Gucken und hin und her schicken hat er das Tagebuch tatsächlich gefunden. Und jetzt wird er uns, oder wahrscheinlich wir alle mal, ein paar interessante Zeilen vorlesen. Das Tagebuch heißt nämlich, Simon? Achso, eine Nacht in Akihabara. Die kenne ich gar nicht. Ja, ist eine Nacht in Akihabara. Ich habe es hier, bevor wir angefangen haben, nicht gemeint, wie schön reißerisch Simon hier seine Notizen gemacht hat. Jetzt halt auf! Ja. 23:24 Uhr. Obwohl 4 Megafon bewaffnete Verkäufer nun schon seit einer Viertelstunde Cent auf die horstende Menge... auf die wartende Menge einbrüllen, macht niemand der über 200 Spieleranstalten sich in Reihe und Glied von anzuordnen. War? Selbst mit eilig herbeigerufenen Polizisten gelingt es kaum, auch nur eine Gasse für die immer noch fleißig herumwuselnden Fußgänger zu schaffen. Aber weißt du noch, wie das war? Der war wirklich, du stehst in dieser Traube und du wirst die ganze Zeit beschrien von Megafonen in Japanisch und du bist der Einzige, der es nicht versteht. Genau, also wir hatten ja wir durften ja nichts verstehen, weil wir waren ja Ausländer, aber die anderen hätten es ruhig machen können. Ja, genau, die anderen hätten ja eigentlich merken müssen, wir sollen was tun, die wollen was von uns. Das ist ja das Komische. Ich weiß ja nicht, wie das Verhalten sonst bei den japanischen Käufern da normalerweise ist. Ignorieren wir die Polizei, machen wir mal nichts, gucken wir mal was. Lies doch mal irgendeinen Satz, der dir ins Gedächtnis dann reinspringt oder ins Auge springt, Simon. Keine Ahnung, ich lese einfach mal random. Ja. Beim Durchqueren der gigantischen Bahnhöfe... Beim Durchqueren der gigantischen Bahnhöfe lerne ich eine wichtige Regel. Egal wie schnell du dich bewegst, es gibt immer noch einen, der schneller ist und sich meistens direkt hinter dir befindet. Das hier, ich bin da, Akihabara. Das Mecker der Videospielszene. Oh Gott, ist ja schlecht. Das ist ja so schlecht. Auf der Größe einer Kleinstadt drängen sich Videospiel, Computer und Elektronikgeschäfte dicht zusammen. Und wo der Platz zur Seite nicht ausreicht, wird eben in die Höhe gebaut. Das stimmt tatsächlich. Da alles ganz nach oben. Ja, das geht so die ganze Zeit weiter. Ich meine, vergeblich suche ich großformatige PlayStation 2-Werbung. Die wäre an diesem Platz wohl reine Geldverschwendung. Ja, das stimmt. Warum da PS2-Werbung machen? Da weiß jeder. Geh und kauf es, okay. Es ist so viel, ey. Jetzt mit dem Zug durch Tokio, nee. Wo ist denn einchecken? Hier ist noch der Flug. Mhm. Einkauf, Rausch. was mir auch... Hier, der Franzose, genau, hier, Moment. Ach, ja. Während meines Einkaufrausches durch Anime-Merchandise und Spielläden treffe ich auf einen Franzosen namens Emmerich. Er ist Redakteur eines französischen Videospielmagazins und hofft, wie ich, mit einer PS2 im Gepäck nach Hause zu kommen. Er führt mich hinter einen der riesigen Videospielläden. Hier hat er sich mit befreundeten Kollegen ein Basislager aufgebaut. Und das Lustige ist, danach wurden wir da rausgeworfen. Haben wir ja erzählt, die Geschichte, dass eben die Japaner sich beschwert haben, ey, geht nicht hier, dann kriegt einer nichts mehr. Verpisst euch. Und das war dann unser kurzes Treffen mit dem Franzosen. Lustigerweise, und das ist nun wirklich mal eine geile Zusatzgeschichte, habe ich den auf der E3 wieder getroffen. Also Die E3 ist riesig, die ist gigantisch. Und ich habe ihn nicht getroffen, weil wir uns treffen wollten, sondern ich bin ihm über den Weg gelaufen. Ja, du triffst dich in Japan in einer blöden Verkaufsschlange und dann während der E3, weißt du, so irgendwo im Flur. Das war schon sehr bizarr, fand ich, weil das normalerweise kann ich mich gar nicht erinnern. Ich bin mir nicht sicher, aber habe ich den davor schon mal getroffen, auf irgendeinem Event oder so. Ne? Die Leute wurden ja immer auf Events geschickt und da kamen halt auch die Franzosen und die Deutschen mal zusammen. Ich glaube, ich hatte den da schon mal gesehen oder danach. Also der kam mir auch bekannt vor. Und der hatte auch, da war ich mal so neidisch, der war mit einem anderen Kollegen zusammen. Der kam mir so ein bisschen schnöselig vor, weißt du, ist nicht so nerdig rumgelaufen wie wir, sondern hat einen schicken Mantel angehabt. Professioneller. Und was mir voll auf den Sack ging, der war kaum älter als wir und hat sich halt im Flieger schon mit den Stewardessen auf Japanisch unterhalten. Hätte ihm gleich eine Faust geben können, weißt du. Weißt du, und der ist dann noch so hochnäsig rumgelaufen. Da habe ich mich so geärgert, dass der da schon Japanisch konnte. Ja, der war krass. Da kommst du dir halt so klein und blöd vor, so, oh toll, der Arsch, ist jetzt hier in Japan und kann sogar mit den Leuten labern. Und hat einen Mantel. Das ist gutes Zeug. Das ist gut. Ah, hier habe ich Energy Drinks und Krabbenchips, genau, das weiß ich noch. Energy Drinks und Krabbenchips, ganz viele gekauft genau. Ey, die haben das Geschäft ihres Lebens gemacht an dem Abend, so die Kioske, die auf hatten. Was auch echt gut war, dass sie aufhatten. Als wir da uns in dem Kiosk eingedeckt haben, da kam ich mir auch ein bisschen vor wie bei The Grudge, das Remake, ne? Da ist es doch auch so, dass die Frau mit ihrem Mann nach Japan zieht und dann einkaufen geht alleine und checkt erstmal gar nicht, was es da in den Einkaufsregalen bei den Japanern alles gibt, wo sie diese Dose ansticht und mal reinriecht. So ging es mir da auch so. Was soll ich denn hier kaufen? Ey, kaufe ich hier jetzt wahrscheinlich irgendwie lebendige Krake in der Tüte? Ich habe einen guten. Um 3.24 Uhr. Das war wirklich lustig. Moment. Da ist nämlich. Moment, jetzt muss ich gerade gucken. Ob ich das noch finde? Nee. Und zwar haben die den Rollladen von so einem Laden demoliert, während wir da standen. Da war so eine Traube, dass sie irgendwie so in den Rollladen gedrückt wurden. Dann mussten so Handwerker die reparieren. Und das irgendwie um 3:30 Uhr morgens war das dann. Man hat halt dann einfach aufgeschrieben, was passiert ist, weil mehr ist ja nicht passiert um einen rum. Ein Trupp aus dem Schlaf geklingelter Handwerker repariert den demolierten Rollladen. Als dieser zum Probelauf hochgezogen wird und mehrere hundert PlayStation 2 Boxen offenbart, geht ein ehrfürchtiges Raunen durch die Runde. Oh. Weißt du, so, ich will mir wirklich vorstellen, so war es aber echt so. Die haben ihn dann so Probe hoch und überstanden diese blauen Boxen. Und wieder alle, runter dann. Und alle wirklich so, du hast gesehen, geil, wie alle losgestürmt werden am liebsten und sich eine gekrallt hätten weggerannt werden. Das fand ich sehr schön. Das war wahrscheinlich echt kurz vor, bevor es losging, um 6 Uhr morgens ging es los, oder? Nee, Moment. Wann ging es los? Also meine Aufzeichnungen gehen bis 6 Uhr morgens, glaube ich. Also wenn da einer vorgerannt wäre. Ja, alle wären hinterher. Die Masse wäre gefolgt. So. Menschen sind Herdentiere. Es wäre wahrscheinlich absolut Chaos. Das wäre die große Tragödie von Akihabara in die News eingegangen. Ja, und Scheiß, das wäre wirklich... hier sehe ich ich habe den letzten Zettel. Um 7 ging es los. Um 7 Uhr morgens ging es los. Ach so, da haben die Geschäfte auch. Also gemacht. Wir waren da, wenn ich jetzt mal so überlege, irgendwas um 8 oder so sind wir los. Nee, um 8 haben wir 8, 9, um 10. Ja, um 10 waren wir dann in Akihabara endlich. Ach echt? Aber du hattest deine bekommen schon hier so um 7 Uhr oder was? Nein, ich meinte, um 10 abends sind wir hin, haben dann die Nummer mit den Franzosen und der Warteschlange und eben keine Warteschlange gefunden, waren dann gegen Mitternacht irgendwo in der Warteschlange und um 7 Uhr gab es dann die Konsole. Warteschlange. Naja, was soll ich noch vorlesen? Es ist so viel. Komm, eine Sache noch. Warum stehe ich hier eigentlich seit 416 Minuten und friere mir wichtige Körperteile ab? Wieso hatte eine große Firma wie Sony es nicht geschafft, mehr als 500.000 Geräte zum Launch bereitzustellen? Produziert wird schließlich seit Monaten, hat sich Big S Ha, da wollte ich kulturell cool sein. Ah, ich verstehe, ja. Das ist irgendwie geil, gell? Schlägt mir verkalkuliert oder bin ich das freiwillige Opfer künstlicher Verknappung? Schon damals merkt man, der wird mal Journalist, die den PlayStation-Nachfolger ausverkaufte Lager und werbeträchtige Publicity sichern soll. Ich hasse Sony. Und dann einen Satz später, ich liebe Sony. Ja. Eine halbe Stunde früher als erwartet. Alles, was die machen müssen, ist mir einfach nur eine halbe Stunde früher die Konsole geben. Halte ich meine ganz persönliche Exemplar der PS2 in den Händen. Ach, war es um 6.30 Uhr? Ja. Die Bezahlung mit Kreditkarte lief problemlos für alle Besitzer eben jenes hilfreichen Fetzen Plastiks und wurde sogar eine eigene Etage des Softmaps, genau, das war der Softmap 13, in dem wir waren, Gebäudes reserviert. Allerdings graut es mich schon jetzt vor der Abrechnung. Dieser Japan-Trip hinterlässt sicher tiefe Furchen auf meinem Konto und das ist echt wahr gewesen. Ich glaube, ich habe 2.000, 3.000 Mark ausgegeben, so, also für Sachen, wo du nicht weißt, ich war doch nur 3-4 Tage da, was war denn los? Naja. Ja, und jetzt haben die anderen Läden um 7 auf. Du, ich habe ja noch auf dich warten müssen. Das ist ja lustige. Ja. Ich habe den Franzosen habe ich auch noch mal getroffen. Ja gut, wenn du um 6:30 schon deine hattest, dann hatte ich meine wahrscheinlich um 9. Alter, das ist ja auch krass, Moment. Den schreibe ich hier auf, deshalb kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich treffe einen der Franzosen aus meiner Schlange. Obwohl die Softmap-Verkäufer alle meine Besteckungsversuche mit einem standhaften Nein abgeschmettert haben, hat er es zusammen mit 4 Freunden geschafft, insgesamt 15 der kleinen schwarzen Hightech-Geräte zu organisieren. Kompliment. 15 PS2, während wir alle nur eine bekommen haben. Kannst du nicht mal tragen, zu viel. Davon kannst du eine Menge Mäntel und Japanischkurse leisten. Ja, und dann habe ich mir noch versucht auszurechnen, aber ich habe es mit Xen. Also ich habe es nicht wirklich ausrechnen können, was dein Stundenlohn ist, weil du hast sie ja für 2000 Mark verkaufen können, die Konsole. Scheiße. Damals, ja. Das war ja krass. Deswegen wollten sie es ja auch eben nicht so haben. Die wollten nicht, dass die auf eBay mega teuer vergehen. Und der hat da richtig guten Stundenlohn rausgekriegt am Ende. Naja, ich muss sagen, ich finde es interessant, mir das nochmal anzugucken. Ich bin schon ein ganz großer Schreiberling. Es ist Zeitgeschichte eben. Ja genau, nun ist es Zeitgeschichte. Spätestens jetzt. Spätestens jetzt. Ach, es war schon schön. War schön, dass ich es aufgeschrieben habe, auch wenn ich es danach wahrscheinlich jetzt wegwerfen werde. So wie damals jetzt kommt eine super Überleitung, so wie damals eure Reise nach Japan zur Geschichte geworden ist, ist dieser Podcast nun auch endlich Geschichte geworden. Ach, bin ich stolz auf mich für diese Formulierung. Aber nein, wir sind wenn man es alles zusammenrechnet, weit über 8 Stunden PlayStation 2 Geblubber, endlich am gefühlten Ende angelangt. Mhm. Ja? Und das hat ja auch was für sich. Also für ein Jahr PS2 haben wir ungefähr eine Stunde geredet, seitdem es das Ding gibt. Fast, ne? Und ist, glaube ich, ein ganz guter Schnitt, weil da kann uns niemand jetzt mehr vorwerfen, mach nochmal mehr was über die PS2. Ja, also man könnte so viel machen. Wir haben auch über Max Payne zum Beispiel und andere Sachen noch nicht geredet, die bei Max Payne muss wieder wegpiepen, gell? Wir sagen ja nicht, ob es gut ist oder schlecht. Stimmt, zum Glück. Ja. Haben wir nicht drüber geredet und tausend andere PS2-Spiele. Ja, wir haben Monster Hunter gar nicht genannt, Mann. Monster Hunter? Stimmt, das gab es echt schon für die PS2. Ja, ja. Ja, ey, wir haben so viel vergessen, aber was ich willst weiß, du machen? Ich weiß, also bei der riesen Bibliothek hat... Nee, PS1. Entschuldigung. PS1. Aber es gab auch ein PS2 Lemmings mit. Ja, ich denke auch. Ich denke auch, ja. Na, hatten wir auch in der Sendung drin, Folge 6 oder irgendwie sowas. Aber man sieht trotzdem, obwohl wir jetzt schon fast an die 8, 9, 10 Stunden geredet haben, haben wir trotzdem nur einen Bruchteil. Wir haben wirklich nur die Highlights besprochen, aber einen Bruchteil der Software und auch jede Menge gute Sachen einfach nicht besprechen können, weil die PS2 einfach so viel Spiele mit sich gezogen hat und auch so, ja... wegweisend gewesen ist. Ne? Also so wie die PS2 reingehauen hat, die hat natürlich, klar, PS3, Xbox 360 in der Form hätte sich das alles nicht weiterentwickelt. PS2 hat die Ansätze gezeigt für HD-Spiele, für Spiele mit guter Grafik, Ansätze für Online-Gaming. Das ist alles, was du heute ganz normal hast in der Konsole drin und das ist da, wo es bei der PS2 richtig losgetreten wurde und war eigentlich trotz aller Geburtsschwierigkeiten, die dort gewesen sind, wenig Exemplare am Anfang gewesen, viele Leute mit der Technik Probleme gehabt am Anfang, hat sich das so entwickelt, dass sie letzten Endes doch mit die erfolgreichste Konsole geworden ist, die selbst NES und die PlayStation 1 vom Erfolg her geschlagen hat, vom Verkaufserfolg und das heißt einiges für sich. Das ist einiges, ja. Also auch verdient. Auch verdient. Verdient. Absolut. Also ich würde sagen nochmal herzlichen Glückwunsch, PlayStation 2, 10 Jahre. Ja. Ja, die nächsten 10 Jahre viel Spaß mit dem ganzen billigen Aschen. Der kommt. Mistspielen und Krabbelkisten da sein, aber. Wir behalten dich so in Erinnerung, wie du warst. Genau. Und hoffen drauf, dass deine Spiele auch auf der PS3 irgendwann wieder spielbar sein werden. Hat er eben PS3 gesagt? PS3. Die PS3. Ein freudscher Versprecher wahrscheinlich. Nee, deshalb lass uns an dieser Stelle dann Schluss machen. Ich bedanke mich bei euch beiden, speziell Simon und Trant, dass ihr euch wirklich so lange mit mir dann zusammengesetzt habt. Ja. Wenn schon, denn schon. Nie wieder. Danke, Gregor, für deine Rollenspielexpertise und für... Trant hat was gelernt. Naja, ich könnte auch noch ein bisschen weiter labern. Ich lasse mir sowas dann auch gerne erklären, aber das sprengt den Rahmen. Ich weiß, aber ich glaube, wir machen das ja schon so ausführlich, wie es sein muss und haben jetzt auch knapp die 2-2,5 Stunden Grenze jetzt hier doch geknackt. Und das sollte auch reichen, würde ich sagen. Ja. Deshalb verabschiede ich mich schon mal. Ich bin der Gregor. Simon. Trant. Und zusammen sind wir die. Die weiß was, ich auch nicht. Ja, ich sage immer Superfreunde, aber Tretramon. Es ist so ausgelutscht. Ja. Tretramon. Okay, dann zu dritt. Zusammen sind wir Retramon. Tretramon. Retramon. Doch nicht Retramon. Du weißt doch wohl, was dachtest du denn? Das heißt Retramon. Nein, Retramon. Gretra hat es nicht gerafft. Ach so, ach, Retramon. Ja. Ich dachte, wir sind so ein Retramonster. Retro. Das sind wir. Okay, da sind wir. Nochmal, du fängst einfach nochmal an. Okay, zusammen, ich kann auch auf das Schneiden vorher. Zusammen sind wir Gretramon. So, was gibt's denn heute in der Rubrik auszugraben? Eine Welt voll Wasser und einen gigantischen Kampf um den trockenen Rest. Das alles mit riesigen Massenschlachten und kreuz und quer durch alle Elemente. Also fast so ein bisschen wie Waterworld, nur ein gut. Exakt. Viel Spaß mit dem Kevin Costner der PlayStation 2 Battle Engine Aquila. Es ist mir wieder Zeit für einen ollen Schinken und deswegen habe ich für euch Battle Engine Aquila ausgegraben. In diesem postapokalyptischen Science-Fiction-Shooter ist der Meeresspiegel enorm gestiegen und hat fast das ganze Festland verschluckt. Um den Rest der bewohnbaren Erdoberfläche kloppen sich jetzt zwei Parteien, die Forseti und die Maspel. Ihr steuert den Superpiloten Hawk, der auserkoren wurde, die neueste Geheimwaffe der Forseti zu steuern, die Battle Engine Aquila. Cool. Das ist ein waffenstrotzender Kampfroboter, der sowohl laufen als auch fliegen kann. Oh, da kommt er auch schon. Auf geht's, Hawk! Tatsächlich ist das Spiel gar nicht so übel, wie euch der gammelige Vorspann weismachen will. Die Grafik protzt mit hoher Sichtweite, die Steuerung ist einfach und direkt und auf dem Bildschirm geht sowas von die Post ab, dass es nicht mehr lustig ist. Ihr ballert fette Plasmabälle auf Panzer, jagt Homing-Missiles den Düsenjägern hinterher und holt fette Transportschiffe vom Himmel runter. Und wenn euch mal die Munition ausgeht, dann müsst ihr auf mobilen oder stationären Serviceplattformen zwischenlanden und nachladen. Ansonsten könnt ihr Kieselsteine auf die Maspel-Truppen werfen. Zugegeben, das Spiel ist in etwa so charmant wie eine selbstgestrickte Wollstrumpfhose, aber trotzdem hat Battle Engine Aquila ein paar richtig große Momente und ist deswegen mein Geheimtipp für euch.